Ich Es war's ist nicht. 8.15 Uhr und das ist die Zeit, die es immer war. Wir haben euren Funkspruch empfangen. Situation normal und ihr kommt nach Hause. Ja, also. Sonntagabend, 18 Uhr, die Weltraumaffen sind da. Also wegen den Interferenzen, das war ganz klar mein Fehler, weil da der Christa wollte im Technikraum noch mal kurz nachschauen und ich hatte da die Abgasdämpfe reingeleitet, weil ich vor der Sendung nervös war und noch mal ein bisschen Abgas schnüffeln wollte. Und dann bin ich hoch und dann ist der Chris in den Technikraum und dann ist der Zentralcomputer abgestürzt. Als er ohnmächtig Zahl geworden ist. 9000. Hallo, Abel hier. Hey Abel, guten Abend, auch an alle anderen natürlich. Hallo, Mamon. Ja, auch von mir. Schönen guten Abend, hallo. Ich begrüße euch am Tag der Gartenarbeit. Ja, das Wetter ist schön und ihr könnt in den Garten gehen und euch euren eigenen kleinen Wald kultivieren. Dann ist der Weg nicht mehr so weit in den Wald. Habt ihr euren eigenen kleinen Wald zu Hause? Ach ja, ist es nicht schön? Kann man schon fast sagen, ihr braucht gar nicht in den Wald zu gehen, weil ihr wohnt ja quasi im Wald. Ja, Das natürlich braucht man wäre einen Garten und ich meine, Gartenplätze sind ja rar, ne? Gerade jetzt, Kleingartenvereine, ne? Die waren vorher schon belegt, ne? Und jetzt gibt es ja auf einmal sehr viele mehr Pflanzenfreunde, die auf einmal ihre persönliche Gärtnertätigkeit entdeckt haben. Ja, und bald duftet es überall wunderbar nach Blüten und anderem Zeugs und und die Häuschen für die Gartengeräte sind die Rechenzentren, ne? Boah, Flachwitz der Woche. der war schon sehr flach, Mann. Ich gehe gleich raus auf den Balkon und rufe die Geräterepublik aus, wenn die nicht aufhören. Ja, ich habe mich auch betätigt. Ich habe eine halbe Mauer entefeut. Was für ein Zeugs. Blah, ekelhaft. Ja, ob man an die Laube auch so gut was dran schreiben kann wie an die Scheune, wage ich aber zu bezweifeln. Ja, ob die Scheune eine Scheune ist, das muss man ja vorher nachfragen. Nur weil da was draufsteht, da kann ja auch jemand einfach einen falschen Namen vergeben haben. Tja. Ach so, Scheune ist nur für Stroh, oder was? Ja. Heu. Heu, Entschuldigung. Heu. Und Stroh. Heu ist schwäbisch und heißt Hallo. Aber es ist kein Hallo. Tierstall. Heu. Heu. Ich wollte mal was lernen. Was ist denn los? Hanoi. Krasse Namen Ja, immer. genau. Neue Gesetze diese Woche. Fangen wir mal damit an. Unter anderem eben ein mehr Freiheit versprechendes Namensrecht, das hier geändert wurde. Was nicht erlaubt ist und auch verboten bleibt, sind Mehrfachdoppelnamen. Also Müller-Lüdenscheid, Müller-Meyer oder Meyer-Lenski oder so, sowas gibt es nicht. Aber Doppelnamen können Kinder jetzt wohl auch kriegen. Und vor allen Dingen können die so lustige Kombinationen kriegen, wo man dann das Geschlecht wieder erkennt. Nämlich, dass der Sohn vom Jan jetzt Jansen heißen kann mit Nachnamen und die Tochter kann Mariasen heißen oder so. Oder ja, ob das dann mit ON am Ende nochmal Der Sohn kann gekennzeichnet auch wird, weiß ich gar nicht. Mariasen Er kann auch Mariasen heißen, genau. Marias Dotter. Also wie gesagt, es soll irgendwie mehr Freiheit rein und es kritisiert wurde, dass die Namen der Väter schneller ausradiert werden können. Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden, ehrlich gesagt. Das wurde auch in dem Bericht hier nicht klar. Okay, habe ich nicht gehört, aber ich habe mir die Rede angehört, in der Debatte im Bundestag und wir haben ja auch eine friesische Minderheit, die da vertreten ist. Und da wurde die ganze Geschichte irgendwie aufgezählt, weil das ja früher bei den Friesen irgendwie so Brauch war, dass man diese Endung genommen hat mit EN. Ja. Ehrlich gesagt ist das in verschiedenen Sprachen auch nicht nur Brauch, sondern eben üblich, ne? Dass jetzt beim Und Isländer dann ist kam oder. jedenfalls der böse Napoleon und hat gesagt, nein, nein, das geht jetzt nicht mehr. Und dann haben die Leute sich gedacht, nee, ist uns egal, haben sie erzählt. Und das lag wohl irgendwie an der Wehrpflicht. Also die hatten keinen Überblick, wen sie da irgendwie sich einverleibt hatten, weil die irgendwie alle gleich hießen, die Leute. Gab es halt lauter Jan Ja. Jansens irgendwie. Und um dem halt in Zukunft beizukommen, haben sie es geändert. Oder wollten sie es ändern, es hat aber nicht so richtig geklappt, aber dann im Kaiserreich, da sind sie nicht mehr drum rumgekommen. Seitdem ist das da in Friesland zwar Brauch, aber es geht halt nicht mehr. Also die konnten diesen Ist Namen halt nicht offiziell führen, quasi nur inoffiziell. Und jetzt hat die Bundesrepublik Deutschland das wieder möglich gemacht, dass das dann in Zukunft auch wieder geht. okay. Also ja, kann man sich natürlich darüber streiten, ob das jetzt so wirklich so wichtig ist. Aber es ist ja auch eigentlich ja ganz nett so. Also hat zwar auch einer von den Abgeordneten angemerkt, dass ja eigentlich diese Regelung in Deutschland den Vorteil hatte, ja, dass halt nicht so viel ging und dass man es deswegen halt alles so ein bisschen eindeutiger halt halten konnte, wie auch diese Sache mit der Wehrpflicht da und so. Weil, wo das ja auch mal so gedacht war, dass das alles ein bisschen eindeutiger ist. Und es hätte ja auch so seine Vorteile und andere Länder würden da eigentlich auch immer häufiger mit argumentieren, dass es doch in Deutschland eigentlich besser ist, so nach dem Motto. Aber ja, jetzt haben wir es bei uns auch so hingedreht, dass die Leute da mehr Wahlfreiheit haben. Aber ist, glaube ich, auch in diesem Zusammenhang jetzt nicht unbedingt das Schlimmste. Also. Ja, mich stört es jedenfalls nicht. Kann ja sein, dass es Leute gibt, die sich dann Ja. stören und auch begründet oder so, weiß ich aber nicht genau. Es fällt mir nichts so ein, so richtig Schlimmes. Beliebigkeit ist halt irgendwie immer Beliebigkeit, schwierig. das ist auch Stammbaumverwirrung oder so. Aber es gab ja auch schon früher das Recht, seinen Namen in irgendeiner Weise zu ändern. Und das ist ja auch weitlich genutzt worden von Ja, es ist ja nicht polnischen komplett Zuwanderern oder so. beliebig. Also du kannst ja nicht hingehen und sagen, ich möchte jetzt diesen Namen haben, weil da habe ich jetzt Bock drauf. Das ist ja in Deutschland nach wie vor nicht der Fall. Also diese Mehrfachkombinationen und so, die müssen ja schon daher sein, dass deine Eltern halt so heißen. Und diese friesische Variante muss dann, soweit ich das verstanden habe, auch so sein, dass du dann halt den Namen von deiner Mutter oder von deinem Vater, den Vornamen halt mit dieser Endung daneben kannst, so wie das da halt üblich Ja, war. Aber das ist jetzt auch nicht vollkommen, ganz frei ist ich natürlich nicht, überlege das mir stimmt schon. jetzt ganz was anderes, ja. Ja. Tja. Wenn einer sich mit Jansson vorstellt, dann frage ich sie: Vater Jan oder habt ihr gar keinen Jan in der Familie oder woran liegt's? Heißt du wirklich Jansson mit Nachnamen? Ich kenne nur Horst Jansson, Kronos der Vampirjäger. Ich kenne nur Jason. Tja, was macht man, wenn der Vater vorher Spanier war und hieß Juan? Muss man sich da? Nee, man darf sich so. Es ist ja Ja, man darf sich. Und keine das war übrigens Pflicht. auch ein Machen wir Beispiel, zuerst einen Juanson oder das war übrigens was? auch ein Beispiel, das genannt wurde, dass es ja so diverse Sprachen gibt, wo es eigentlich gar keine Nachnamen gibt und wo die ganzen Familiennamen nur aus Vornamen bestehen. Und da gibt es nämlich unterschiedliche Regelungen, ob die, also gab es bisher unterschiedliche Regelungen, wenn du aus dem EU-Land, wie zum Beispiel Spanien, das wurde da eingeführt, als Beispiel kommst, dann war das möglich. Also da konntest du zwei Vornamen als Nachnamen haben. Aber wenn du jetzt aus zum Beispiel irgendwie im arabischen Land oder so kommst, da war das nicht möglich. Da konntest du nicht zwei Vornamen als Nachnamen haben. Da sagen sie dann irgendwie, nee, das geht nicht, wenn das ein Doppelname ist, dann als Familienname, dann muss da ein Bindestrich dazwischen, weil diese Vornamenkombinationen sind ja dann ohne Bindestrich. Und das war natürlich auch eine merkwürdige Regelung, dass man da gesagt hat, so, ja, das geht eigentlich, aber so geht es dann wieder nicht, ne? Und dann nur irgendwie für die Leute aus dem EU-Ausland macht ja auch nicht so richtig Sinn, wenn das gleiche Prinzip dahinter ist. Aber das ist jetzt wohl dann auch geändert damit. Ja, irgendwelche Leute, die es gewohnt sind, das so zu machen mit ihren Namen, dann hier Kinder bekommen und möchten ihn so nennen. Ja, warum will man denen noch Steine in den Weg legen, ne? Und was ist mit Tee? Tee neben Kaffee, oder was meinst du? Wegen den Friesen, weil ihr so viel über die Friesen geredet habt. Achso, jo. Ja, wegen Hans Hansen und so, ne, klar. Lehrer sollen keine Fehler mehr zählen. Die haben anscheinend zu oft Fehler gemacht. Vielleicht sollte man einfach den Matheunterricht für Lehrer stärken. Es war unter anderem als Begründung genannt, dass der Quotient ausgerechnet werden müsste. Also zumindest an der Grundschule ist es mir das nicht bekannt, denn auch in der weiterführenden ist das bei mir nicht gemacht worden, in der Oberstufe ja. Und das wäre so anstrengend für die armen Lehrer, dass die dann die Wörter zählen müssten. Ja, okay, ich glaube, den Quotienten hätten wir vielleicht auch schätzen können als Lehrer. Das wäre vielleicht eine Variante. Aber dass man die Fehler deswegen gleich gar nicht mehr zählt, ab der Grundschule, so habe ich das verstanden. Zumindest was Rechtschreibung angeht. Ja, das finde ich schon auch ein bisschen fragwürdig. Ne? Also klar sind die Fehler alle angekreidet oder so, aber da, warum man da nicht rechts am Rand irgendwie lang zählen soll und dann eine Gesamtzahl unterschreiben, die auch eine Rolle spielt, warum eigentlich nicht? Ne? Also ja, die Idee dabei ist wohl, dass die Kinder immer auf die gleiche Art die Fehler machen. Das stimmt wahrscheinlich auch, dass sie immer dieselben Sachen falsch machen. Dass man denen das dann erklärt, warum das dann falsch ist an der Stelle und dass sie das bei anderen Worten auch richtig machen sollen oder so. Also, dass man jeden Fehler nur einmal... Die verstehen das einfach nicht, die können das einfach nicht. Und trotzdem, ne? Merken sich das nicht so gut. Dass man jeden Fehler nur einmal bekommt. Ja. Legastheniker sind ja eine klitzekleine Gruppe im Endeffekt, ja. Die Mehrheit dieser Leute, die da gebildet werden sollen, der jungen Leute, die sollen ja schon lernen, wie es richtig geht. Also das ist ja eigentlich der Sinn einer Schule. Du machst es, dann kommt jemand und sagt, nee, das war aber nicht richtig, erklär dir jetzt wie. Und wenn wir einfach jeden schreiben lassen, wie er will, dann holla die Waldfee, Kulturland. Also ich sehe ja jetzt schon bei jüngeren Kollegen zum Beispiel, dass die halt mit Sprache nicht mehr umgehen können. Und Sprache ist ja nicht nur, dass du halt Vater richtig schreiben kannst und dann nicht Väter draus machst oder so, sondern es geht ja auch um die richtigen Fälle, um die Verwendung von Dativ, Akkusativ, Genitiv und solchen Dingen. Ja, oder mal den Wortschatz zu erweitern. Ja, eben. Willst du Leute komplett von Worten wegbringen oder... Wie soll das werden, wenn die dann mal, ich meine, die kommen aus der Schule raus und dann zählen Fehler halt wieder, ne? Du kannst nicht in der Firma arbeiten und schreiben, wie du willst. Also zumindest nicht, wenn du mit Leuten kommunizieren sollst. Ja gut, das macht der Word alles, ne, für einen. Das stand ja auch da in dem Artikel. Wenn das eine Argumentation wäre. Also das finde ich auch ein bisschen schwach. Okay. Ja. Es steht so ein bisschen in der Tradition, dieses, wir lernen jetzt Schreiben nach Gehör. Ne? Finde ich jedenfalls. Da wird dann eben einfach, anstatt dass man die Anforderungen für die Lehrer hochschraubt, werden dann einfach die Anforderungen an die Schüler runtergeschraubt. Ne? So finde ich das ein bisschen. Ja, und wir machen das ja schon seit Jahren. Jo, also es gibt diese schöne Grafik mit dem irgendwie, wo du halt irgendwie, früher musstest du noch irgendwie ausrechnen, wenn du ein kreisförmiges Stück aus einem Rechteck rausgeschnitten hast, wie viel Grundfläche hat das Rechteck noch? Und so, und heute ist halt, tanze das Rechteck, die Frage. Das ist ja, das geht ja, also Schule, wenn man halt das, was Schule macht, da kann man Schule gleich zumachen. Also, ich glaube, bei Mathe geht es noch einigermaßen, aber Chemie, Physik, ne? Das ist natürlich, das haben Schüler bis zur Oberstufe vielleicht irgendwie ein Jahr oder zwei, allerhöchstens zwei. Ne? Aber wie willst du denn die Sachen in Chemie und Physik verstehen, wenn du nicht mal richtig schreiben kannst? Also, das ist ja öfter schon von mir gekommen, ich sehe nicht, dass für die jungen Leute ein Fundament zum Denken gelegt wird. Weil ich glaube, dazu gehört, dass du lesen lernst. Wir hören immer wieder, wie viele Leute nicht fehlerfrei lesen können. Klar kannst du. Ja, es ist so fehlertolerant, ne? So nach dem Motto, ja, ich bin jetzt froh, dass er überhaupt lesen gelernt hat, da muss ich nicht jeden kleinen Fehler nochmal ankreiden oder so. Aber ja, es kommt bei den Wörtern eben dann doch auf den einzelnen Buchstaben an, wie sie sich sprechen, was sie bedeuten. Ja, und das wird ein bisschen gering geschätzt, finde ich. Gehen wir jetzt mal von Ausnahmen wie Legastheniker oder sowas aus. Stimmt das schon, aber da gibt es ja auch Mittel und Wege, das zu machen. Die sind halt nur abseits vom normalen Unterrichtsstoff. Es muss ja ein standardisierter Unterrichtsstoff für alle stattfinden. Und ja, man muss einfach ganz streng darauf achten, in jüngeren Jahren, und ich sage jetzt mal, wenn man irgendwann in höheren, ich sage jetzt mal, am Anfang geht es ja darum, die Grundfertigkeiten zu erlernen. Wenn man dann später selbstständige Arbeiten verfasst, irgendwelche Aufsätze schreibt oder irgendwie kritisches Denken einem beigebracht werden soll, da muss man meiner Meinung nach nicht mehr unbedingt so auf die Rechtschreibung achten. Da geht es ja dann um was anderes. Aber wenn explizit die Rechtschreibung gelehrt wird, ist es ja was anderes. Ne? Beim Diktat hat man Rechtschreibfehler nicht mehr zu werten. Das wäre sinnlos. Aber es ist auch so eine Arbeit im offenen Herzen, im Labor oder so. Und das eben im freien Feld, dass eben an den realen Schülern, dass da alles ausprobiert wird, ohne dass man weiß, ob das überhaupt funktioniert und wie es wirkt und ob die Fehler oder die Schwächen, die man sieht, damit wirklich ausgemerzt werden können. Ne? Und das finde ich nicht so ganz in Ordnung. Ja, die Schüler. Ja, keine Ahnung. In meinen Augen. Versuchsobjekt zu machen. Ne? Wir haben ein Bildungssystem, was die Schüler für eine Wirtschaft vorbereitet, die es seit 80 Jahren nicht mehr gibt oder seit 60 Jahren, keine Ahnung. also oder noch länger. Und wir haben Abitur, was 50% der Bevölkerung erhält. Das ist, keine Ahnung, das find ich in meinen Augen nicht zielführend. Also du hast auf der einen Seite schraubst du die Anforderungen immer weiter runter, gehst neue Wege und auf der anderen Seite hat plötzlich jeder einen Abschluss. Also und darf dann auch studieren. Und man darf dann als Gesellschaft dafür zahlen, dass du, was weiß ich, vergleichende Literaturwissenschaft der mittelalterlichen Romanistik studierst und dich dann aufregst, dass du keinen Job findest. Also, ja. Tja, kann drei Sprachen fließend, aber in keiner die Rechtschreibung richtig. Das funktioniert halt nicht. Nee, das klappt nämlich nicht. Ja, wir bleiben bei Fehlern. Ja, das Selbstbestimmungsgesetz ist jetzt abschließend beraten worden und verabschiedet worden. Und wir haben hier den Bundestag und ich möchte euch natürlich etwas vorspielen von den Reden. Und zwar als erstes die Frau Flahr von der FDP. Okay. Hat der Ganserer auch gesprochen? Nein. Hm. Das sah so entpuppt aus. Plötzlich. Ich höre nichts. Ich habe noch nie daran gezweifelt, eine Frau zu sein. Und es fällt mir schwer, nachzuvollziehen, wie es in Menschen aussieht, die sich einem anderen Geschlecht zugehörig fühlen. Ich würde nie auf die Idee kommen, mein Pronomen auf meinem X-Profil zu verewigen. Und mit Vogue-Kultur kann ich überhaupt nichts anfangen. Wenn ich gendern müsste, fiele mir die Zunge ab. Und dennoch finde ich das Gesetz, das wir heute beschließen wollen, richtig, weil Menschen unterschiedlich sind. Ihr wisst ja, dass das ein perfektes Beispiel für Subversion. Ich mag eigentlich nichts davon, was diese Leute vorschlagen und wofür sie stehen, aber jetzt, wo sie ein Gesetz einbringen, da sage ich schon ja dazu, weil Menschen sind unterschiedlich. Ja, die Leute haben ja erfolgreich eingeredet, dass es notwendig ist. Ja. Gegen jede Evidenz. Weil es ist ja nicht so, dass es vorher nicht ging. Ne? Das war ja nur mit den Gutachten und so. Na, zur Erinnerung, wir haben ein Transsexuellengesetz gehabt, was mal von der sozialliberalen Koalition eingeführt wurde vor vielen, vielen Jahren und dann immer mal wieder geändert wurde, wie das mit so Gesetzen nun mal ist. Und das sah ja halt eben noch vor, dass man das erstmal genau prüft, ob diese Personen überhaupt wirklich da so eine Dysphorie aufweisen, weil das ja nicht ohne Grund gemacht wird, sondern weil es da ja schon immer so Fälle gibt von Leuten, die das nur so als Fetisch oder als Phase im Erwachsenwerden so sehen und so. Aber nee, man ist ja jetzt so schlau und nennt das einfach Diskriminierung und sagt einfach, das hat überhaupt nie einen Grund gehabt, das war nur, um die Leute zu ärgern und zu triezen, aus welchen Gründen man das machen sollte, bleibt offen. Und ja, dass es halt eben einfach so gehen muss, wenn die Leute das sagen und wenn sie sich dann hinterher anders entscheiden, können sie es ja einmal im Jahr tun. Und ja, diese Dauer ist zum Beispiel zu kurz, ne? Das hätte man durchaus mal 10 Jahre ansetzen können, finde ich. Ich muss schon ein bisschen sicher sein, wenn ich das nach Ja, Monat fünf oder 10 Jahre, so. Aber nicht pro Jahr. Oder wird beim ersten Mal nach einem Jahr, beim zweiten Mal dann mal erst nach 10 Jahren oder so. Beim zweiten Mal, ja. Ja gut, ja. Ein zweites Mal sollte es ja auch eigentlich nicht geben, also. Ja, genau. Eigentlich sollte es ja nur so sein, dass die Leute dann einmal wieder zurückwechseln, weil sie sehen, dass es doch verkehrt war oder so. Und wenn das jetzt also überhaupt gar keine Konsequenzen hätte, dann wäre das ja auch okay, aber es hat ja Konsequenzen. Es ist ja. Bestimmte Sachen sind auf eine bestimmte Art und Weise formuliert worden, um genau solche Realitäten auszublenden. Dass man seinen Geschlechtseintrag wechselt, kann ja sein. Und dann gibt es noch den Fall, oh, man hat sich vielleicht geirrt und das ist doch nicht das Richtige und dann will man seinen Fehler wieder korrigieren. Daraufhin dann wieder zu wechseln, was man ja kann, weil das Gesetz es so formuliert hat. Das ist ja genau einer der Punkte, die den Geist dieses Gesetzes offenbaren. Ja, es geht nicht um Leute, die im falschen Körper gefangen sind, sondern wenn man es wirklich positiv ausdrücken will, ja, euphemisiert, dass die Leute halt so frei sein können, dass sie sich dauernd neu entscheiden und alles ist fluide und das ist ja eher die Grundlage, die so eine Formulierung unterstützen würde. Ja, ja. Aber das kommen wir gleich noch zu. Ja. Diese ja, bisher war das ja auch so, dass die Leute dann einen sogenannten Alltagstest machen mussten. Also da gab es eine vorgeschriebene Wartepflicht, wo die Leute dann von dem Zeitpunkt, wo dieses Verfahren eingeleitet wird zum Wechsel, müssen sie dann halt einen gewissen Zeit als das andere Geschlecht quasi sozial leben. Aus gewissen Kreisen als Unterwäsche-Check deklariert. Ja, genau. Oder Unterhosen-Check, ne? Welche Unterwäsche wird getragen und solche, ja, schlimm. Peinlich, peinlich. Ja, das waren alles Sachen, die nicht ohne Grund so waren, aber man hat jetzt einfach gesagt, das ist diskriminierend und weg damit. Und wie gesagt, also wenn das halt keine Auswirkung hätte, irgendwie rechtlicher Natur und natürlich jedes Recht auch immer eine Pflicht anderer Menschen ist, was hier ja auch mal komplett ausgespart wird, das ist ja das Problem. Wenn das nicht so wäre, dann ja, dann wäre es kein Problem. Dann könnten die Leute das auch einfach so machen, wenn es keine Konsequenzen hätte. Aber die hat es ja nun mal. So ein Muster, ne? Dass man da so die Problemzonen irgendwie immer ausspart und dann wenn die Sachen so durchpeitscht. Ich meine, das mit dem Durchpeitschen ist ein bisschen neu, aber. Nee, das Recht. Das Problem ist das Framing als Recht. Dass das alles nur diskriminierend ist und das Leute haben noch ein Recht und jetzt wird das halt hergestellt, dass die nicht mehr diskriminiert sind und dass einfach alle nur spuren, wenn die da stehen und sagen, hier, ich fordere mein Recht. Ja, und es ist eben nicht das, es ist nicht das Recht, wenn man feststellt, okay, man fühlt sich anders, dann möchte man selber diesen Fehler korrigieren oder dann herausfinden, man hat einen Fehler gemacht und macht es zurück. Nee, es ist fluide, alles. Alles, immer, die ganze Zeit. Hat das Gesetz jetzt eigentlich noch ein Update erhalten, was dann mit Leuten ist, die zum Beispiel im Gefängnis sind? Ich gehe jetzt in den Knast, ich sage, ich bin Abelina, ich möchte mal wieder, weiß ich nicht, meinen Spaß haben, gehe ins Frauengefängnis und ändere einfach meinen Namen. Geht es dann? Weil das war ja in den USA so heftig, dass du ja die Zahlen hattest, wo dann Setzen wir mal ein bisschen tiefer an. Wollte ich ja sagen, kurz mal vorher. Auch, ne? Um die Frage direkt zu beantworten, wie du sie meinst, das wird über diese Hausrecht-Klausel, die es ins Gesetz geschafft hat, geregelt. Und Punkt 2, du hast jemanden, der ist im Gefängnis wegen einer Straftat, die er verurteilt wurde, er ändert den Namen. Kann die Straftat ihm dann überhaupt noch zugeordnet werden oder muss da ein neuer Prozess aufgerollt werden? Ja, und wie ist das mit Verdächtigen, die man sucht? Findet man die dann überhaupt noch, wenn die plötzlich... Das ist nicht klar. Ne? Ja, genau, das mit den Verdächtigen, deswegen wollten sie ja ursprünglich das verpflichtend machen, dass diese Meldeänderung an sämtliche Sicherheitsbehörden weitergegeben wird, einfach pauschal. Aber das haben sie rausgestrichen. Das ist eine weitere Dimension, aber denk mal... Ja, da wird dann die Probleme ignoriert, ganz einfach, die das Problem, die das Gesetz macht, ne? Nehmen wir ein, wir haben ein, und das Problem geht noch weiter. Nehmen wir an, wir haben einen Straftäter, der wegen mehrerer Delikte verurteilt wurde und unter anderem vielleicht wegen einem Verstoß gegen das Transsexuellengesetz. So, auch wenn das nicht die Hauptstraftat war, ist er ja wegen diesen Sachen zusammen verurteilt worden, dann müsste der Prozess da auch neu aufgerollt werden. Das ist ja gerade auch aktuell wegen der Cannabis-Legalisierung. Ähnlich und parallel. Es gibt gewisse Straftaten, die man überhaupt nur als Mann begehen kann, zum Beispiel Exhibitionismus. Ja, wenn du einen Mann hast, der wegen Exhibitionismus im Gefängnis sitzt, muss der jetzt neu aufgerollt werden, wenn er auf einmal eine Frau ist. Ungeklärte Fragen. Ungeklärt. Ich muss jetzt nur mein Geschlecht wechseln und dann kann ich nackig draußen rumflitzen und niemand kann mir was anhaben. Mindestens wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses. Ja. Was den öffentlichen ja nicht Frieden eben, dadurch gestört hat. Ich glaube, da fördert man den öffentlichen Frieden eher. Eben. Weil es Menschen gibt, die ganz offenbar anders empfinden als ich. Menschen, die sich in dem Geschlecht, in das sie geboren sind, falsch fühlen, die leiden und zuweilen sogar Suizide begehen. Dass es Menschen gibt, die eine andere Geschlechtsidentität empfinden, als im Personenstandsregister eingetragen, respektiere ich, auch wenn ich es überhaupt nicht nachfühlen kann. Wer bin ich, dass ich dem Lebensglück dieser Menschen entgegenstehe? Eine Abgeordnete des Bundestages, die Dinge gegeneinander abwägen muss. Und es gibt nicht immer nur ein Interesse. Andere Leute haben auch ein Interesse und das widerstrebt sich manchmal. Und da muss man da abwägen. Das bist du. Oh mein Gott. Sie war übrigens auch Team Impfpflicht. Nur mal so nebenbei. Wie nennst du meine? Warum? Warum diese Menschen gängeln, wenn man ihnen auch helfen kann? Geben wir ihnen die Möglichkeit. Weil das auch im Interesse dieser Leute ist, diese Diagnosen da einzuholen und abzuwarten und so. Ja, und außerdem muss man sonst alle anderen gängeln mit den 10.000 Euro Strafen und so ein Quatsch. Ja, ist ja bis zu, ne? Aber ja. Ja, sicher. Möglichkeit, für Eltern nicht, über ihren Geschlechtseintrag zu bestimmen, ohne sich entwürdigenden Fragen nach bevorzugter Unterwäsche oder Sex- und Selbstbefriedigungsverhalten stellen zu müssen. Ja, noch zu diesen Sachen hat ja der Korte gesagt, dass es da auch gute Gründe für gibt. Ne? Also hier der Therapeut, der ja diese ganzen Geschichten alle schon seit Jahren da therapiert und der kennt sich da richtig aus. Und ja, es gibt ja halt eben diese Fälle, wo das bei den Leuten halt nicht wirklich dieses Interesse ist. Und mit solchen Fragen kann man das halt eben feststellen. Vor allem in die andere Rolle zu schlüpfen, ist ja ganz am Ende von der Therapie. Die tun erstmal in der Therapie mit dir versuchen, dich wieder auf den Trichter zu bringen, dass du dich in deinem Geschlecht wohlfühlst. Erst nach langjähriger Therapie könntest du das erst richtig feststellen, dass du Transgender bist. Und dann gibt es auch immer noch die Hürde, dass viele sagen, dass der Wechsel nicht bevorzugt wird. Also, ja, dieser affirmative Ansatz, ja. Der halt überall gescheitert ist, aber man lernt ja einfach nicht daraus. Liebe Kolleginnen und Kollegen, natürlich gibt es Gesetzesvorhaben, die am Ende mehr Menschen betreffen. Und es geht tatsächlich ja auch um nicht mehr als um Einträge in Register. Aber gute Politik für Minderheiten zu machen, hindert uns nicht daran, auch gute Politik für die Mehrheitsgesellschaft zu machen. Zumal das Bundesverfassungsgericht das geltende Transsexuellengesetz immer wieder und in wesentlichen Passagen für verfassungswidrig erklärt hat, weil es zu übergriffig war. Da gilt es als Gesetzgeber doch zu reagieren. Natürlich darf man mit einem solchen Gesetz nicht das Kind mit dem Bade ausschütten. Wenigen zu helfen, darf niemandem schaden, um es mit Immanuel Kant zu formulieren. Die Freiheit des Einzelnen endet dort, wo die Freiheit des anderen beginnt. Man muss also verantwortungsvoll agieren und darf kein Detail unbedacht lassen. Weil das gelungen ist, bin ich der Überzeugung, dass das heute vorliegende Gesetz ein gutes Gesetz ist. Ach, gelungen. Ist gelungen, ja. Ist absolut gelungen. Lob für meinen Kollegen Buschmann. Die hat aber auch einen Rhetorikkurs für einfache Sprache belegt. Ja? Außerdem mag ich Kant nicht. Das gute Gesetz, alles gut. Gute Politik für die Mehrheitsgesellschaft. Ich habe bei Kant gebuht, ich mag Kant nicht. Kant war doch der Größte, dachte ich. Nein, Kant war der Wichtigste. Nein. Der Schlauste. Der Logischste. Nein. Aber er ist sehr bekannt. Ja, er ist sehr bekannt, weil er sehr dumm ist. Deswegen. Zieh das mal nicht auf so eine profane Ebene hier. Oder? Wir haben die Sorgen, die uns in der Debatte um das Gesetz begegnet sind, ernst genommen. Viele hatten Angst um Frauenhäuser und Frauenschutzräume, um Frauentoiletten und Fitnessstudios. Wir sind dem nachgegangen und haben im Gesetz wörtlich formuliert, betreffend den Zugang zu Einrichtungen und Räumen sowie die Teilnahme an Veranstaltungen bleiben die Vertragsfreiheit und das Hausrecht des jeweiligen Eigentümers oder Besitzers sowie das Recht juristischer Personen, ihre Angelegenheiten durch Satzung zu regeln, unberührt. Dementsprechend erläuterte uns unter anderem auch der Bundesverband der Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe in Deutschland, ich zitiere mit Erlaubnis der Präsidentin, die Fachberatungsstellen entwickeln in ihrer Praxis Modelle und Lösungen, die den unterschiedlichen Nutzerinnen und deren Bedürfnissen versuchen, gerecht zu werden. Das Selbstbestimmungsgesetz ändert daran nichts und stellt die Ausgestaltung von Schutzräumen nicht in Frage. Ja, aber das ist ja alles genau das Problem. Dann schreibst du dir in deine Satzung rein, hier dürfen nur Frauen rein, und dann ist die Frage, was ist eine Frau? Und dann kommen diese Leute und sagen, ich bin auch eine. Und was ist dann? Hat sie also nicht lange gedacht. Ich bin auch eine Frau. Die Freistellung. Ich will, dass sie mich verdrängt. Evelina nennt. Und genauso haben sie auch reingeschrieben, dass allgemeine gleich hier, ja, ich sag's mal falsch, ich will mal allgemeines Gleichstellungsgesetz sagen. Es ist echt Gleichbehandlungsgesetz, ja. Das ist auch ein Trickwort, ne? Ja. Wie so ein Wort. Und na, dass das ja auch geht. Und unser super toller Sven Lehmann hat ja auch den ganzen Leuten schon gesagt, ja, stört euch nicht. Ihr könnt ja dann alle klagen. Und das wollen sie auch wieder nicht sehen, dass das halt eben nicht die Gesellschaft irgendwie befriedet oder diese Einwände irgendwie dann befriedet, wenn man sich da hinstellt und so sagt, so, ja, was wollt ihr überhaupt? Wir haben doch reingeschrieben, das Hausrecht gilt. Und den anderen Leuten sagt man, ja, was wollt ihr überhaupt? Wir haben doch reingeschrieben, ihr könnt ja alle verklagen. So als ob da alle Leute irgendwie Bock drauf hätten, jetzt ewig irgendwie Klage darüber zu führen, wer jetzt irgendwie welche Frau ist und wer was darf und so weiter und so fort und sich da lang nur anpissen. Und auf es Twitter gab es gab's ja auch schon alle möglichen aus dieser Blase, die gesagt haben, ja, ich freue mich schon drauf, dass die Marie-Louise Vollbrecht mich jetzt als Frau hier irgendwie ansprechen muss oder so. Und es macht mir erst recht viel Spaß, wenn sie das nicht will. Und lauter solche Aussagen waren da schon zu hören aus dieser Transblase. Und das muss man doch wahrnehmen, dass es da Leute gibt, die ja mit Feindseligkeit das benutzen wollen, um irgendwelche Leute da irgendwie einzuschüchtern. Und da irgendwie ihre Kulturkämpfe drauf führen auf so ein Gesetz. Dann kann man doch nicht einfach sagen, nee, wir haben allem Rechnung getragen, weil da steht ja drin, das ist alles schon okay, ihr könnt da weiter irgendwie machen, was ihr wollt und zur Not machen das dann die Gerichte. Und das ist ja bei den minderjährigen Sachen genauso. Ja, macht euch doch keine Sorgen, ist doch überhaupt nichts mit den Minderjährigen, das klären doch dann die Gerichte und die gucken ja dann auf das Kindeswohl. Ja, toll. Und dann hast du da die Leute, so wie sie ja eben auch, die wieder von Selbstmord da reden in diesem Zusammenhang. So als ob das nur die einzige Gefahr wäre und das behaupten sie ja, dass die einzige Gefahr ja nur daran besteht, dass die Leute nicht angenommen werden von der Gesellschaft, nicht schnell genug ihr Geschlecht ändern können. Und ansonsten begehen sie Selbstmord, diese Behauptung, die ja da immer im Raum steht. Und was macht denn dann so ein Gericht mit Kindeswohl, wenn ihr da daneben steht und sagt, ja, aber hier das einzige Kindeswohl kann ja jetzt sein, Transition. Alles andere kann ja nicht dem Kindeswohl ist entsprechen. Selbstmord. Ja. Da gibt es eine interessante Ausnahme. Es ist einfach so komisch. Im Gesetz stehen einfach Sachen drin, die würden da nicht drinstehen, wenn nicht klar wäre, wie es ausgenutzt werden kann. So, und das, was drinsteht, um das zu begrenzen, ist so ein Feigenblatt. Beispielsweise, ja, die Eltern entscheiden, was das Kind machen darf oder nicht, aber das Kind kann natürlich die Gerichte anrufen. Und die Gerichte können dann sich über den Elternwillen hinwegsetzen. Außer das Kind ist unter 4, wenn die Eltern entscheiden, dass das Kind, wenn es unter 4 ist, das wechseln will, dann muss das Kind zustimmen. Das ist nicht wahr. Okay. Mhm. Ich finde, so, nicht rechtsfähige Person soll zustimmen. Kommt man echt ins Grübeln. Aber gut. Ein gutes Gesetz. Gut, ja, ich komme da nicht so ins Grübeln. Ich habe da eher den Eindruck, dass vielleicht nicht so gesehen wird, dass da vielleicht auch eine Lobby hintersteht. Also kommt mir so vor, als wenn da irgendwie die Anwaltslobby hintersteht, die irgendwie dafür sorgen möchte, dass möglichst viele Fälle irgendwie anfallen, dass man möglichst viel zu tun hat. Ja, und ich sag mal ganz gemein auch so, teilweise gewisse Ärzte. Der FDP ist das ja auch so ein bisschen zumindest hinter vorgehaltener Hand gesagt, dass sie eben aus Anwälten zum großen Teil besteht. Also das könnte eine Motivation sein, ne? Tja, sag ich mal. Ja, solche Sachen ungeregelt zu lassen dann vor Ort und so. Da hat man schon zu tun immer, mit so einem Blödsinn. Tja, da muss man als Elternteil dann dem Baby als erste Worte beibringen, ich will transitionieren oder so, keine Ahnung. Oder ja, mein Geschlecht ich das toll, doch besser finde, als wenn sie einfach nur sagen würden, die Eltern entscheiden das. Unabhängig ja, wie gesagt, von dass man sowas da reinschreiben muss, das lässt tief blicken. Ja, aber wir wissen alle ganz genau, dass es genug Verrückte irgendwie gibt, die sagen, ich will keinen Jungen haben oder so. Ach Quatsch, es gibt doch nur selbstmordgefährdete Leute, die besonders schützenswert sind. Nee, Eltern sollen auch ein bisschen nicht über die Transition entscheiden dürfen, finde ich auch. Und Kinder dann ab 16 Mitspracherechte haben oder sowas. Bei Serienmörder, die Frauen gerne umbringen, ist ein pikantester Teil, dass die oftmals als Kind gezwungen worden sind, Kleidung, also Unterwäsche des anderen Geschlechts zu tragen. Also diese ganze Trans-Trend, der wird noch ganz andere Sachen vor sich bringen. Ja, ein schönes Argument für das Gesetz ist ja auch, dass ja gar keine medizinischen Sachen drin geregelt sind. Also worüber regt man sich überhaupt auf? Ja, genau, das ist die nächste Sache. Das habe ich ja auch schon gesagt, dass wir aber mit der gleichen Menschenrechts- und wir haben das Verfassungsgericht gefragt und die haben es ja kritisiert. Kannst du jetzt halt auch losziehen und sagen, ja, wieso? Ich kann doch hier meinen Eintrag ändern. Warum darf ich denn jetzt meinen Körper nicht entsprechend daran angleichen? Warum ist mir die Gesellschaft denn jetzt nicht schuld, dass ich hier meinen Körper daran angleichen kann? Weil schließlich habe ich den ja hier eingetragen und das ist ja jetzt hier ein Missverhältnis. Da habe ich doch jetzt ein Recht darauf, dass das hergestellt wird hier. Na, also. Ach Quatsch, es gibt doch auch andere schützenswerte Güter, so das Landeswohl zum Beispiel, ne? Stichwort Wehrpflicht und so. Ja, ja. Durch das SBGG werden Damentoiletten, Umkleiden und Duschen nicht weniger sicher als bisher. Es gab die Sorge um unfaire Wettbewerbe im Sport. Deshalb haben wir ins Gesetz geschrieben, die Bewertung sportlicher Leistungen kann unabhängig von dem aktuellen Geschlechtseintrag geregelt werden. Und viele... Ist das nicht toll? Erklärt das nicht alles? Das kann unabhängig davon geregelt werden. Ja, schön. Genau, so wie bei dem anderen. Keine klare Begrenzung, sondern eine Öffnung. Weil das ist ja ein gutes Gesetz für die Mehrheitsgesellschaft. Es kann, ja. Es kann. Und im Notfall entscheidet das dann der Mob. Oder wie? Der sich drüber aufregt, dass man die Leute nicht lässt oder so. Oder jemand von der Meldestelle für antifeministische Umtriebe, der deinen Tweet gesehen hat und ihn weiterleitet. Gibt ja jetzt immer mehr Meldungen auch von Leuten, die angeblich von Jurastudenten praktisch angezeigt werden, die dann irgendwie dem Politiker schreiben, hier hatte ich jemanden Pimmel genannt, bitte unterschreib mal hier, dass wir das verfolgen sollen, und dann vielleicht ist es auch schon, vielleicht verdienen die sich was damit dazu, vielleicht gibt es einen Professor, der gesagt hat, hier, schafft mal Fälle ran, ich weiß es nicht. Aber es ist auf jeden Fall ein weiterer Bonus für die Leute, die gerne andere Leute irgendwie anzeigen, verpfeifen, Gedanken unterbrechen, verfolgen. Dazu kommt halt auch noch, dass dieses mit dem Bewerten jenseits oder abseits davon, dass das möglich ist, dass das auch wieder einem anderen Gesetz eigentlich diametral entgegensteht, dem Antidiskriminierungsgesetz. Kann man dagegen sagen, was man will, aber da stehen halt auch Sachen drin, die auch explizit Männer und Frauen betreffen und das abgrenzen, und das passt einfach alles nicht zusammen. Ja, und außerdem, wie soll ich denn... Ein gutes Gesetz für die Mehrheitsgesellschaft. Wie soll ich denn unabhängig vom Geschlechtseintrag die sportliche Leistung bemessen, wenn ich das gar nicht feststellen darf, ob die Leute mein Mann waren? Laut Antidiskriminierung hast du ja auch ein Recht darauf, es anhand dieses Kriterions von dir feststellen zu lassen und dich dadurch von anderen abzugrenzen. Deswegen steht es dem ja auch diametral entgegen. Ja. Hatten Sorge um Kinder und Jugendliche, deren Schutz gerade auch meiner Fraktion besonders am Herzen liegt. Wir haben deshalb im parlamentarischen Verfahren noch ein besonderes Sicherheitsnetz für Sie eingezogen und geregelt, dass Sie bzw. Ihre Eltern auch beraten worden sein müssen, zum Beispiel durch Psychologen. Bei Kindern können nur die Eltern eine Erklärung mit Einverständnis der Kinder abgeben. Und auch bei Jugendlichen werden die Eltern einbezogen, müssen zustimmen, gibt es einen Dissens, sogar das Familiengericht. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, in diesem Gesetz ist kein Detail, keine Eventualität unbedacht und jede Sorge ernst genommen. Für mich und für Sie ändert sich durch dieses Gesetz überhaupt nichts, wenn Sie das nicht wollen. Einigen Menschen können wir helfen. Lassen Sie uns das tun. Vielen Dank. Einigen Menschen können wir helfen. Ja. Ja, die leiden, Chris. Okay, die nächste Dame, die wir uns anschauen, ist Dr. Sarah Wagenknecht. Yes, Sarah! Gut, Sarah! Ist. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Einmal pro Jahr sein Geschlecht frei wählen zu können. Auf diesen grandiosen Freiheitsgewinn haben Millionen Bürgerinnen und Bürger sicher seit Jahren sehnlichst gewartet. Zumal in einem Land, in dem man nach ihren Plänen über die eigene Heizung oder den Antrieb des eigenen Autos in Zukunft nicht mehr frei entscheiden kann. Es ist wie immer bei der Ampel. Und es geht sofort das dumme Gegacker von den üblichen Verdächtigen los. Die haben nur drauf gewartet. Es ist so entwürdigend, dazu zu hören. Frau Hasselmann, ja. Ich habe sie genau gehört. Ich meine, wenn ich ihr zuhöre, habe ich auch im Hinterkopf, dass sie jetzt nicht unbedingt die Person ist, die für mehr Freiheitsrechte des Individuums eintritt. Aber was sie sagt, in dem Kontext stimmt ja schon. Und es geht ja rein drum, dass man halt irgendwie vernünftig miteinander umgeht. Das ist am Ende immer noch ein Parlament. Ja, wo man sich ausreden lässt und den anderen nicht reinbrüllt. Na gut, der Affenkäfig, der ist ja schon so. Ich will gar nicht wissen, wie es da riecht. Das Geschlecht wird von einer biologischen Tatsache zu einer Frage der Gemütsverfassung. Es ist einfach nur albern, wenn es nicht so gefährlich wäre. Wenn sich Männer durch großen Sprechakt zur Frau erklären können, gehören Frauen Schutzrechte und Frauen Schutzräume der Vergangenheit an. Die spanische Zeitung El Mundo berichtet gerade, wie sich wegen häuslicher Gewalt angezeigte Männer mittels des dortigen Selbstbestimmungsgesetzes Zugang zu Frauenhäusern verschaffen, in die ihre Partnerinnen geflohen sind. Und statt zu hinterfragen, warum viele Mädchen in der Pubertät mit ihrem Körper hadern, weil er vielleicht den Schönheitsidealen der heilen Instagram-Welt nicht entspricht, wird ihnen quasi nahegelegt, dass sie doch eigentlich Jungen sind. Ja, das Gesetz enthält keine Regeln zu chirurgischen Eingriffen, aber es stellt die Weichen dafür, und das halten wir für verantwortungslos. An einem Punkt übrigens verraten Sie, dass Sie an die dem Gesetz zugrunde liegende Ideologie selbst nicht glauben. Im Kriegsfall soll es nämlich keine Wahlfreiheit geben. Im Kriegsfall bleiben Männer eben dann doch Männer. Das heißt, für die Ampel zählt Kriegstüchtigkeit offensichtlich dann doch mehr als Transideologie. Wer Diskriminierungen überwinden will, der hätte die bestehende Gesetzlage behutsam reformieren können. Das hätten wir absolut unterstützt. Da ist auch Handlungsbedarf, keine Frage. Aber Sie sind bewusst einen anderen Weg gegangen. Ihr Gesetz ist frauenfeindlich und Ihr Gesetz macht Eltern und Kindern zu Versuchskaninchen einer Ideologie, von der nur die Pharmalobby und die Pharmaindustrie. Ja, und ich hab's nicht pausiert. Hat sich das. Ach, hier war es vorbei. Okay, mittendrin vorbei. Komisch, haben sie auch komisch gecuttet hier vom Bundestag. Ja, hat jemand das Mikrofon ausgemacht. Ne? Es geht eigentlich noch weiter hier, aber das Video ist ja am Ende. Sie hat das Codewort Pharmaindustrie benutzt und dann macht Klick und dann gehen alle Mikrofone aus. Oh. Anscheinend, ja. Und die Aufnahme kam auch. Kamen im Gesetz auch die Bonuslochkriterien vor oder wurden die ausgelassen? Nee, ich glaube, das war eine Schweizer, irgendeine Schweizer NGO, die gesagt hat, wir wollen das jetzt irgendwie Bonusloch nennen. Ja, aber es ist ja Bundestags-TV, das darf ja nicht irgendwie unvollständig sein. Dafür macht ja, man das doch, wenn man das vollständig dokumentiert. Dann ist es wahrscheinlich dabei, aber. Die letzten 12 Sekunden dieser Rede werden auf immer. Ja, jetzt nur 12 Sekunden sind, aber. Ja, mal gucken, ob ich das so schnell noch finde. Werden damit in Situationen. Ah, ich schon wieder. Den Kollegen. Das war der Lehrer. War ich Helga Lind auch? Innerhalb der nee, der ist dafür nicht zuständig. Verpflichten Menschen wird der schwierige. Und wenn ich am Morgen Helga heißen will, dann mache ich das. Gesellschaftlichen und rechtlichen. Aber wir als gewählte ist dieses Gesetz. Ah, der Stick. Finde ich aber auch schön, da seht ihr mal, was wir euch alles ersparen. Ist es immer noch kein richtig gutes Gesetz? Bürgerinnen und Bürger sicher seit Jahren sehen. weil er vielleicht den Schönheitsidealen der Instagram absolut unterstützt. Da ist auch Handlungsbedarf, keine Frage. Das ist immer richtig. Von der nur die Pharmalobby und die Pharmaindustrie profitiert. Das BSW sagt Nein zu diesem gefährlichen Irrsinn. Okay. Ja, da kann keiner sagen, dass die Affen nicht ins Detail gehen. Also die paar Sekunden haben wir euch noch rausgeholt. Liebe Kolleginnen und Kollegen. Danke, Entschuldigung, dass ich hier... Ich erinnere an meinen geschäftsleitenden Hinweis am Beginn der Debatte. Und ich bitte Sie, diese Debatte auch in der entsprechenden Würde hier weiter zu Ende gehen zu lassen. Und dazu gehört... Also, dann ist das so. Wir leben in höchster Gefahr. Ja. Ja. Nee, das, also eigentlich müsste... Zu passieren, wenn Sie sich hier... Wir hätten ihn schon haben müssen. Einlassen. Ja, mach mal, Petra. In Respekt vor den Kolleginnen und Kollegen, diese Debatte entsprechend hier auch weiter zu führen. Und Meinungsäußerungen, verbale, nonverbale, steht allen alles zu, aber in der angemessenen Lautstärke und Form hier zu Protokoll zu geben. Ansonsten wird das auch gar nicht im Protokoll entsprechend landen, weil es nicht mehr verständlich ist. So, oder ich sag, ja, dafür hast du doch deine Bimme. Verdammt nochmal, mach doch deinen Ordnungsruf, ey. Ruhe, oder ich lasse Theater den Saal räumen. Seit wann ist das überhaupt so im Bundestag, dass die so abgehen da und rumschreien? Das ja, gab es immer schon mal, aber das, immer seit die Frauen dabei sind. Ja, es war immer bei diesen doch. Themen irgendwie. Ist immer ja, und auch mit der letzten Frauen Regierung Themen. Jetzt. Ne? Erinnert ihr euch noch an die Regierung? Ne? Also. Genau das ist es. Das ist den ganzen Tag. Das sind genau die gleichen Hackfressen, die an der Universität rumbrüllen und irgendwie Mülltonnen zerschlagen wollen und so. Ja, die brüllen genau dann rum, wenn sie darauf angesprochen werden, wo sie die Probleme verheimlichen im Prinzip, ne? Ne, die brüllen doch immer. Es sagt jemand, es sind zu viele Migranten gebrüll. Es sagt jemand irgendwie, Corona war nicht so ganz richtig, wie die Regierung das gemacht hat, gebrüll. Es ist die Polarisierung, die da brüllt halt. Ja, die Kritikunfähigkeit ist ja, dass die da brüllt. Ja gut, mehr von den Leuten wollte ich euch gar nicht zeigen. Nee. Oh, was ist mit der Anke? Ich will die Anke noch sehen. Anke? Guck mal, wie schön die aussieht. Anke, ich gehe mal nochmal weiter hoch. Anke. Da, die Henning. Die sieht klasse aus. Nee, bitte lass mal. Doch, komm schon. Ich will die Anke. Ja, die Anke. Nee. Nee, dem hier will ich nicht. Wir wollen gar nichts mehr. Das hat lang genug. Und Nike von den Grünen. Ja, toll, damit wir nochmal alle Kackargumente hören müssen. Cis und Trans zu gemeinsam. Nee, da krieg ich schon das Kotzen, wenn ich das nur lese. Das ist wie N-Wort und weiße Menschen zusammen irgendwie. Ja, und hier beim Selbstbestimmungsgesetz habe ich ja schon ein paar Sachen gesagt. Es reicht, ne? Wir sind ja schon längst über das Medizinische hinaus. Ne? Wir haben ja das Personenstandsgesetz mit dem Geschlechtseintrag divers, haben wir seit ein paar Jahren. Und das mit dem transsexuellen Gesetz haben wir seit 1980 gehabt mit den Sachen, die wir jetzt schon gehört haben. Psychologische Tests, zwei psychologische Gutachten und eine entsprechende gerichtliche Entscheidung war notwendig. Das entspricht nicht der Würde der Person und deswegen... Das wurde als Anlass genommen, das zu ändern. Und künftig genügt eine einfache Erklärung gegenüber dem Standesamt, um den Geschlechtseintrag zu ändern. Aber Moment, so einfach ist es nicht. Es sind natürlich harte Hürden eingebaut. Die betroffene Person muss 3 Monate, bevor sie den Willen zur Änderung des Geschlechtseintrags und oder des Vornamens erklärt, dies mündlich oder schriftlich beim Standesamt anmelden. Dieser Zeitraum dient laut Gesetzesbegründung als Überlegungs- und Reflexionsfrist. Er soll nicht ernsthaft gemeinte Erklärungen verhindern, sowie die Bedeutung der Änderungserklärung verdeutlichen. Also darüber, dass man darüber nachdenkt. Es findet keine Beratung statt. Ist wichtig, sage ich gleich noch was. Und natürlich die Sperrfrist. Erst nach einem Jahr soll eine erneute Änderung möglich sein, aber in der Anzahl nicht beschränkt. Bei volljährigen Personen erfolgt keinerlei Beratung mehr. Nur die Reflexionszeit. weil Beratung ist ja nicht notwendig. Aber doch, bei 14- bis 18-Jährigen, neben der Zustimmung der Eltern oder des Gerichts, da müssen sie sich, sie müssen versichern, dass sie sich therapeutisch beraten lassen oder in der Kinder- und Jugendhilfe beraten lassen. Sie müssen es versichern. Damit wurde das, weil es ist ja eine besonders schützenswerte Klasse, ne? Und deswegen muss man da vorsichtig sein. 14- bis 18-Jährige müssen versichern, dass sie sich beraten lassen. Ein Nachweis verlangt das Gesetz aber nicht. Ja, ne? Also, ja, es könnte was Schlimmes passieren, deswegen müssen wir aufpassen, aber wir, ne, also die sagen, dass das, also die sagen das, was man eigentlich nicht aussprechen sollte, laut, ne, wenn man zwischen den Zeilen liegt, ne? Und medizinische Maßnahmen werden im Gesetz nicht geregelt, ist ein Argument, warum das Gesetz gut ist, ne? Aber es wird auch nicht eingeschränkt. Ja, das wird dann anderweitig irgendwie entschieden. Ja, das, die Sache mit dem Hausrecht ist da drin, allerdings da haben wir auch schon drüber berichtet, wie angreifbar das ist und wie ja auch da Kampagnen gefahren werden können, dass man freiwillig das Hausrecht nicht durchsetzt beispielsweise. Aber diese Fristenregelungen, die ich gerade genannt habe, ne, dass man halt 3 Monate warten muss, also dass man es 3 Monate vorher anzeigen muss und das ist ganz schlimm, das sollte eigentlich gestrichen worden sein, da haben die Parteien hart für gekämpft, dass da der Riegel vorgeschoben wird und deswegen ist die Fristenregelung der Hausrechtsparagraf überhaupt drin geblieben, sowie dass man versichern muss, dass sich Jugendliche beraten lassen. Und so wie dass halt ja Eltern von unter 4-jährigen Kindern die Zustimmung des Kindes benötigen. Ja, und natürlich, Missbrauch soll im Bereich des Kriegsdienstes verhindert werden. Deshalb werden Änderungen des Geschlechtseintrags während des Spannungs- und Verteidigungsfalls sowie innerhalb von 2 Monaten davor missachtet. So, ich hoffe mal nicht, dass es jetzt in 2 Monaten knallt. Das wäre dann, ne, so, ich sag, na gut, das ist alles, was ich dazu sage. Und, ja. Bei, also, im Spannungs- und Verteidigungsfall, oh, nee, ich habe sogar falsch verstanden. Nach § 9 soll es auf das bei der Geburt zugeschriebene Geschlecht ankommen. Also vielleicht sogar, wenn man vor der Frist sein Geschlecht geändert hat, vielleicht muss man dann trotzdem antreten. Weil es auf das auch so bei der Geburt zugeschriebene Geschlecht, auch interessant, zugeschrieben, das ist ja eigentlich schon die Ideologie. Es ist ja eigentlich festgestellt, aber nein, die Ärzte haben es zugeschrieben. Okay. Interessant, das war mir vorher nicht aufgefallen. Noch ein kleines Detail. Ja, und gut, ich meine, wir kennen alle Beispiele aus verschiedenen Herrenländern, wo es zumindest Einzelfälle gegeben hat, wo es nicht so funktioniert hat, wie es immer versichert wurde, dass es funktioniert hat. Aber natürlich hat die Pro-Gesetz-Lobby, die natürlich die ganzen Fristen streichen wollten und auch den Hausparagraf streichen wollten und die Zustimmungspflichten streichen wollten und eigentlich alles streichen wollten, alles freigeben wollten, die sagen, weltweit haben 13 Länder ein Selbstbestimmungsgesetz bereits seit längerem und gute Erfahrungen damit gemacht. Argentinien sogar seit über 10 Jahren. Ja, aber was ist nochmal gerade in Argentinien? Egal. Ängste und Befürchtungen des Missbrauches, die bisweilen vorgebracht werden, sind dort nicht eingetreten. Ja, ob die da nicht eingetreten sind, das könnt ihr ja selbst entscheiden, wenn ihr uns schon länger zuhört. Und ja, ich habe es ja vorhin schon gesagt, das Gesetz ist so formuliert, dass es ist schon fast wie Gulag-Propaganda. Ne? Die Propaganda muss nicht überzeugend sein, je realitätsferner sie ist und die Leute müssen sich trotzdem daran halten, um dadurch gedemütigt zu werden, desto wirksamer ist die Propaganda. Irgendwie so, nur halt aufs Rechtssystem angewandt. Das ist natürlich nur meine Meinung. Ja, schönes Gesetz. Ein gutes Gesetz für die Mehrheitsgesellschaft. Tja, die Grenzen der Freiheit. Ne, die sind dort, wo die Freiheit der anderen eingeschränkt wird. Ne, darum muss man ja auch in Abwesenheit der Personen, die man beleidigen könnte, das richtige Pronomen von denen benutzen, sonst könnte man die beleidigen, obwohl sie nicht anwesend sind. Ja. Ja, und die Polizei muss ermitteln, für den Fall, dass sie es gar nicht mitbekommen, damit sie trotzdem beurteilt wirst. Aber ja, jetzt hören wir hier von der guten Frau Ganserer, warum das immer noch nicht reicht, was wir jetzt entschieden haben. Weil sie den Hals nicht vollkriegen? Das ist ein wahnsinnig wichtiger, historischer Beschluss. Und deswegen fällt mir jetzt wirklich ein Stein vom Herzen, dass ich nach so vielen Jahren harter Arbeit und nach so vielen Jahren Warten in Zukunft eben auch offizielle Ausweisdokumente bekomme, auf denen mein richtiger Name stehen wird. Zur Ehrlichkeit gehört für mich aber auch dazu, deutlich zu machen, dass dieses Gesetz eine Reihe von Mängeln hat. Angefangen von den langen Wartezeiten und den Sperrfristen, der unsägliche Hausrechtsparagraf, aber auch die Einschränkung der geschlechtlichen Selbstbestimmung von Jugendlichen schmerzen mich tief. Und an dieser Stelle muss ich in aller Deutlichkeit sagen, dieses Gesetz atmet weiterhin das Misstrauen gegenüber trans-, inter- und non-binären Menschen. In der Lebenswirklichkeit von transgeschlechtlichen Menschen spielt aber auch die medizinische Versorgung eine ganz entscheidende Rolle. Und es ist ein Unding, dass fast ein Drittel der Behandlungssuchenden derzeit von jedweder medizinischen Versorgung aufgrund von struktureller Diskriminierung ausgeschlossen werden. Das ist fachlich inakzeptabel, falsch, nicht zu begründen und schlichtweg menschenrechtsverletzend. Und deswegen muss der Rechtsanspruch auf medizinische Maßnahmen für alle trans- und non-binären Menschen im Gesetz verankert werden. Und zwar schnell und noch in dieser Legislaturperiode. Die entfesselte Transfeindlichkeit muss wieder eingefangen werden. Wir brauchen mehr und engagiertere Maßnahmen gegen Transfeindlichkeit, gegen Gewalt und gegen Benachteiligung. Und ich erwarte, dass hier im Deutschen Bundestag das Unrecht, was transgeschlechtlichen Menschen lange Zeit aufgrund dieses entwürdigenden transsexuellen Gesetzes angetan wird, anerkannt und die Menschen, die davon betroffen waren, entschädigt werden. Ja, jeder soll 1 Million erhalten. Next. Was sind das für luftiges Traumforderungen? Ich keine Ahnung. Du kriegst schon ein super progressives, von den Verbänden geschriebenes Gesetz und dann bist du da als Symbolfigur, die dann irgendwie so ein bisschen für den Namen der Transsexuellen sprechen darfst und dann sagst du, nee, das geht nicht weit genug. Wir müssen keinerlei Wartefristen. Das sollte sofort gehen. Das fällt dir heute ein und morgen ist es erledigt. Ja, dass Jugendliche in ihrer Freiheit beschränkt werden. Aber die können doch vor Gericht gehen. Und wir zahlen uns unsere ganzen Pillen und Spritzen. Ja, hier erfüllt unsere Maximalforderung. Wir wollen gar keine Regeln mehr. Wir wollen alles machen können, was wir wollen. Warum kann ich dann keine Transitioning von Mann zu Alpha-Mann machen und einfach nur Testosteron erhalten? Ich hätte das gerne auch, also bezahlt von der Krankenkasse. Ich hätte gerne eine Transition vom Steuerzahler zum Steuerbefreiten. Ja. Ich bin transreich. Transreich. Übrigens, Bayer Leverkusen ist deutscher Fußballmeister. Nur für die, okay, die den Sport verfolgen. Wie viele Jahre hat es gedauert? Die waren noch nie Meister. Ja, ich meine, seitdem. Also wie viele Jahre hat es gedauert, dass man wieder anders ist als Bayern? Ja, keine Ahnung, 11 oder so. Ja, und das Ganze wird immer gesagt, wir müssen die Leute beschützen. Die werden ja von der Gesellschaft zugrunde gerichtet. Eine Sache, die ich vorhin vergessen hatte noch zu sagen, will ich nochmal sagen. Künftig genügt eine einfache Erklärung gegenüber dem Standesamt, um den Geschlechtsantrag zu ändern. Aber die Person muss versichern, dass der neu gewählte Eintrag bzw. die Streichung des bisherigen Eintrags ihrer Geschlechtsidentität am besten entspricht. Jetzt mein Kommentar. Es gibt keine Beratungspflicht mehr und keine Beratung. Und ihr die Tragweite der durch die Erklärung bewirkten Folgen bewusst ist. nochmal, es gibt keine Beratung und man muss erklären, dass die Tragweite einem bewusst ist. Das heißt, man schreibt auch quasi einen Freibrief für die Leute, die einen dann ausnutzen können. Auch ein sehr wichtiger Punkt an der ganzen Sache. Ja, weil es gibt ja Leute, die da auch Dienstleistungen dann anbieten werden, um diese Leute zu unterstützen bei ihrer Selbstfindung. Und die sind dann ja eigenverantwortlich unterwegs, weil sie sich ja alle ihrer Taten bewusst sind und es braucht auch keine Aufklärung. Außer für Jugendliche. Aber das muss nicht nachgewiesen werden, dass sie sich ein Beratungsgespräch suchen. Ja. Tja, ist ganzer Raum mit langen Haaren mehr machen können. Ist ganzer Raum mit langen Haaren oder mit kurzen Haaren hübscher? Ich sehe, ihr haltet euch verhalten. Mit kurzen. Mit kurzen. Das ist gefährlich alles. Wenn ich jetzt das gewisse Vergleiche ziehen würde, würde ich gleich wieder einen Strafbefehl. Da sieht man einfach besser, dass es völlig gleichgültig ist, was für ein Geschlecht er das hat. Es ist frauenfeindlich, Transmänner nicht zu daten. So, da haben ja, wir es. Ja, ja. Ah, der Kubicki, so. Gott, peace be upon him. Mhm. Guck mal, wie ist das denn ausgegangen mit seiner Abstimmung? Etwa so, wie ich mir das vorgestellt habe? Wieso? Hast du dir vorgestellt, dass er mit Ja gestimmt hat, oder wie? Nee, ich habe mir vorgestellt, dass er sich enthält. Okay. Aber er hat eine persönliche Erklärung abgegeben. Und die fand ich aber ziemlich interessant, weil da standen echt noch Sachen drin, die ich noch gar nicht gehört hatte. Frau Dingens, Teuteberg hat mit Nein gestimmt, wie es ordentliche Leute machen, die was ablehnen. Wolfgang. Ja, nicht nur die. Ja, aber... Kommen wir gleich zu. Genau, also Paragraph 31 der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages. Das ist so ein Ding, mit diesen namentlichen Abstimmungen, damit die Leute halt die Möglichkeit haben, zu sagen, warum sie da wie abgestimmt haben, dass es, weil natürlich da ja nicht jeder eine Rede hält oder so, gibt es diese Möglichkeit, da so eine Erklärung abzugeben. Und das hat er hier getan. Und er schreibt, ich anerkenne, dass das Transsexuellengesetz in der aktuellen Fassung verfassungswidrig ist und einer zeitgemäßen Anpassung bedarf. Der vorliegende Gesetzentwurf für ein Selbstbestimmungsgesetz versucht, diesen Umstand zu heilen, trifft jedoch aus meiner Sicht nicht zu den regelnden Kern. Zugleich zieht er eine Reihe von rechtlichen, politischen, sozialen und gesellschaftlichen Folgefragen nach sich, die im parlamentarischen Prozess nicht überzeugend beantwortet wurden. Zum einen ist zur Beschlussfassung unklar, in welchem Verhältnis das SBGG zum Strafgesetzbuch steht. Gelten Straftaten mit einem eindeutig geschlechtlich determinierten Täterbegriff, § 183 StGB, auch für Personen, die in Ansehung der Strafverfolgung ihren Geschlechtseintrag ändern lassen? Könnte sich also ein Exhibitionist einer Bestrafung durch eine rechtzeitige Anpassung des Personenstandeintrages entziehen? Ist die weibliche Brust gemäß Paragraph 184 K StGB auch dann weiblich, wenn sie einem biologischen Mann gehört? Oder baut der Gesetzgeber hiermit eine zweite Geschlechtsdefinition auf, die mit seiner bisherigen, aber weiterhin gültigen nichts zu tun hat? Wäre es dann nicht sinnhafter und der Normenklarheit dienlicher, die Notwendigkeit eines Geschlechtseintrages im Personenstandsregister gänzlich zu verneinen, wenn dieser in den meisten Situationen für den Rechtsstaat keine größere Aussagekraft hat? Denn aus dieser Änderung erwachsen grundlegende Fragestellungen, die nicht auftreten, würde die Legislative im Rahmen einer großen Reform, die auch eine Änderung des Artikel 3 Absatz 2 Grundgesetz einbezöge, die Gleichberechtigung von Männern und Frauen als erfüllt definieren. Ich teile die Einschätzung des Verfassungsrechtlers Florian Becker, der bereits in den vergangenen Legislaturperiode darauf aufmerksam machte, dass der sich aus Artikel 3 Absatz 2 Grundgesetz ableitende verfassungsmäßige Auftrag einer entsprechenden Dauerhaftigkeit, Verlässlichkeit und Objektivierbarkeit der Beurkundung im Personenstandsregister voraussetzt. Dies ist mit dem vorliegenden Entwurf nicht gegeben. Vielmehr steht zu befürchten, dass biologische Frauen mit Inkraftsetzung dieses Gesetzes weniger Rechte haben als zuvor. Frühere Forderungen nach einem verfassungsrechtlich allerdings zweifelhaften Paritätsgesetz werden hierdurch im Übrigen obsolet. Hinzu kommt, dass eine aktuelle wissenschaftliche Studie aus den Niederlanden Development of Gender Non-Contentness During Adolescence in Early Adulthood zu dem Schluss kommt, dass Verunsicherungen mit dem eigenen Geschlecht in der Pubertät deutlich häufiger vorkommen als vorher gedacht. Eine vergleichbare gesetzliche Regelung in den Niederlanden wird im Lichte dieser Erkenntnisse wahrscheinlich deshalb nicht kommen, um Heranwachsende vor potenziellen unwiderruflichen Schäden zu bewahren. Diese sexualpolitische Reform unterscheidet sich von anderen historischen Vorgängen. Vollzug der Gesetzgeber bisher zum Beispiel bei der Ehe für alle oder bei der Streichung von Paragraph 175 StGB eine längerfristige gesellschaftliche Entwicklung nach und befriedet die Gesellschaft, so wird in diesem Gesetz vielfach das Gegenteil bescheinigt. Die dahinterstehende Idee einer proaktiven Gesellschaftsgestaltung entspricht nicht meinem Bild einer verantwortungsvollen Politik in der freiheitlichen Gesellschaft. Ich habe mich bereits in der vergangenen Legislaturperiode bei einem vergleichbaren Gesetzesentwurf der FDP-Fraktion enthalten. Ich habe bisher keine überzeugende Argument gehört, das mich zum Umdenken bringen könnte. Daher stimme ich zur Drucksache 20.9049 ebenfalls mit Enthaltung und mit Enthaltung zur entsprechenden Beschlussempfehlung. Wolfgang Kubicki, MdB. Ja. Jetzt hast du noch den Absatz übersprungen, wo es darum geht, dass er sagt im Endeffekt Ähnliches wie Frau Wagenknecht mit der Heizung, dass die bei der Heizung muss man nachweisen, dass man beraten wurde und bei der Sache jetzt muss man es nicht nachweisen. Ja, ah, also bei Sachen, die, wie er schreibt, weniger einschneidend vorgegen härtere Nachweispflichten, ja, und das ist ja auch wahr, also. Genau, kommen wir nun zum Abstimmungsverhalten hier der Fraktionen, wie wir sehen, CDU fast komplett dagegen, okay. Bis auf ein paar nicht abgegebene und ein paar enthaltene, AfD auch nur ein paar nicht abgegebene, sonst nur nein. SPD komplett dafür, bis auf zwei Enthaltungen. Und Grüne komplett dafür, bis auf ein paar nicht abgegebene. Ich finde es spannend, dass irgendwie bei der FDP noch so ein bisschen nachgedacht wird. Also so ein bisschen enthalten, ein bisschen ja, ein bisschen nein. Und bei den anderen Parteien ist es fast ausschließlich entweder ja oder nein. Gruppenbeschluss. Ja, wir gucken auch gleich nochmal zur FDP. Aber das Erste, was ich euch zeigen wollte, ist, ich habe hier einen schönen Filter nach Geschlecht, wo ich hier die Abgeordneten des Bundestages nach Geschlecht filtern kann. Und dann filtern wir doch mal nach männlich als Erstes. Dann haben wir da das Abstimmungsverhalten nur ausschließlich von den Männern im Deutschen Bundestag. Und wie wir hier sehen, ja, auch durchgekommen. Der grüne Balken, der ist hier so, ja, ein gutes Stück von der Hälfte entfernt, aber das liegt natürlich an den Enthaltungen, die werden ja nicht mitgezählt, ja, also im Endeffekt die Mehrheit der Leute hat hier schon ja gesagt oder nicht abgegeben, von den nicht abgegebenen vielmehr. Die Enthaltungen werden natürlich nicht mitgerechnet, aber es ist schon, ja, spaltet die ganze Sache natürlich so ein bisschen. Aber ja, der grüne Balken, der ist halt ja, zwar schon groß, aber ja, mir graut Furchtbares, wenn du jetzt auf Frauen schaltest. Genau, 90% ja. Schalten wir ja. 90% ja. Frauen. Moment, ist noch nicht geladen, jetzt ist geladen. Nee, ist nicht 90%, also schon einige, die da auch dagegen gestimmt haben. Aber wir sehen auf jeden Fall der grüne Balken, der geht jetzt hier auch deutlich über die Hälfte. Da sieht man wieder, das schwache Geschlecht kann nicht mal mehr für seine eigenen Interessen dastehen. Sehr gut. Ja, naja, also interessant ist ja auf jeden Fall, dass es ja von der Seite der Ablehnenden meistens so geframed wurde, dass es hieß, die Männer mal wieder, die wollen uns hier alle unterjochen und machen hier solche Gesetze. Und dieser Aspekt, dass im Endeffekt, wenn jetzt der Deutsche Bundestag nur aus Männern bestehen würde, dieses Gesetz also nicht so eine Zustimmung hätte, der ist nicht so richtig durchgekommen bei den Leuten. Habe ich noch nirgendwo gehört. Könnt ihr ja mal selber darauf achten, ob da mal irgendjemand darauf hinweist. Und ja, dann schauen wir. Ausgerechnet die Frauen, ne, die jetzt ihre Schutzräume sozusagen verlieren. Erstaunlich. FDP. Schauen wir nochmal auf die FDP, genau. Die sich aber auch am einfachsten mit Appell an die Fühlis umstimmen lassen. Ne? Ja, da muss an die Freiheit. Da muss ich jetzt aber meine Feindesliste rauskramen und die ganzen Grünen da draufschreiben. Ja, und hier hätten wir die Frau Adler und wie auch gerade ja Maas schon gesagt hat, die wo haben wir sie? Ja, der Buschmann. Wahrscheinlich ganz hinten, ne? Genau, die Frau Teuteberg. Die haben mit Nein gestimmt und die Schlagzeile bei vielen Leuten war es, das sind die zwei, die mit Nein gestimmt haben, aber das sind ja nicht die einzigen zwei. Ne? Also auch hier wieder das Männerverhältnis. Waren noch diverse Männer, die da auch mit Nein gestimmt haben. Was ich vor allen Dingen gut fand, jetzt in meinen anderen Filter hier, nämlich auf meinen heimischen meine FDP Niedersachsen, da war es nämlich auch vorhin viele Leute, die hier mit Nein gestimmt haben. Da hast du aber viele Leute umgedreht, Chris. Mit deinen geheimen Hinterzimmer-Telefonaten und Zigarren rauchen, in Privatfoyers sitzen und die Leute beeinflussen. Ich weiß, dass du das machst. Sonst wäre da nicht so viel Nein. Mit dem Pool hat es nicht geklappt, ja. Obwohl ich ihn intensiv bearbeitet habe. Und er natürlich gesagt hat, ich gucke ja immer die Weltraumaffen, und aber an diesem Punkt stimme ich euch einmal nicht zu. Nee, ich habe natürlich überhaupt keinen Einfluss auf diese Leute. Aber auch der Herr, der hier aus meinem Wahlkreis in Hannover ist, das ist dieser Herr Gerschau hier, Knut Gerschau, der hat auch dagegen gestimmt. Und ja, war tatsächlich FDP Niedersachsen bei in der FDP-Gruppe so die größte mit den Nein-Stimmen. Ja. Ja, aber das Hauptding ist halt eben die Sache mit den Männern und Frauen. Also müsst ihr echt mal drauf achten. Und das finde ich auch wieder so, das kommt einfach nicht an bei den Leuten. Und gerade bei diesen Radikalfeministen, die sich da ewig drüber aufregen, das ist alles unterhalb der Wahrnehmungsschwelle, ne? Was sich die Leute dafür Gedanken machen, so ein Kubiki und so. Und ich könnte ja vom Ebe nochmal, du hast diesen News-Artikel, glaube ich, auch eingereicht, ne? Schau nochmal in deine Quellen. Ja, genau. Den hier mit dem Interview von den Leuten. Ja, genau. Hast du das Interview mal angeguckt? Ah, ich habe reingezappt, aber ich fand es halt interessant, dass sie halt ganz normale, dahergelaufene Leute einfach dazu befragt haben. Was? Also. Das sind doch alles so Leute aus der Blase da gegen diesen ganzen Kram. Ja. Das ist ja die Dame, die dieses Vogue-Buch geschrieben hat. Ich finde das alles, was die irgendwie von sich gibt, finde ich grauenvoll. Ich habe jetzt schon irgendwie 3 Interviews von der irgendwie angefangen und nach 10 Minuten wieder beendet. Und ich war das die, die das psychologisiert hat? Die Nein. Das so auf Histrionische? Nein, die ist ja gut. Das ist ja die Esther. Das hier ist diese Zara Ramidi oder wie die heißt. Ach Gott, ich habe die gar nicht erkannt. Die hat auch so ein Buch geschrieben, wo ganz groß Vogue draufsteht. Und das muss ich mir noch durchlesen. Und ich ahne nichts Gutes. Das wird bestimmt eine Tortur. Weil das ist halt nur so ein, ja, die meint ja irgendwie so, ja, wir sind doch jetzt schon seit Jahrhunderten irgendwie vergewaltigt worden oder so. Und jetzt zwingt man uns ja auch noch so ein Gesetz auf. Wo ich mir denke, alter Schwede, Mädchen. Wer ist wir? Die Borg oder was? Ja, du weißt doch, dass Frauen mehr ein Gruppenbewusstsein haben wie Männer. Männer sind eher Individualisten und Frauen, die denken eher in Herden. Ja, und dann haben wir ja diese andere Dame hier auf der linken Seite, das ist ja diese von den Grünen, die sich da angestellt hat, weil ihre quotierten Rednerlisten und quotiertes alles da bei den Grünen irgendwie nicht ausreicht, dass sich da auch Männer da irgendwie da reinwuseln, wobei das überhaupt das, sowas gar nicht geben dürfte. Also. Und der ganze andere Scheiß, den die Grünen machen, ist natürlich auch alles prima, aber die eine Sache ist dann wieder verkehrt, ja. Ja, und ich meine Frau Vollbrecht, also ich verteidige sie ja, wenn sie hier irgendwie ungerecht angegangen wird, aber das war ja auch irgendwie nichts, was sie hier irgendwie zum Besten gegeben hat. Und das finde ich halt auch ganz schön verstrahlt. Und auch mit dieser Logik, da musst du auch die ganze Zeit dran denken, so irgendwelche Gesetze, und wir regen uns darüber auf, was davon die Konsequenzen sind und dass die Leute in Angst und Schrecken versetzt werden, was die Konsequenzen von irgendwelchen Gesetzen sind und so, wo ich mir denke, ja, und wie wird das denn dann sein, wenn das Ja-heißt-Ja-Gesetz kommt? Werdet ihr dann da euch treu bleiben und sagen so, nee, das betrifft ja hier irgendwie ein Geschlecht unverhältnismäßig und das kann missbraucht werden, na, das kann man dem da auch vorwerfen mit Falschanschuldigungen und so. Und das schafft ein Klima der Angst, dass man da immer von abhängig ist. Ne? Wenn irgendwer sich entscheidet einfach, dass er da das jetzt beanspruchen will, dann kann man dann gucken, wie man irgendwie klarkommt und ob die Gerichte einem dann da Recht geben und so. Genauso lauter so Dinge, die man jetzt bei diesem Selbstbestimmungsgesetz auch sagen kann. Werdet ihr das dann da auch in die Debatte einbringen? Werdet ihr da auch drüber reden dann? Oder werdet ihr dann einfach nur sagen, nee, das hilft uns nur als Frauen? Das betrifft uns ja nicht, die negativen Konsequenzen davon haben wir ja nicht und wir sehen ja nur 2 Zentimeter bis vor unserer Nasenspitze, weiter können wir ja nicht gucken. Und wir sind ja eh schon seit Jahrhunderten vergewaltigt worden und bla bla bla bla bla, also ist das ja eine ausgleichende Gerechtigkeit und so ein Scheiß, werdet ihr das erzählen? Ja, zu 100% werdet ihr das erzählen. Also. Und das war ja nämlich auch so ein Ding hier. Dieser Herr hier bei Twitter, man kann leider die Tweets nicht mehr vernünftig archivieren aktuell wieder. Es geht ja nur über die Share-Funktion. Der hat sich ja einfach mal erdreistet, einfach mal zu schreiben, tatsächlich erwarte ich, dass das Selbstbestimmungsgesetz im Alltag nur recht wenig Auswirkungen haben wird. Aber es wird natürlich einzelne spektakuläre Fälle geben, die die Diskussion dazu befeuern werden. Absolut vernünftige Aussage, absolut klar. Also das ist ja auch zu erwarten, weil es steht ja jetzt nicht irgendwie die ganze Männerschaft irgendwie in den Startlöchern und denkt sich, oh, wäre das geil, wenn ich Frauen aufs Klo verfolgen könnte oder irgend so ein Scheiß. Aber der hat hier aus dieser Feminismusblase, die gegen dieses Gesetz jetzt waren, hat er halt nur Feuer gekriegt. Darunter waren die idiotischsten Kommentare, die ich also seit langem gesehen habe. Es war alles nur irgendwie, wie können sie es wagen? Und es ist doch hier und da und die Welt geht doch jetzt unter und der Himmel wird uns auf den Kopf fallen. Dabei ist es doch vollkommen klar, dass es so laufen wird. Und das ist ja auch das, was in den anderen Ländern passiert ist. Da ist es ja auch nicht so gewesen, dass in jeder Sauna am Frauentag dann irgendwie 5 Männer sitzen oder so, sondern es gibt halt einzelne spektakuläre Fälle davon, die dann die Diskussion befeuern und wo sich die Leute dann wieder denken, nee, da müssen wir vielleicht doch nochmal was ändern. Und der Rest ist halt die Zersetzung auf der politischen, gesellschaftlichen Ebene und das Drohpotenzial gegen irgendwelche Unternehmen, das man ausnutzen kann. Ja. Ja, aber ich fand es einfach nur, wie die komplett auf Autopilot da jeden anpaulen, der nicht 100% auf ihrer Linie ist. Und ihre Linie ist, die Männer kommen. Die Männer, die Männer, die Männer. Und auch eine von denen hat auch in dieser News-Befragung da auch gemeint, ich glaube, das war die Engelken, die meinte hier, diese Gender-Theorie wird von Männern dominiert, wo ich mir auch wieder denke, so, ja, Judith Butler. Ja. Fragezeichen. Sabine Haag. Diese ganzen Professuren, wie viele Gender-Professuren gibt es denn, die von Männern geleitet werden? Die meisten Männer hätten darauf halt auch einfach keine Lust, weil es halt einfach Frauenschabernack ist. Ich keine Ahnung. Es ist genauso wie Religion irgendwas erfinden, was von Frauen ist, und dann müssen die Männer einen Kotau machen. Hahaha, ich hab Macht. Weiß nicht. Ja, also ich fand's echt wild. Das ist schon total abgespaced. Aber die kriegen es einfach nicht hin. Da irgendwie mal, irgendwie vielleicht mal einzusehen, dass von ihren Leuten vielleicht auch irgendwelche Leute nicht ganz so schlau waren. Das wird einfach nicht wahrgenommen und es wird einfach weiter sich in seinem Männerhass da irgendwie gesuhlt. Ja, es wird dann erst bemerkt, wenn sich die Geschichte irgendwie umdreht und dann das negativ für einen selbst wird oder so, dann trifft man es plötzlich. Das ist ja auch negativ für die, aber die sehen halt die Probleme ja immer nur bei den Männern. Das sind ja immer, das hatten wir auch vor ein paar Wochen schon, wo diese eine da irgendwie meinte, wenn die Frauen da auf die Straße gehen für Genitalverstümmelung, dann sind die Gehirn gewaschen worden von den Männern. Die können es sich einfach nicht vorstellen, dass die aus den Frauen auch diese dummen Ideen da ausgehen. Ja, ja. Oft genug. Das ist ein bisschen billig, ja. Und das fand ich auch wunderschön hier, weil wie viele Jahre reden wir schon an gegen Big Vagina und diese ganzen Geschichten und was sie da alles von früh bis spät behaupten, irgendwie, der Himmel wird uns auf den Kopf fallen und diese Sachen. Und jetzt haben wir ja eine von den Radikalfeministen, die sagt, ich hoffe, es ist allen klar geworden, dass das Selbstbestimmungsgesetz nicht aufgrund einer ausführlichen Rechtsfolgenabschätzung erfolgt ist. Man verlässt sich lediglich auf die Aussagen der von Bundesfördermitteln abhängigen Verbände. Dazu zählen der Deutsche Frauenrat, die Frauenhauskoordinierung, der Bundesverband der Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe, die zentrale Informationsstelle Autonomer Frauenhäuser. Alles Leute, die nach eurer Sichtweise jahrelang sakrosant waren, über jeden Zweifel erhaben waren. Du bist irgendwie der Meinung, dass die da irgendwas erzählen, was nicht stimmt. Warum hast du Frauen? Warum willst du, dass sie leiden? Corona hasst Frauen. Ja, das hoffe ich wirklich, dass das allen klar geworden ist. Meine Fresse, ey. Aber der Rona folge ich gerne. Die tut Inhalte immer ganz gut aufbearbeiten zum Selbstbestimmungsgesetz. Da fand ich ihren Grind ziemlich gut. Was sie zum Transkram sagt, finde ich auch gut. Ich fand es dann echt merkwürdig. So hast du jahrelang die Radikalfeministinnen so als Feindbild. Dann kommt eine her, die so, zumindest bei den Themenbereichen, bei den Zweien, die Meinung teilt. Das war dann auch komisch. Also. Ja, also zumindest was den Sport angeht, wird es auf jeden Fall ein Frauenförderungsprogramm sein, weil wie unter anderem beim Fußball, wie es Daniel im Chat auch gesagt hat, vielleicht bald wieder sportliche Höchstleistungen aus Deutschland zu erwarten sind, wie sie seit der DDR-Zeit nicht mehr da waren. Frauenpower. Ja. Frauenpower. Genauso sieht's aus. Wer hat mehr Frauenpower als eine Frau in Anführungszeichen. Schön, in Den Haag. Ja, feministische Außenpolitik, glaube ich. Ne? Und zwar gab es eine Wahl für einen Richter in Den Haag. Da ist ja dieser, ist das Menschenrechtshof oder so? Ich weiß gar nicht genau, Den Haag. Ja, wo sind denn den Milosevic? Ne, wo sie den Milosevic angeklagt haben damals. Ja, wollten die Deutschen einen Richter gerne unterbringen, da das Außenministerium da feministischerweise darauf bestanden hat, dass es eine Frau sein soll, haben wir das jetzt aber leider nicht bekommen, weil die nämlich nicht gewählt wurde von den Leuten, die das zu wählen hatten. Ich weiß nicht, wer dahinter steckt genau, ehrlich gesagt. Aber der Grund dafür ist eben, dass da eine Frau durchgedrückt werden sollte und die aber nicht die nötige Kompetenz oder etwas nicht die nötige Lobby hinter sich hatte, da gewählt zu werden. Ja, und weiß ja nicht, wie das hier die Frankfurter darstellt. Ich hatte, glaube ich, ein bisschen was anderes eingereicht. Aber es, ja, du hast einen Mandatartikel eingereicht, der sich aber ja, genau, im Endeffekt komplett auf dieses Ding hier bezogen hat. Also ja, da ist jetzt nichts anderes drin, was hier nicht auch drin stand. Und ich mag das ja immer lieber, wenn ich dann gleich die Primärquellen hier reinnehme. Ja, ist auch völlig in Ordnung. Ich hätte jetzt gerne nur den Kommentar dazu zitiert. Der fällt mir nur gerade nicht ein. Ist nicht so schlimm. Man kommentiert sich auch von selbst sowas eigentlich, ne? Blödsinn vor dem Herrn. Also war es jetzt so, dass sie hatten genug Kandidaten. Sie hätten die Kandidatin ist nicht gewählt worden, weil sie nicht qualifiziert gab und es gab keine andere Kandidatin als Bewerber, nur Kandidatin und deswegen. Nein, angeblich war die schon qualifiziert, aber weil das da ja wohl abgestimmt wird von, weiß ich nicht, irgendwie wahrscheinlich den anderen Leuten, die da auch irgendwie an diesem Gericht irgendwie schon sind und die da irgendwie nicht vernetzt ist in dieser in dieser Ecke da irgendwie, haben sie die halt nicht gewählt. Also werden die armen Grünen vom europäischen Patriarchat unterdrückt. Sozusagen. Ja, man kann das eben aber auch als Folge der Frauenpolitik bzw. der feministischen Außenpolitik betrachten. Ne? dass man da versucht, solche Kandidatinnen durchzudrücken, die man aber nicht durchgedrückt bekommt. Und insofern ist es dann eher eine unrealistische Außenpolitik. Tja, es wäre nicht passiert, wenn das eine Powerfrau gewesen wäre. Das sowieso. Ah, das ist aber mal ein schöner Titel. Generation Krokodilstränen. Oh. Ja, genau, apropos Powerfrauen. Das ist ja auch noch eins von diesen Büchern, die jetzt in letzter Zeit erschienen sind, die das Thema Wokeness da drin haben. Und ich hatte das ja hier auch schon mal vorgestellt, als die Ankündigung draußen war, Monate bevor es überhaupt erschienen ist. Und letzte Woche hatte ich euch ja schon die Bücher, die ich schon komplett gelesen hatte, hier das von Frau Schröter und von der Esther Bockwied vorgestellt. Und diese Woche bin ich jetzt also durch dieses Buch hier schon so, ja, knapp zwei Drittel durch. Möchte das aber trotzdem schon mal empfehlen. Ich finde es sehr gut. Kann es auf jeden Fall schon mal empfehlen. Und was die Pauline Voss in diesem Buch also macht, ist, sie arbeitet sich an der Faden quasi, der durch das Buch durchführt, ist das Missverständnis von den Woken von dem Philosophen Foucault, Michel Foucault. Ah, alter Bekannter, ja. Und das ist also aus meiner Sicht eine sehr gute Idee, das so zu machen. Also das macht sie wirklich sehr gut in dem Buch. Kann man, also gibt es praktisch keine Seite, wo ich mir nicht an einer Stelle irgendwie gedacht habe, ja, das ist ja total interessanter Aspekt. Also ist wirklich sehr gut geschrieben. Gefällt mir auf jeden Fall auch sehr, sehr gut und solltet ihr euch unbedingt mal durchlesen. Ist auch sehr stark und das ist eigentlich, weil beim letzten Mal musste ich ja auch immer durch diese Leipziger Buchmesse-Dinge, wo es ja hieß, die wären alle so polemisch, die Bücher. Also dieses Buch hier ist das, was eigentlich dem Polemischen noch am nächsten kommt, sag ich mal. Weil sie ja halt nicht nur irgendwie beschreibt, was Sache ist, sondern dadurch, dass es ja so diesen philosophischen Herangehensweise hat mit dem Foucault, ist hier auf jeden Fall mehr eigene Ansicht und so und interessante, ich sag mal, spitzfindige Einschätzungen drin als bei den anderen Büchern jetzt. Aber auch diesem Buch kann ich jetzt auf jeden Fall nicht vorwerfen, dass man da einfach nur irgendwie versucht, die Leute anzumeckern oder so. Es fängt auch damit an, dass sie an sich selber beschreibt, wie sie früher am Gymnasium probiert hat, politisch korrekt zu sein und damit also total gescheitert ist, weil es einfach viel zu kompliziert ist. Und lauter so Dinge wie zum Beispiel irgendwie die Gruppe von Mitschülern, die Juden sind, nicht als die Juden zu bezeichnen, sich halt überhaupt nicht durchsetzen lässt, weil die sich auch schon selber so bezeichnen. Und lauter solche Dinge. Also ich finde es auf jeden Fall mal schön, dass der Foucault erwähnt wird, weil ich habe von der Art Bücher oder in dem Genre wenn du über die progressive Vogue und Political Correctness schreibst, habe ich schon einige Bücher gelesen und ich fand da manchmal den Theorieanteil ein bisschen mager. Also da bin ich froh, dass dann mal Foucault erwähnt wird. Also, ja, wird ja nicht nur erwähnt, das ist ja quasi der ganze Faden, den sie da nimmt, um die einzelnen Sachen aufzunehmen. Also es geht quasi immer um Foucault und Diese Sachen mit dem Strafen und Diskursivieren, also dass man dadurch, dass man über Sachen spricht, dass das auch eine Art von Machtausübung ist und das dann zusammen mit diesem ganzen, dass man halt immer probiert mit so Ideen wie Mikroaggressionen und solchen Sachen sich eine Opferrolle da irgendwie zu arbeiten, aus der heraus man dann aber quasi machtvoll sein kann, weil wenn er dann darüber reden kann, wie unterdrückt man ist, ohne jetzt wirklich unterdrückt zu sein. Und auch hier geht schon auch um Selbstbestimmungsgesetz in einem Kapitel, ne, was ja auch dieses ganze, wir reden irgendwie über Geschlecht und das ist irgendwie das Wichtigste und wie sich das dann irgendwie ausdrückt und so und wie man dann in der Gesellschaft darüber diskutiert. Und Und auch dieses ganze Ja heißt Ja-Ding, ne, das hat sie da auch drin. Und sieht das sehr kritisch, halt auch unter diesem Gesichtspunkt von, dass man jetzt irgendwie meint, dadurch, dass man über diese ganzen Geschlechtsdinge, also über den Sex irgendwie ewig redet. Und das ist ja auch dieser Ja heißt Ja-Ansatz, dass man alle Nase lang irgendwie nachfragen soll, irgendwie ist das jetzt okay und darf ich dies jetzt und darf ich jenes jetzt und so. Und dass das ja dann auch die Frauen im Endeffekt von vornherein den Männern dann unterordnet, wenn man jetzt halt sagt, so ja, die Frauen sind halt die, die man immer fragen muss und die Männer sind halt die, die dann tun, ne, und dieses Fragen dann irgendwie machen müssen und so, die sind ja quasi die, die diese ganze Macht dann irgendwie enthalten, die anderen irgendwie diskriminieren zu können. Und das sind alles so Gedanken, die wir, glaube ich, auch schon häufig formuliert haben. Aber ja, in einem so einem Buch und mit diesem Foucault-Ansatz, den ja die Postmodernen natürlich eigentlich abfeiern, aber halt selber nicht wahrhaben wollen oder es verheimlichen, also weiß es natürlich nicht so richtig, dass sie natürlich sich diesen Dingen auch alle da bedienen, diesen Machttechniken. Ja, es ist halt spannend, weil du hast, wie soll ich sagen, du hast oftmals im Diskurs so eine zweifache Öffentlichkeit, wo du halt Punkte oder ein Programm, eine Agenda hast, die gepusht wird. Und dann hast du halt die nächste Generation, die die Punkte aufgreift, die die Ursprünge gar nicht mehr kennen. Und ich finde es bei den politischen Korrekten halt immer lustig, wenn du dann sagst, ja, Foucault ist halt dämlich, mag ich nicht. Und dann sagen die, was hat das mit Foucault zu tun? Und ich finde es dann immer relativ lustig, weil es halt von den ersten Prinzipien von Foucault abgeleitet wird. Also ja, und Konstruktion und Dekonstruktion und solche Geschichten, ja. Ja, genau. Ja, also wie gesagt, Pauline Voss, Generation Krokodilstränen, genauso wie das Buch von der Frau Schröter, was ich letzte Woche schon gesagt habe, was auch eine absolute Empfehlung ist, und auch das Buch von der Esther Bockwelt, was auch eine absolute Empfehlung ist. Drei super Bücher zu diesem Thema, jetzt im kurzen Abstand voneinander erschienen dieses Jahr und wird hoffentlich einen großen Impact haben, macht auf jeden Fall Hoffnung. Und auch hier wieder, ne, dieses ganze Geschlechterding und wer ist jetzt schuld, sind die Frauen schuld, sind die Männer schuld, dies, das, jenes. Wir haben jetzt drei Bücher von drei Frauen geschrieben, die auch alle top sind und super, super diese ganze Debatte weiterbringen. Und Chris, was ist hier los? Du bringst positive Nachrichten. Das halte ich gar nicht aus. Ich mag das nicht. So entsteht keine Postdepression nach der Weltraumaffensendung. Nein. Tja, noch ist ja nicht erreicht. Also von daher. Der Staat steht in der Bringschuld für alles. Ja, die Taz hier mal wieder mit Volkan Aga. Der möchte alles vom Staat. Es geht um die Kindergrundsicherung. Und er sagt natürlich, die Kinderarmut ist ganz schrecklich gestiegen. Mehr als jedes fünfte Kind ist mittlerweile von Armut bedroht. 21,8%, 43,2% der Alleinerziehenden. Auch kinderreiche Familien werden als besonders betroffene Gruppe genannt. Weiß ich nicht, ob man in Deutschland arm sein kann. Das weiß ich nicht. Das ist, ja gut, das ist ja nur eine Definition, so und so viel Prozent unter dem Medianeinkommen oder irgendwas. Bist du dann arm? Kinderreiche Familien hätte ich eine Idee. Vielleicht einfach nicht so viele Kinder haben. Dann könnte man auch irgendwie mit der Kohle hinkommen. Man muss nicht jedes Jahr eins kriegen. Das ist ein Gerücht. Dann wird gesagt, es wird gestritten, halt um die 12 Milliarden, die Frau Paus erst wollte. Dann hat sie nur 2,4 Milliarden gekriegt. Dann ging es um 5.000 neue Vollzeitstellen. Tun was für Kinder, wir stellen Beamte ein. Ja, aber der Witz ist ja, bisher musstest du ja selber drauf kommen, dass dir was zusteht und musstest das beantragen. Aber diese 5.000 Leute sollen den Leuten klar machen, hier, da ist was ihr noch nicht beantragt habt. Wir helfen euch. Auch eine gute Idee. Natürlich schreit die 4-5% Partei FDP da mal wieder aus Prinzip Bürokratiemonster und dichtet so originelle Sätze wie den Sozialstaat fitter. Nicht fetter machen. ja, dass Volkan das nicht gefällt. Er schreibt ja auch für die Taz. Ich fand das durchaus vernünftige Anmerkungen. Und dann hat Frau Paus zu der Sache mit den 5000 Beamten gesagt, ich bin mir sicher, dass unter anderem durch Synergieeffekte und konsequente Digitalisierung die Gesamtzahl der Stellen noch reduziert werden kann. Also nur 4000 Klientel. Leute von den Grünen, die in Jobs kommen, müssen sich die anderen 1000 auf dem freien Markt was suchen. Ja, selbstverständlich hat ein Sozialstaat, der den Namen verdient, die Aufgabe, die ungleichen Ausgangsbedingungen von Kindern auszugleichen. Ja, soweit das möglich ist, aber halt auch nicht über eine Sache hinaus. Also sobald ein Kind irgendwie versorgt ist und die Möglichkeit hat, in die Schule zu gehen, liegt das auch noch an den Eltern, ob die das fördern, ob die dem die Möglichkeiten geben, die es braucht. Und das wollt ihr da auch eingreifen? Ich weiß nicht genau, wie du dir das vorstellst. Wenn nicht der Staat hier eine Bringschuld hat, wer dann, dass die FDP weiterhin die wichtigste Prämisse ihrer hochgepriesenen Leistungsgesellschaft verleugnet, ist zu erwartbar, als dass es empören könnte. Es gibt eben keine Chancengleichheit, die es erlauben würde, die eigene Situation allein mit Fleiß zu verbessern. Das ist gelogen. Sehen wir immer wieder an Leuten, die fleißig sind und sowas kommen. Aber in Berlin gibt es sowas wahrscheinlich einfach nicht mehr. Ja, das würde ich unterschreiben. Berlin gibt es keine einzige fleißige Person. Obwohl da doch so viele Schwaben hingezogen sein sollen. Ja, aber das sind Schwaben, die wir hier nicht mehr haben wollten. Die haben wir im Grunde abgeschoben. Das kommt nur nie in der Presse. Also. Empören sollte das aber, dass diejenigen in dieser Koalition, die das erkennen, nicht das Rückgrat haben, um entsprechend zu handeln und dass die Armen in diesem Land weiterhin keine schlagfertige Lobby haben. Traurig, traurig, traurig. Ja, der Staat soll am besten alles irgendwie... Das Lustige mit der Lobby von den armen Menschen ist, dass Menschen, die sich den Wohlstand selber erarbeitet haben, deutlich weniger Verständnis dafür haben, dass man Armen helfen muss, wie Leute, die reich sind, weil sie was geerbt haben. Nur so als Seitenhieb. Also der Unterstützung für Arme sinkt. Also wenn du selber mal arm warst und das was erreicht hast, unterstützt du in der Regel keine anderen Armen. Weil du sagst, es geht auch so. Also. Und man darf ja nicht vergessen, wir unterstützen die Armen ja schon mit einem großen Teil unserer Steuern. Ist ja schon so. Wolfgang Agger, meine Damen und Herren. Ja, gleiche Thema, anderer Tenor. Auf der technisch schrecklichen Seite Fokus, ja, die hat mich heute echt geärgert mit ihren blöden Einblendungen, dauernd und Werbeorgien und so weiter. Aber ich habe es jetzt trotzdem mitgebracht, auch wenn ich sowas eigentlich löschen möchte lieber. Ja, die offenbaren hier, dass diese Kindergrundsicherungsreform, ja, groteske Folgen, wie kann man das nennen? Also was sie wirklich machen wollen, ist eben, dass sie 5000 Leute einstellen wollen, die das dann alles irgendwie neu regeln, weil das ja alles so schlimm kompliziert wäre heutzutage, ja. Und erstens sehe ich diese Kompliziertheit nicht unbedingt, auch wenn man mal zu einem zweiten oder dritten Amt gehen muss, um sein Geld zusammenzubekommen, seine ganzen Ansprüche zu stellen. Kann das nicht so wichtig sein, dass man deswegen irgendwie 12 Milliarden raushaut oder sowas, wenn man da 4.000, 5.000 Leute einstellen will für, wie gesagt, eigentlich nur die Neuregelung von Kindergeld und so weiter. Also ist weder sicher, dass es da viel mehr gibt für die Kinder oder es wird nur im Prinzip mal wieder umbenannt. Das ist dann eben kein Kindergeld mehr, sondern soll dann anders heißen, soll, ich weiß nicht, Kindergrundanspruch oder sowas heißen in der Art. Unsäglich, überflüssig wie ein Kropf, ne? Und ja, 5000 Leute, 4000 hat sie sich jetzt runterschrauben lassen, 5000 hätte sie gerne eingestellt dafür, diesen Job, den ich doch ziemlich überflüssig finde. Wie gesagt, eine Besserstellung von den Kindern nur das Kinder ist dann nicht in Sicht so richtig. Ja, aber genau, das ist dann das Argument. Leiden, ne? Ja. In Besserstellung der Familien oder Kinder sehe ich, und erst recht der Kinder sehe ich da überhaupt nicht. Das war ja auch bei den Space Rocks so. Weil dadurch, dass die Eltern dann 2 Tage im Monat nicht im Amt sitzen müssen und irgendwas, 2 Nachmittage nicht im Amt sitzen müssen, um irgendwas zu beantragen, haben die dann aber auch jetzt nicht so wesentlich viel mehr Zeit für ihre Kinder. Es ist irgendwie, ja, es ist ein selbstgemachter, grotesker Gesetzeshaufen, den man vor allen Dingen macht, um irgendwie besser dazustehen, scheint mir so. wie gesagt, das sind neue Begriffe und so ja, weiter. Das verkauft die Leute halt für doof. Ne? Das verkauft ja, die Leute genau. halt einfach für doof. Absolut. Dass sie denken, so, ja, die Kinder sind alle am Verhungern, wenn es nicht. Ja, und so sind dann auch die Argumente ganz genau. Ne? Gibt. Und das sind ja auch die Space Frogs drauf reingefallen, da bei diesem unsäglichen FDP-Video von vor ein paar Wochen. Jetzt haben sie auch noch eins für die CDU gemacht, glaube ich, das ich mir noch nicht angeguckt habe. Und bei diesem FDP-Video ist ja auch, ja, Christian Lindner ist gegen die Kindergrundsicherung, so nach dem Motto, das geht ja gar nicht. Also wie kann man nur dagegen sein, irgendwie riesig umzuverteilen und das ganze Steuergeld zum Fenster rauszuschmeißen? Muss ja keiner verarbeiten oder so. Also. Ja, vor allem, es muss halt auch helfen. Ich keine Ahnung. Du kannst ja auch nicht nur belohnen, wenn du arm bist, dass du Kinder hast. Also. Achso, ich wieder. Ja, das Thema Schwangerschaftsabbrüche scheint nochmal aufs Tapet zu kommen. Ja, eigentlich auch klar bei der Regierung aktuell. Die haben das ja wahrscheinlich schon länger auf dem Zettel. Ja, sie haben ja diese komische Kommission eingesetzt. Ist mir gar nicht aufgefallen, dass die jetzt schon fertig sind oder so. Weil da haben sich schon ein paar irgendwie drauf berufen. Weil es ist ja einfach nur dieser Talking Point. Heck mit 218 Paragraph. Weg damit, weg. Ja, sie wollen damit gleichzeitig 218a abschaffen, das Werbeverbot. Ne? Ja, das ist schon weg. Das ist schon weg, okay. Ja. Und da haben die Leute ja damals gesagt, das ist nur der erste Schritt für das andere. Und die anderen haben gesagt, nein, das stimmt doch gar nicht. Und tralala und ja, wunder was. Und also, es ist halt ein Talking Point und es muss einfach mit aller Gewalt jetzt irgendwie kommen, weil ja auch die Menschen leiden und. Und da haben wir jetzt wieder so ein Ding, wir brauchen ja immer irgendwas, wo wir noch wieder behaupten können, ja, aber guck doch mal, ihr müsst uns auch bei der nächsten Wahl wieder wählen, weil hier sind ja noch 1000 Schlachten zu schlagen. Und ja, im Prinzip finde ich es aber ganz gut, wenn ein Gesetz die Realität abbildet, sagen wir so. Und die Realität ist so, dass Schwangerschaftsabbrüche und, wie soll man sagen, Nachwuchstötung oder so bis zur 12. Woche eben straffrei bleibt. Und insofern auch nicht wirklich verboten ist. Ja, dann kann man ja, aber das sind Spitzfindigkeiten, über die sie sich ja trotzdem genau. aufregen. Genau, Spitzfindigkeiten wäre jetzt sowieso viel. Es ist aber nicht einfach so, dass ich das einfach entscheiden kann, weil dann muss der dann diese verpflichtende Beratung in Anspruch nehmen und so weiter und so fort. Na, und das ist ja schon wieder, das geht ja schon wieder alles zu weit, weil irgendwas anderes als ey, ist doch egal, ist doch nur ein, was sagen Sie, ja, ein Parasit, so der da irgendwie wuchert. Bei der Selbstbestimmung, so. Ne? Da ist dann Beratung schon zu viel. Der überwiegende Teil der Feministinnen ist eh dafür, dass Abtreibung bis zum 12. Monat legal ist. Also. Ach, können wir es nicht einfach so machen, wie bei dem anderen, man darf es einmal im Jahr machen und das Kind muss zustimmen und so. Und ja, genau. Gute Idee. Man darf sein Kind einmal im Jahr umbringen. Ja, ich finde nur, dass du auch andererseits wieder, dann liest du es ja auch in den Kommentaren und so, dass so Leute, die dann irgendwie von Zellhaufen reden und so respektlosen Scheiß irgendwie, dass die auch nicht unbedingt drüber bestimmen sollten, was mit den Kindern passiert, finde ich. Ja, das sind dann auch natürlich Spitzfindigkeiten im Prinzip. Ich bin nicht der Meinung, dass man das ändern muss. Man sollte nämlich auch Gesetze nur ändern, wenn sie nicht funktionieren. Das funktioniert ja einigermaßen. Das finde ich sogar recht gut, ehrlich gesagt. Ja, es funktioniert gut, wie man es nimmt. Na, es ist ja irgendwie über 100.000 Mal wird das ja pro Jahr irgendwie in Deutschland gemacht, so eine Abtreibung. Ja. Und das ist natürlich auch eine Zahl, wo ich, als ich die zum ersten Mal gehört habe, mir schon gedacht habe, ja, das ist ja relativ viel, so 100.000 Leute. Jo, was meinst du, wie viel das weltweit ist? Ja, für Kriege. Gut, wir sind hier in Deutschland. Zahlenmäßig. Aber, ne? Ja, ja. Einfach mal so 100.000 Leute und wobei natürlich die jetzt auch nicht alle zur Welt kommen würden, die da abgetrieben werden. Da gibt es natürlich ja auch noch Sachen, dass es dann irgendwie nach ein paar Wochen oder so dann trotzdem noch sich erübrigen würde und so. Gibt es ja auch genug gewollten Schwangerschaften. Ja, nur wenn so ein schweres Delikt sozusagen dann so häufig straffrei bleibt, dann ist es doch eigentlich ein Zeichen dafür, dass das funktioniert. Ja, man kann es in Anspruch nehmen, wenn du das mit funktioniert meinst, ja. Genau, ja. Genau, aber das ist ihnen ja zu viel, dass man den Leuten dann halt sagt, ja, du kannst das jetzt nicht einfach nur so machen und du musst dann schon wenigstens dich nochmal hier irgendwo hinsetzen und dir was erzählen lassen oder so. Ach ja, genau, jetzt weiß ich auch wieder, in welchem Zusammenhang das jetzt im Bundestag war. Nämlich auch, da haben sie nämlich auch wieder drüber geredet. Und das war, wir hatten jetzt auch die Woche diese erste Lesung von diesem Gehsteig-Belästigungs-Ding, was Frau Paus da irgendwie unbedingt durchziehen will. Weil das ja auch, es geht ja auch schon wieder nicht, dass man mit den, wie war die Formulierung, unerwünschten Meinungen anderer Leute irgendwie konfrontiert wird. Und diese ganzen Reden, die dazu gehalten wurden, war auch wieder so, ja, das kann doch nicht sein, dass dann da so viele Leute irgendwie warten und dann auf die Leute einreden und so weiter und so fort. Wo ich mir dann auch wieder so denke, ja, also A, wurde das auch angezweifelt, dass es das überhaupt so passiert, wie sie es gesagt haben. Und ohne mich da jetzt mit eher näher mit beschäftigt zu haben, würde ich auch mal sagen, irgendwelche Feministen behaupten irgendwas, dass da so eine unglaublich schlimme Lage irgendwie herrschen würde, angeblich, weil sich ja alle Leute von früh bis spät nur damit beschäftigen, was mit denen irgendwie los ist. Da melde ich Zweifel an, sowieso schon mal von vornherein. Aber selbst wenn, ich meine, ja, ihr müsst da halt mitleben. Es sind Fragen, ethische Fragen, und Menschen haben dazu eine Meinung. Ja, sie hätten das gerne aus dem Strafgesetzbuch raus. Nur, wie soll man das dann sonst regeln? Ne? Ja, Und das habe ich ja gerade schon gesagt. Es ist ja quasi, ja, wie du ja auch schon gesagt hast, es das ist ja sollte nur man schon abbringen. straffrei, aber es ist ja eigentlich trotzdem illegal. Und das ist ja das, wo sie sich drüber aufregen. Das dürfte ja Ich nicht denke so mal, dass das sein. Ziel oder vielleicht die mögliche Folge, die negative Folge sein könnte, dass man dann eben, ja, dass man das nicht mehr als verboten ansieht und dann eine entsprechende Forderung für entweder Verlängerungen dieser Zeit kommen oder Ja, weiß aber ich das nicht genau, dann. dass er das. Aber in meinen Augen geht es denen halt nur darum, dass sie das dann komplett, also dass es nicht mehr geächtet wird. Und in meinen Augen ist Ja. es richtig, dass es straffrei bleibt, aber halt, es ist halt falsch. Sorry, nein. So, duld es halt. So, Und die sorry. können das auch nicht per Gesetz machen. Ich meine, sie werden es natürlich probieren, das Gute, du hast gefälligst gut zu finden, Gesetz da irgendwie zu verabschieden. Aber genauso wie mit diesen anderen Gesetzen und Nicht-Gesetzen, aber Meldestellen und so weiter für erwünschte und unerwünschte Dinge. Also das Thema eignet sich vor allen Dingen, um die Lage entsprechend wieder aufzuteilen. Ne? Also so, mir ist das jetzt bei den Amis auch schon ein paar Mal aufgefallen in dem Präsidentschaftswahlkampf. Da werden auch immer und auch gerne das Thema einfach rausgeholt, weil es wahrscheinlich, weil es so schön polarisiert oder so. Ich denke nur immer auch dann dabei mit der Richtung, in die unser Staat sich in Wirklichkeit bewegt, ja, dass hier gut wird oder schlecht oder wirtschaftlich prosperiert oder nicht, hat das natürlich alles überhaupt nichts zu tun. Also ein wesentlicher Wahlfaktor sollte das eigentlich gar nicht sein, ne? Ist es aber für die Leute. Ist es komischerweise für die Leute, ne? Und vielleicht doch hauptsächlich für die Frauen, das weiß ich nicht genau. Aber Ja, ich weiß nicht, linke Frauen treiben öfters ab wie rechte Frauen. Und irgendwie, ich finde es halt lustig, dass halt so die Frauen vom politischen Gegner sagen so, ich will dein Offspring nicht, ich will deine Kinder nicht. Ich brauche ein Recht dafür, dass ich deine Kinder töten kann. Und dann hast du die Kacks, die sagen, ja, finde ich klasse. Okay, meinst du das jetzt? ja, ich meine, die völlige Erlaubnis, Nein. das nimmt ja so ein bisschen den Respekt daraus, Nein. ne? Du hast in politischen Lagern einen Unterschied zwischen, wenn du jetzt nur zwischen konservativ und links einteilst, hast du im linken Flügel mehr Abtreibungen, die stattfinden und mehr, die befürwortet sind, und im rechten einfach weniger Abtreibungen, die stattfinden und mehr Kinder, die zustande kommen. Ja, das habe ich schon Also. verstanden. Aber das klang jetzt gerade so, als würden die sich irgendwie gegenseitig abtreiben. Aber das machen sie ja nicht. Ja, naja, die. Wenn du links bist, stehst du für das potenzielle Recht deiner Partnerin ein, deine Kinder abzutreiben. Also, Willst du weißt jetzt du, etwa wie ich meine? argumentieren, dass Schwangerschaftsabbrüche eine rechte Strategie zur Erlangung der Mehrheit oder was auch immer Ja, dann genau. biologisch gewesen? Ja, Genau. sehr mit Altwasser angewaschen, du. Black Propaganda vom Feinsten. Ja, das mit der Strafbarkeit, ich meine, eine Sache Man kennt ja eine Sache, die, ich meine, ich will niemandem Spaß verderben, aber das finde ich sehr makaber, Leute, die so Schwangerschaftsabbruchpartys feiern. So, juhu, Blade, es ist ja ein Trend. Ich weiß nicht, ob das sich weit verbreitet hat, aber es findet zumindest statt. Und ja, wenn man es mal genau nimmt, ist das ja eine öffentliche Billigung von Straftaten im gemeinschaftlichen Handeln. Ne, deswegen Straftat, aber wird nicht verurteilt, aber darf man das gutheißen? Öffentlich feiern. Das ist so eine Sache. Ich habe mal einen Social Media. Wie gesagt, ich will niemandem Spaß verderben. Ich finde es auch verwerflich, aber das ist so die einzige Konstruktion, wo ich irgendwie sehen könnte, okay, vielleicht deswegen Probleme mit der Strafbarkeit rein aus juristischer Sicht. Naja. Ich habe mal eine Fotokollage gesehen aus den USA, wo Frauen auf Social Media damit halt kommentiert und gebraggt haben, dass sie sich vor ihrer Geburtstagsparty haben schwängern lassen und dann später abgetrieben haben, nur damit auf den Partyfotos ihre Brüstegröße zur Erscheinung treten. Also solche Sachen will ich halt zum Beispiel nicht. Ja auch nach einer Räuberpistole. Es ist eine Räuberpistole und es ist nur eine Geschichte, die ich gesehen habe. Da war keine Studie oder sowas, aber es war halt eine Collage von irgendwie 12 verschiedenen Posts, wo ich mir also auch dachte. Also mir reichen eigentlich schon folgende Dinge und das sind dieses Ding, wenn es mal heißt, es nimmt doch aber niemand auf die leichte Schulter, wo ich dann immer so sage, doch, definitiv. Also ich sag nur hier irgendwie diesen, wie hieß nochmal diese eine da, es fällt mir der Name nicht ein, aber Jutta Ditfurth, genau. Die hat doch diesen Artikel geschrieben, meine dritte Abtreibung war die schönste oder irgendwie so. Also es ist absolut so, dass das auch Leute auf die leichte Schulter nehmen. Ja, die zweite hat sie gesagt. Aber jemand anderer im Chat völlig zu Recht, es könnte auch sein, dass die Übernahme von Kosten dann als nächstes gefordert wird. Ja, das denke ich auch. Das wurde, glaube ich, auch schon irgendwie in... Das wurde von wegen so, ja, das ist doch einfach nur Healthcare oder so. Und ja, genau. Das geht doch schon, ja. Tja. Bei der Sache mit den größeren Brüsten muss ich auch dran denken, okay, wenn die das auf Social Media dann vielleicht vermarktet haben, dann haben die einen gewissen Profit, einen Gewinn. Und wenn das dann immer noch eine Straftat ist, dann hätten die einen Gewinn aus Straftaten, könnte der Staat ja abschöpfen. Ja, ich lasse es jetzt mal. Ist ja albern. Wir haben bei Helen Fares ehemals beim Südwestrundfunk als Moderatorin angestellt, jetzt nicht mehr. Der Sender sagt, sie hat ihre Neutralitätspflicht verletzt. Die Dame hatte einen Videoclip online gestellt aus einem Supermarkt und hat dort mit einer App Produkte gescannt und die App hat dann gesagt, ist Israel an diesem Produkt beteiligt oder nicht, und sie hat das angepriesen als eine tolle Sache, wie man halt gegen das böse Israel was tun kann. Einige Deutsche hatten irgendwie komische Assoziationen mit Kaufen und Juden und so, und daraufhin hat sie ihren Moderatorenjob verloren. Wahrscheinlich taucht sie halt in irgendeinem anderen Format wieder auf, so wie das bei Nemi El Hassan ist, die der Chris ja auch irgendwie die Tage wieder ausgegraben hat bei irgendeinem Funkformat. Macht sie ja, das mit. Stimmt. Das ist das Format der Fall. Und wie man mir gesagt hat, war das schon die ganze Zeit so. Also die war nie weg. Ich dachte, die wäre jetzt irgendwie wieder aufgetaucht oder so. Aber die war nie weg. Achso, ja. Und zu Boykott. Viele Menschen wissen das nicht, aber 1938 zur Höhe vom Dritten Reich, wo es hieß, ja, kauft nicht bei Juden etc. pp., wo man meinen sollte, das Dritte Reich ist an der Größe seiner Macht und dass die Leute alles machen, was sie fordern, war es tatsächlich so, dass dieses kauft nicht bei Juden, das hat nie richtig gezogen. Die Leute sind trotzdem dort einkaufen gegangen. Also man musste die Läden schließen, von oben herab. Und dieses kauft nicht bei Juden freiwillig, das hat nie richtig geklappt. Also Boykotts sind in der Regel sinnlos. Also sie sagt also, ich hab dem Sender vorher gesagt, ich bin Journalistin und Aktivistin, spreche unter anderem über Palästina und das wird sich niemals ändern. Ja, da haben die gesagt, die stellen wir ein, das ist super. Gut, für die Unterdrückten machst du dich stark, das ist doch prima. Meine Lieblingsschöpfung ist im nächsten Satz mehr noch der Rassismus an uns Palästinenser solidarischen könne womöglich auch dafür instrumentalisiert werden, um, Zitat, euch zu schaden, also dem Sender. Der Sender habe ihr daraufhin versichert, ja, wir wissen ja, was du so machst. Rassismus an Palästinenser solidarischen. Lasst euch das einfach mal in den Ohren zergehen. Ja. Und sie sagt halt, ich empfinde Mitleid dafür, dass ein Team von so vielen Personen im SWR sich gezwungen sah, dem Druck der Rechten in einem ohnehin schon stetig weiter nach rechts rückenden Klima in Deutschland nachzugeben. Also die Rechten sind jetzt auch schon Israel. Staatsräson, das Wort hat sie noch nie gehört. Sie beobachtet dennoch privat und dank der vielen E-Mails, die sie nach dem Eklat erreicht hätten, wie schlaue junge Menschen mit und ohne Migrationshintergrund die öffentlich-rechtlichen Medien längst aufgegeben haben. Naja, ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn. Viele junge, schlaue Menschen haben die öffentlich-rechtlichen Medien längst aufgegeben und auch ältere, schlaue Menschen. Und sie glaubt nicht daran, dass der ÖRR tatsächlich seiner Aufgabe nachkommt, eine Säule der Demokratie zu sein, weil sie sich weder gesehen noch gehört, geschweige denn repräsentiert fühlen, also die jungen, schlauen Menschen. Es sei doch aber die Pflicht des ÖR, die Gesellschaft zu repräsentieren und Programm für alle zu machen, insbesondere um denjenigen, die Menschen wie mich in Deutschland nicht haben wollen, zu zeigen, hier ist auch Platz für uns, für unsere Meinungen und Haltungen, die nicht der weißen, in Klammern ekligen, Mehrheitsgesellschaft entsprechen. Nee, hier ist kein Platz für Leute, die Israel kaputt machen wollen. Das ist unsere Staatsräson, hatte ich, glaube ich, schon mal erwähnt, das Wort. Die israelische Regierung bombardiert seit 6 Monaten Gaza, über 30.000 Menschen wurden schon getötet. Diesen Kriegsverbrechen muss ein Ende gesetzt werden, wir müssen alle dafür kämpfen, sagt sie. Und 12.000 Leute liken das. Boykotte sind eine friedliche Protestform, die in jedem anderen Kontext als Protestform gesellschaftlich akzeptiert sind. Ja, frag mal die Leute von Sweet Baby Ink Detected Helen. Das war's. Ja, die EU fördert so manchen Kram, wahrscheinlich auch Gabelstapler, in diesem Fall Hochstapler. Interessante Geschichte. Gabelstapel, aber nur elektrische. Ja. Ach, die sind alle elektrisch. Ja, ja, ja. Oh, oh, oh. Also hier ist ein Mann namens Ahmed Ü. Ahmed Ü hat sich einen Job beim Land von Nordrhein-Westfalen als Uni-Mitarbeiter besorgt, 700.000 Euro eingenommen, die er gar nicht hätte kriegen können müssen, weil er ist gar kein Doktor, kein Professor, nichts davon ist wahr, so wie es aussieht. Hat am Institut für Turkistik gearbeitet, nicht Touristik, Turkistik. Außerdem das Schulministerium in Düsseldorf beraten zu Fragen des islamischen Religionsunterrichts. Alles schien wie für ihn geschaffen. Lehrer, öffentlicher Vermittler zwischen den Kulturen, bei Veranstaltungen neben dem Bundespräsidenten Christian Wulff zu sehen, im türkischen Konsulat empfangen, gute Beziehungen zur DİTİB. Immer wieder Vorträge gehalten und so weiter und so fort. Aber er ist kein Professor, er hat nie promoviert. Die Lebenslaufangaben sind weitgehend erfunden. Angebliche Publikationen inklusive seiner vorgeblichen Dissertation existieren nicht. Stipendien und prestigeträchtige Beratertätigkeiten sind Fantasiegebilde. Alle sind er nicht irgendwelche Unterlagen dann beilegen? Beurteilungen von Firmen oder... Ich weiß nicht, wie das heutzutage so funktioniert, du. Aber er hat wohl auch Urkunden gefälscht. Okay, das ist dann aber auch nötig, ne? Die Staatsanwaltschaft wirft dem Urkundenfälschung den unbefugten Gebrauch akademischer Grade und Betrug in 28 Fällen vor. Und jetzt ist halt dieser Prozess. Interessant ist aber halt, dass der Typ weiter unterwegs ist. Also ein von ihm gegründeter Verein ist an einem Projekt beteiligt, das im Rahmen des EU-Programms Erasmus gefördert wird. Auch er tritt dort als Dozent auf, wie Fotos nahelegen. Das soll zwei Sprachen in Europa und jungen Migranten in der Türkei helfen, ihr Türkisch zu verbessern. Laut Angaben der Europäischen Kommission, die das Projekt zusammen mit der türkischen Nationalagentur finanziert, tritt hier das Institut für türkisch-europäische Beziehungen in Duisburg als Partner auf. Auf der Facebook-Seite des Instituts finden sich Fotos von Workshops im Rahmen des Programms. Auf einigen aus dem Februar dieses Jahres ist zu sehen, wie Herr Ü einen Vortrag hält. Er ist auch Gründer des Instituts und er hat zwei Vereine mit dem Namen, einmal in Bremen und in Duisburg eintragen lassen und in beiden Fällen ist er im Vorstand. Wogegen halt der Professor Yasser Aydin nicht im Vorstand ist, auch wenn er als Schriftführer für den einen Verein eingetragen ist, hat er auf Rückfrage gesagt, er weiß nichts davon. Außerdem gibt es eine Professorin namens Nicole Werding, die deutschen Schlagerfans, da schlägt das Herz gleich höher, da sind gleich zwei, hat er hier verwurstet anscheinend zu einer Person, die es aber auch nicht gibt. Es gibt keine Habilitationsschrift, keine Dissertation. Auf ihrem Instagram- und Facebook-Account kann man das Foto einer türkischen Schauspielerin sehen. Komisch. Die hat auch geschrieben an die Welt am Sonntag und hat denen gesagt, die sollen mal aufhören zu recherchieren gegen den Herrn Ü, die Frau Werding. Lol. Nicht schlecht. Ja. Man kann jetzt nicht sagen, leider bisher, wie viel Geld die EU-Kommission in sein tolles Erasmus-Projekt gesteckt hat. Die Türkei hat 244.000 Euro reingesteckt. Vielleicht nochmal so viel dazu. Oder weil die Türkei ist ja arm, wir sind ja reich, vielleicht das Dreifache. Hatten wir eine runde Million, die er abgezockt hat. Wir sind gespannt, er ist auf freiem Fuß. Im Juli muss er vor dem Gericht erscheinen, gucken, ob er auftaucht. Ja, die wollen jetzt Kohle von ihm haben, dann macht er eine Privatinsolvenz und dann ist das gut. Hat sich das erledigt. Wahrscheinlich. Aber die, ja. Und das will ja nicht weniger werden, so eine Scheiße. Wir haben ja letzte Woche schon gehört von dem Podcast, der keinen Podcast machen musste für Demokratie leben und so. Wird einfach Geld rausgehauen, es klingt gut. Integration, super, türkisch, klasse. Ja, Beziehung zur DTIP, super, klasse. Machen wir hier Geld. Ja. Oh nein, nicht der Clip. Nein. Doch. Sowas kommt, denke ich mal, auf vor. Der einzige Grund, warum es aufgefallen ist, ist wegen dem gefälschten akademischen Grad. Ja, hier hat der Jan Caron einen Spot mitgebracht, der von vielen Leuten co-produziert wurde. Das ist anscheinend so eine Crowdfunding-Geschichte gewesen. Da finden sich ganz merkwürdige Namen aus der deutschen kulturschaffenden Szene drauf, unter anderem der Atze Schröder und Olli P. Und solche Koryphäen haben ja offensichtlich Geld für diesen Film gespendet. Wollen wir da reingucken? Ist das mit Musik oder ohne? Da ist ein bisschen Musik dabei, glaube ich. Ja, ja, guck Ton mal. Überhaupt? Ja. Ja, obwohl, ist da ein Untertitel drunter? Ich weiß es nicht. Wir können ja mal reinschauen, wenn es zu schlimm ist mit der Musik. Genau, dann. Was war nochmal dieses Deutschland? In der Schule meinen die Kinder, das gibt es gar nicht mehr. Doch, mein Licht, Deutschland gibt es noch. Es ist nur anders. Du meinst seit dem Exodus? Ja, aber damals hatte es einen anderen Namen. Exodus nennen wir das heute. Sie nannten es Remigration. Die ersten, die hierher kamen, kamen nämlich gar nicht freiwillig. Sie wurden gezwungen. Ihr wurdet gezwungen zu gehen? Nein, wir nicht. Wir kamen freiwillig. Es gab ja nichts mehr in Deutschland. Nachdem so viele das Land verlassen mussten, fehlten natürlich genau diese Menschen. Arztpraxen, Schulen, Universitäten wurden bis auf wenige geschlossen. Es tut mir leid, Dr. Jamil wurde heute remigriert. Nein. Dr. Jamil wurde heute remigriert. Ja, weil wir ja ganz sicher auch irgendeinen Arzt abschieben würden oder einen gut integrierten Arbeiter oder irgendwas. Es gibt auch nicht tausende andere Gründe, die zu einer Situation führen könnten, nur Remigration. Ich dachte gerade schon, wieso sind alle geflüchtet aus Deutschland? Wegen Klimawandel? Ah nee, Remigration. Aha. Wegen dem Kulturmarxismus, der sich von Berlin ausbreitet. Ich hatte erst gedacht, die Deutschen wären remigriert worden hierhin. Und sind ganz unzufrieden. Ja, okay. Ja, das ist ja wahrscheinlich der Trick dabei, so nach dem Motto, ja, die haben doch alle einen Migrationshintergrund und deswegen. Und die Deutschen sehen ja auch alle so aus wie da, ne? Alt und bald tot, vielleicht sind die einmal weggestorben. Jetzt auch noch der Doktor. Der Müll nicht abgeholt, Post nicht zugestellt, Felder nicht geerntet. Post nicht zugestellt. Ja, das ist genau das, was auf uns zukommt momentan. Genau das, was auf uns zukommt, finde ich. Wenn die Bauern mit den Regularien kaputt gemacht werden. Mhm. Post nicht zugestellt, wie im Wedding oder wie? Ja, ne, Briefe werden nicht mehr per Flugzeug auch verschickt. Und gleichzeitig warum werden die Felder nicht Aufzahlungen machen muss, weil die Briefe nicht rechtzeitig zugestellt werden? Polen auch leer oder was? Alles. Die sind auch klar, die sind auch in Afrika. Fabriken geschlossen. Die Nationalmannschaft verlor noch höher. Fabriken geschlossen, weil so wenig Arbeiter haben dann oder was? Das ist immer, ey. So ein Witz. Arbeitsamt auch geschlossen, aber Libanon, ne? 1 zu 7. Wunderbar. Ja, ne? Das fand ich auch geil, dass wir gegen Libanon 1 zu 7 verlieren. Ich meine, die erinnern sich schon an so Zeiten wie 74 und so eine Mannschaft von alten, inzwischen alten weißen Männern. Na egal. Aber das impliziert ja, dass das Spiel in Deutschland stattgefunden hat. Wie kann das denn sein? Da war doch niemand da, der irgendwas arbeiten konnte. Wie konnte das Fußballspiel dann da überhaupt stattfinden? Ja, Brot und Spiele funktioniert eben weiter, ist doch klar. Alte Menschen vereinsamten ohne Pfleger, internationale Beziehungen waren dahin, Menschen verarmten, große Städte wurden leer und auf dem Land fehlte sowieso alles. Eigentlich funktioniert. Wo ist der Unterschied zu jetzt? Große Städte wären leer, vielleicht nicht, aber sonst. Auf dem Land fehlt noch nicht alles. Ja, noch nicht alles. Stimmt. Wir müssen weiter voran. Da ist was. Ich weiß überhaupt nicht, wie das die Folge sein könnte von irgendwelchen Entwicklungen. Also. Nur noch die Autobahn. Das war den Blauen irgendwie wichtig. Den Blauen? Ja, das war damals eine Partei von vielen, bis sie die Wahlen gewannen. Es gab Wahlen in Deutschland? Ja. Bis die Blauen an die Macht kamen. Nein, haben die Hose voll, oder? Haben die Hose voll, oder was? Vor der AfD, guck dir das mal an, was für. Also, ist doch wirklich ganz kurz davor, dass die Fahnen jetzt auch Hakenkreuze haben, oder? Und Staatsschauspielerin Katharina Thalbach und ihre Enkelin oder so, weil bei uns geht ja alles nur in Dynastien. Sprechen. Dann schafften die Blauen die anderen Parteien ab und die freie Presse. Im Fernsehen nur noch deutsche Filme, das Internet. Mann, wie soll denn das gehen? So ein Bullshit, schaffen Parteien ab und die Presse. Es ist so billig, erbärmlich schlecht, ne? Genau, das Internet wird ja jetzt nicht zensiert. Meine Güte, nee. So wie bei Höckler damals. Höckler hat das auch geschafft. Höckler, nein, ne? Es gab nur noch drei Kanäle und einen Radiosender. Und dann fing sie an mit ihrer Remigration. Aber eigentlich war es Deportation. Was ist denn Deportation? Erst wollten sie alle Nicht-Deutschen raushaben. Aber das war fast die Hälfte. Und da gehen wir gleich mal von der absolut verlogenen Scheißprämisse aus, die wir uns auf den Arsch gezogen haben. Ist nicht das Kriterium. Der Bevölkerung. Dass das nicht ging, verstanden sogar sie selbst. Also fingen sie mit denen an, die keinen deutschen Pass hatten. Und da brach schon einiges zusammen. Und haben sie das nicht gemerkt? Doch. Aber sie haben es einfach den Kindern und Enkeln von Einwanderern in die Schuhe geschoben. Und da war Deutschland schon so dunkel und karg, dass man froh war, wenn man gehen konnte. Auch den meisten Deutschen ging es so. Und meinst du, die merken immer noch nicht, dass es ihnen geschadet hat, euch alle los zu sein? Doch, aber in so einer Diktatur wie in Deutschland ist es sehr schwierig zu sagen, was man wirklich denkt. Man wird da sofort eingesperrt. Vermisst du Deutschland eigentlich? Manchmal schon, mein Licht. Aber wäre ich da, würde ich dieses schöne Land, das wir hier gemeinsam aufgebaut haben, noch mehr vermissen. Wakanda! Ich dachte, die werden in Afrika und nicht in Schweden. Also gut, Klimawandel hat nicht stattgefunden bis zu dem Zeitpunkt, schon mal gut. Dafür kann man doch Deutschland opfern. Ne, Deutschland opfert sich für die Welt und hat damit den Klimawandel verhindert. Oder wie geht die Story hier weiter? Sorry, das ist jetzt so absurd, da kommen mir nur dämliche Gedanken zu. Ja, es ist halt auch Fördergeld, so Fragezeichen. Guck mal, es ist einfach so, du hast den Bias Katastrophendenken und dann hast du halt so Leute, komm, wir machen mal ein gutes Video. Ja, komm, was wird passieren? AfD kommt an die Macht, remigriert 60% der Bevölkerung, alles geht kaputt und ich, keine Ahnung, wen überzeugt sowas? Am Ende war keiner mehr da, um die zu Deportierenden zu deportieren. Ja, genau. Du schiebst kriminelle Ausländer ab, die Farmen funktionieren nicht mehr. Ja. Naja, also das kriminelle Ausländer abschieben ist ja mal was ganz anderes, worüber hier geredet wird. Deswegen, ja. Was ich richtig pervers fand, war das Bild von der ausgebrannten Synagoge und dazu der Satz, das schoben sie den Kindern und Enkeln von Einwanderern in die Schuhe. Weil es ja keinen islamistischen oder islamisch motivierten Antisemitismus in Deutschland gibt. Ne? Ihr seid so ein verlogenes Pack da in Berlin. Ihr seid wirklich das Letzte. Aber Snicklink ist gefährlich mit seinen KI-Videos. Ne? Snicklink ist gefährlich. Hör, guck bloß keine Snicklink-Videos. Ja, damit fängt Desinformation erst richtig an. Apropos Desinformation. Restle-Information. Die Restle-Rampe. Warte. Ich kann's predikten. Er regt sich darüber auf, dass wenn man eine Variable hinzufügt, die Kulturfaktor X genannt wird, Ausländer gar nicht mehr so kriminell sind wie Einheimische. Und dass man sich deswegen nicht aufregen soll. Das war mein Shot. Keine Frage. Kriminalität ist ein Reizthema in Deutschland. Die Angst, Opfer eines Gewaltverbrechens zu werden, ist weit verbreitet, oft verbunden mit Orten, an denen es übrigens nur äußerst selten zu Gewalttaten kommt. Dunkle Parks, Tiefgaragen oder Unterführungen. Warum ich das sage? Weil die Angst vor Gewalt mit der Realität oft wenig zu tun hat. Der gefährlichste Ort? Die eigene Wohnung. Der häufigste Täter? Der Partner, ein Familienangehöriger, ein Bekannter. Wisst ihr Bescheid? Partner, Familienangehörige und Bekannte abschieben, würde ich sagen. Oh Mann. Wahrscheinlich. Also sowas wie der umgekehrte Familiennachzug, oder was? Ist er eigentlich mit Karl Dall verwandt? Das sieht im Moment so ein bisschen so aus. Dieser leicht geöffnete Mund. Er hat direkt einen Glitch gehabt nach dieser Sache. Nachvollziehbar. Ey, was für ein Schwachsinn, dass hier schon wieder ist, was man sich anhören muss. Ja, wieso? Es gibt doch sowieso Straftaten. Ja, das sieht jeder ein, Georg. Und deswegen unterhalten wir uns ja auch nicht über diese Sachen, sondern wir unterhalten uns über die Sachen, die vermeidbar wären. Für die es politische Ursachen gibt, die man so nicht haben müsste. Man sich doch schon vorher darüber unterhalten hat, was ihr immer ganz wenige, aber geleugnet habt und jetzt leugnet das nicht mehr, aber jetzt ist es natürlich trotzdem so und aber alles andere ist doch wesentlich gefährlicher und tralalala und bla bla bla bla bla und Halligalli. Also so ein Quatsch, ey. Ja, bei dir zu Hause ist es doch am gefährlichsten, nee. Nur damit lassen sich eben keine Gruselkampagnen basteln. Und die gibt es reichlich. Doch, damit lassen sich Gruselkampagnen basteln. Und die gibt es auch reichlich. Ja, würde ich gerade einiges sehen. Oder nicht? Ja, genau. Was war nicht jetzt so ein Video, gemacht, das wir gesehen haben, die Gruselkampagne? Ja. Ja, 100 Pro. Wenn die Kriminalitätsstatistik mal wieder für einfache Parolen herhalten muss. Messerstechende Ausländer, die auf deutsche Frauen losgehen. Damit lässt sich Stimmung machen, besonders am rechten Rand. Walter Lübcke. Ja, es ist wirklich. Die instrumentalisiert doch alles. Die der sagt das gerade so: Ananas auf Pizza, damit lässt sich Stimmung machen im Internet. So. Ja, Messerattacken auf Frauen, das ist verachtenswürdig. Ja? Nee, es ist so schlimm wie. Okay, war jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel mit der Ananas und Pizza, aber ihr wisst, was ich meine. Mit der realen allgemeinen Bedrohungslage hat das allerdings nur wenig zu tun. Deshalb. Ja, du kennst den, ne? Du kennst die reale allgemeine Bedrohungslage. Gerade beim Monitor-Magazin. Da kennt man die reale allgemeine Bedrohungslage, ne? Und es ist nicht nur rein ideologischer Kram, den er da versendet, jede Woche wieder, wo man sich am Kopf kratzt. Der Fake-Account hat schön zusammengefasst, die meisten Unfälle geschehen im Haushalt. Deswegen sind Anschläge gar kein Problem. Ein paar Sätze zur gestiegenen Gewaltkriminalität unter Nichtdeutschen. Erstens. Der Anstieg hat zu einem großen Teil damit zu tun, dass die Zahl der Nichtdeutschen insgesamt Super Argument, ja. Das ist das dümmste Argument, das ich jenen Lügner im Also wenn du damit sagen, nicht den ganzen Leuten den Wind aus den Segeln genommen hast, Georg, die 2015 schon gesagt haben, dass das keine gute Idee ist, dann weiß ich auch nicht. Mit diesem Top-Argument. Der Miri und der Azane-Clan stechen sich auf offener Straße gegenseitig ab und das hat fucking nichts damit zu tun, dass es mehr Ausländer hier gibt, sondern dass unter den Ausländern arschvoll Kriminelle sind. ...genommen hat, ins Verhältnis gesetzt, sind die Zahlen alles andere als dramatisch. Jetzt welches Verhältnis? Kulturfaktor X. Ja, warum muss das jetzt Verhältnis? Das ist Kulturfaktor X. Es ist doch alles ins Verhältnis gesetzt. Es gab ja heute auch diesen Presseclub, wo sie sich über das Thema unterhalten haben. Und es ging erstmal damit los, dass die eine Journalistin gleich meinte, so ja, man muss ja erstmal die Straftaten rausrechnen, die sowieso nur von Ausländern begangen werden können. Und man muss dies machen und man muss das machen. Und dann sagt der Moderator so, ja, das haben wir übrigens alles getan. Ja. Und es ist ja auch schon wieder diese, wann war das, 2016 oder so? Mit dieser Grafik, über die sich Sally aufgeregt hat und wo dieser eine Typ hier von Funk, Raik Anders, irgendwas drüber gemacht hat und irgendwie meinte, nee, das stimmt ja nicht. Sally hat gesagt, das eine ist rot und deswegen ist es verkehrt. Und der andere hat gesagt, ja, Das ist ja jetzt hier für 100.000 Einwohner, aber prozentual ist es ja anders oder irgendwie so. Vor allem, das Ding ist doch auch, guck mal, du machst deine Landesgrenzen auf, du lässt fremde Menschen rein. Und es gibt nun mal entwickelte Länder, nicht so gut entwickelte Länder und unterentwickelte Länder. Und wenn du dann einfach Mittleren Osten hast, wo du halt Krach hast und Krieg und Konflikt und immer brennt irgendwas dieses Wochenende schon wieder. Und wenn du einfach auch Regime hast, die Jugendliche zu Schlägertrupps ausbilden und halt viel einfach anders ist und du die dann über die Grenze lässt, einfach diese Argumentation, dass man sagt, ja, die integrieren sich hier innerhalb von 24 Stunden, haben die dieselbe Kriminalitätsverhältnis wie hier. Die bringen nicht ihre Bräuche und Verhaltensmuster, kulturelle Aneignung und Mindset, was auch immer von dort mit. Nein, das machen sie nicht. Bleibt alles an der Grenze draußen, da ist der Blank Slate, der wird überschrieben und dann sind das Deutsche. Zweitens. Die Zahl der Tatverdächtigen steigt auch deshalb, weil die Polizei unter Nichtdeutschen besonders häufig ermittelt und weil sie häufiger angezeigt werden. Und er weiß das, ne? Ja klar, immer wenn mich einer mit dem Messer sticht, nehme ich die Peter Griffin-Hautschablone raus und gucke, zeige ich ihn an oder zeige ich ihn nicht an? Klar, wenn mich ein Weißer absticht, ist das ein Kavaliersdelikt, Georg. Oh Gott, ey. Ihr beleidigt meinen Verstand. Und ihr beleidigt den Verstand aller Leute da draußen. Die Opfer dieser Gewaltverbrechen sind in vielen Fällen selbst Zugewanderte, Täter wie Opfer. Das ist scheißegal, Georg. Die Gewalttäter sind das Problem, nicht die Opfer. Und es ist mir scheißegal, wen der absticht. Kannst du mir aber klar sein. Ich möchte, dass der, egal wen er absticht, aus diesem Land rausfliegt. Junge Männer, die durch Krieg, Verfolgung oder Flucht hochgradig traumatisiert sind. Heuli, die mussten zustechen, weil sie traumatisiert sind. Deswegen haben sie irgendwie in Würzburg irgendwie da die Frauen nieder. Hört ihr euch auch mal zu? Ja, es war ein Presseclub, meinte die Leiche das auch, von der ich eben schon erzählt hatte. Die meinte da auch, dass sie alle traumatisiert sind. Wie hast du es gesagt? Die haben Sachen erlebt, die können wir uns gar nicht vorstellen. Sie haben erlebt, wie Familienangehörige und Freunde ertrunken sind. Ja, ja, und die Leute müssen hier deswegen erleben, wie Familienangehörige und Freunde abgestochen werden oder was? Ist das eine internationale Karma-Gleichung oder was? Ja, wahrscheinlich. Und auf engstem Raum untergebracht werden. Daran zeigt sich. Scheiße, meine Oma hatte 7 Kinder. 7 Kinder in einer Wohnung, Georg. Und von denen ist keiner Messerstecher. Hör doch auf, dir Lügen aus dem Arsch zu ziehen. Untergebracht werden ist auch geil, wie man das irgendwie so als nicht hinnehmbar oder so annimmt. Können die vielleicht gehen, Georg? Wir halten die hier nicht. Nichts damit zu tun, ob jemand deutsch oder nicht deutsch ist, dafür jede Menge damit, unter welchen Bedingungen wir hier zusammenleben. Diese Leute haben einfach jede Art von... Ne, also es ist alles beliebig, man kann seine Fantasie spielen lassen ohne Ende, um sich irgendwas auszudenken, warum die Leute selber nicht schuld sind. Aber wenn es umgedreht irgendwie wäre, auf irgendeine Art und Weise sind die Leute immer 100% Autoren ihres eigenen Gefühls- und Gedankenzustands und alles, was sie tun, sind 100% für verantwortlich, weil die alle böse sind und so. Den Heinrich Prinz Reuß lassen sie im Knast verschimmeln. Nicht, dass ich dessen Ansichten teile oder irgendwas, aber so jemand ist wahnsinnig gefährlich und sitzt seit über einem Jahr in U-Haft. Und ich lese immer wieder, ja, die Tatverdächtigen für die Vergewaltigung, die wurden auf freien Fuß gelassen, weil wir sind ja gemeldet und so. Das sehen für die Menschen. Billige Wahlkampfmunition gegen Migranten taugt diese Kriminalstatistik jedenfalls nicht. Das war übel, Georg. Du schaffst es echt immer noch. Nach so vielen Jahren. Der Monitor-Lord. Fassungslos. Sich sowas anhört. Ja. Verspricht er sich davon, ne? USA, kommt, Kinder. Was glaubt ihr, was bedeutet USA, wenn er da auf einem Kleidungsstück steht? Denn Zalando warnt jetzt vor dieser Aufschrift auf Kleidungsstücken. Wir kennen das ja alle. Da steht USA auf der Kleidung. Man denkt wahrscheinlich, die meisten denken, es geht um die Vereinigten Staaten von Amerika. Aber das heißt, unsere Schutzabteilung, oder wie? Was soll das heißen? Besser. Oh Gott. Noch besser. Was steckt dahinter? Anfang April hat Zalando zusammen mit dem Hamburger Verein laut gegen Nazis eine Kampagne gestartet. Fashion against Fascism. Man habe die größte Online-Datenbank gegen Nazi-Codes ins Leben gerufen. So wolle man die Verbreitung rechtsextremer Botschaften in der Modeindustrie verhindern. Und jetzt hat es halt USA erwischt. Ne? Wenn du mal runterscrollst, können wir dann auch sehen, wie dieser Datenbank-Eintrag für USA in der Super-Datenbank aussieht. Und dort steht halt USA, nee, weiter runter noch. Das ist, wie sieht aus, wie so ein Computer da, genau. Steht für unser seliger Adolf. Erstmals gebraucht von Winifred Wagner. Disclaimer, kann auch für United States of America stehen. Vor allem, wenn New York oben drüber steht. Ja, so ja, ja, ja. Aber weiß, vielleicht meint ihr auch unseren seligen Adolf in New York, ja. Genau. Alter Schwede. An der Datenbank beteiligen sich auch die Modehändler About You, Bauer und Bonprix. Nur gemeinsam können wir verhindern, dass Produkte mit fragwürdigen Ausdrucken verbreitet oder verkauft werden, sagt Zalando-Vorstand Pascal Bruden. Code USA. Unser seliger Adolf habe ich jetzt auch noch nie gehört. Also wirklich noch gar nie. Jetzt bist du was. Ich habe mal so eine Art Wikipedia-Ausschnitt da reingetan. Winifred Wagner, wer ist das überhaupt? Die Frau von Richard wahrscheinlich, oder? Ich weiß nicht, wie die TikTok-Generation so zu Wagner steht, aber Winifred war die Schwiegertochter, Schwiegertochter von Richard, frühes NSDAP-Mitglied und eine glühende Verehrerin von Adolf Hitler, die gebürtige Engländerin von 30 bis 44, Leiterin der Wagner-Festspiele in Bayreuth, schon 23 lernte sie Hitler kennen, freundete sich mit ihm an, Und sie sagt halt, ich meine, wir alten Nationalsozialisten haben nach dem Krieg einen neuen Decknamen erfunden. Da man in aller Öffentlichkeit ja nicht über ihn reden konnte, haben wir ihn USA genannt. Das heißt auf Deutsch, unser seliger Adolf. Und wir wissen ja, die TikTok-Kids haben eine gewisse Verbindung zum grünen Hügel nach Bayreuth. Ja, die sind Wagner-mäßig voll im Game. Und deswegen haben sie sich das hier gegriffen, die jungen rechten Kids, ja, USA, unser seliger Adolf. Was ich auch sehr lustig finde, auf der Liste findet sich nicht Haha, wie Helly Hansen oder sowas auch. Das andere. Und der Verein sagt zu Helly Hansen, sagt der Verein, das ist eigentlich mein Lieblingssatz, wenn wir Versammlungen der rechtsextremistischen Szene betrachten, können wir momentan nicht feststellen, dass besonders Kleidung der Marke Helly Hansen missbraucht wird. Aber USA, oder wie? Missbraucht, Kleidungsmissbrauch. Ja? Wo hat dich der Schneider angefasst, T-Shirt? Kleidungsmissbrauch. Ja, weil dieses Ding, dass man irgendwelche Buchstaben überdeckt, das war ja auch mal mit Lonesdale, ne, dass du da so ein NSD Ding draus gemacht haben irgendwie und sich ganz toll fanden und so. Also es hat schon gegeben, diesen Kleidercode irgendwie. Aber was können die Kleidungsstücke dafür und die Hersteller dafür? Ja, es gibt ja ganz klare Sachen wie dieses Constable, wo halt das so ist, dass wenn du die Jacke offen hast, da NSDAP steht. Das sind ganz klare rechte Kleidungsstücke oder hier Storch Heiner oder wie das hieß. Klar, ja, ich weiß. Die Sachen gibt's, aber das ist ja was ganz anderes hier. Du kannst ja jetzt nicht, nur weil die ganzen Schlägerproleten Alpha-Team-Jacken tragen. Ja, oder ich meine, das können sich die Firmen ja nicht. Was ist, wenn morgen irgendwelche Leute anfangen, irgendwie Nike-Schuhe für die weiße Überlegenheit zu tragen oder so. Ist das dann Nikes Schuld, oder? Ja, ist doch hier der White Supremacist Kanye hat das doch auch schon. Ach nee, der war bei Adidas, ne? Ja, und ZDF könnte natürlich Zukunft Deutschlands Führer heißen, The Printmaster, oder Adolf Radio Deutschland. Den kennen wir ja alle. Verstimmt, für gefährliche Codes. Überall wieder. Aber zurück nach Großschirma. Großschirma, wofür steht das? Für einen großen Schirm des Deutschen Reiches über Deutschland und deswegen gab es ja jetzt den AfD-Bürgermeister. Ein eiserner Dom. Der hat wohl nicht Fashion against Fascism, da ist übrigens die Liste von den ganzen Begriffen, die so schlimm sind. Die Wahl muss rückgängig gemacht werden. Der Bürgermeister in Großschirma, der von der AfD wohlgestellt wurde, wurde für ungültig erklärt, weil er wohl nicht unterschrieben hat, wenn ich es richtig verstanden habe. Ob das ihn wirklich wegradiert hat, weiß ich nicht, aber das ist auch nicht zur Debatte eigentlich. Genau. Kannst du ja nicht unterschreiben mit einem Bleistift. Also. Ja, finde ich ein bisschen, eigentlich ist es ja auch, die Wahl ist ja eigentlich schon korrekt gelaufen, glaube ich, ne? Dann sollte er da nicht auch Bürgermeister sein. In Dresden gab es angeblich auch einen Fall, wo das so ähnlich war, wo einer eine Unterschrift was vergessen hat. Das wurde auch nicht aberkannt oder ungültig erklärt. Man möchte halt auch nicht mit der AfD und dann nimmt man eben jede Chance wahr, das auch dann wahrzumachen, die rauszuschmeißen. Ja, wenn sie die Wahl wiederholen, dann wird das ja wahrscheinlich auf selbe hinauslaufen. Also. Das könnten sie machen, genau, aber es würde ja doch wahrscheinlich auf selbe hinauslaufen. Insofern kann man es auch ihnen die Unterschrift nachholen lassen, Herrgott. Also ich dachte, das wäre jetzt der Anfang, wie wir es vorhin in der Dokumentation erfahren haben. Die AfD gewinnt und dann gibt es keine Wahlen mehr. Okay. Dann wählen sie neu. Das ist überhaupt ein guter Einwand, weil da bin ich vorhin gar nicht drauf gekommen, dass sie da ja irgendwie von Parteiverboten geredet haben. Also ich bin ja aktuell nur eine Sorte von Leuten, die Parteiverbote fordern von früh bis spät und meinen, das wäre unglaublich schlau. Ja, Wahlverbote, ne? Einführen einer Bürgerabstimmung oder so. Naja. Was ist eigentlich? Ach ja, nur mal, um was nicht Schwachsinniges zu sagen. So ein AfD-Bürgermeister, der prominent in Deutschland Politik mitgestaltet, zumindest vor Ort, sollte doch eigentlich für den politischen Gegner der AfD, die es ernst meinen, erstmal gut sein, wenn sie eine demokratische Ansicht haben, weil dann könnten sie ja der AfD zugucken, wie sie versagt. Das sollte ja eigentlich im Sinne des politischen Gegners sein. Aber nee, man verhindert sie direkt. Ich meine, lass ihn doch Bürgermeister sein. Wenn er dann Mist baut, dann könnte er doch hinterher sagen, guck mal, wir haben es euch doch vorher gesagt und dann habt ihr vielleicht mehr Wählervertrauen, als wenn ihr sagt, nee, wir sägen den direkt vorher ab oder versuchen es zumindest irgendwie auf dem bürokratischen Wege zu verzögern oder so. Ist doch ja, alles rechte Diskurse. Ja, eine neue Netzwerkanalyse. Juhu. Rechte Diskurse. Ein Überblick von Rechts-Twitter. Nicht Swift, nicht Swift-Twitter. Nee, nee, Swift-Twitter ist nur ein Teil von Rechts-Twitter, habe ich gelernt. Oh. Teil, ja. Oh, das ist ein Schwarm. Also mehr sieht man nicht. Vollbild ist sehr kleines Vollbild. Worum geht es? Um einen Überblick über die rechte Twitter-Sphäre zu ermöglichen, können unterschiedliche Aspekte betrachtet werden. Hier wurde ein indukativer Zugang gewählt, der die Vernetzungsstruktur rechter Akteure auf Twitter erfassen soll. Dabei soll insbesondere festgestellt werden, ob und welche rechten Communities sich auf Twitter identifizieren lassen, welche Größe diese haben und welche Vernetzung der verschiedenen Communities untereinander festzustellen ist. Es geht also um folgende Fragen. Erstens, welche Akteursgruppen lassen sich im Korpus induktiv identifizieren? Welche Eigenschaften haben diese Communities? Hinsichtlich quantitativer Parameter, Größe, durchschnittliche Follower etc. in politisch-weltanschaulicher Hinsicht, im Hinblick auf thematische Vorlieben, im Hinblick auf die Vernetzung untereinander. Um diese Fragen zu beantworten, wurde die Vernetzung einer großen Anzahl, ca. 7500 Twitter-Accounts, untereinander betrachtet. Um die Vernetzung zu analysieren, können verschiedene technische Funktionen herangezogen werden. Es wäre zum Beispiel möglich zu erheben, welche Accounts sich gegenseitig auf Tweets antworten oder sich retweeten. Unsere Analyse beruht nur auf den Folgebeziehungen der Accounts, weil man ja auch nur Leuten folgt, mit denen man komplett übereinstimmt, ne? Absolut überhaupt nicht irgendwelchen Leuten, wo man sehen möchte, was die für einen Quatsch reden, damit man hinterher bei den Weltraumaffen darauf eingehen kann. Diese zeigen eine stabile, über punktuelle Kontakte hinausgehende Beziehung an. Wir gehen dabei davon aus, dass eine Folgebeziehung zwischen Usern signalisiert, dass sich diese User auch hinsichtlich ihrer politischen Ausrichtung und thematischer Präferenzen Übereinstimmung aufweisen. Fehler. Dies gilt selbstverständlich nur bei Betrachtung großer Datenmengen. Ja, denn je mehr wir damit reinrechnen, desto rechter ist alles. Denn die allermeisten Nutzer, /innen, folgen nicht nur Accounts in einer Bubble, ach was, mit denen sie politisch auf einer Linie liegen, wie ich dachte doch, sondern interessieren sich auch für Inhalte von Usern, mit denen sie nicht oder nur teilweise übereinstimmen. Ja, und ihr entscheidet das dann, was dann zählt oder wie. Bei der Betrachtung einer großen Anzahl von Verbindungen kann aber angenommen werden. Ja, wenn sie alle unter einem Hut sitzen, dann sind sie wirklich hinter mir her, lese ich heraus. Enge Verflechtungen der Folgebeziehungen unter User untereinander signalisieren, dass sich diese User hinsichtlich ihrer thematischen Interessen und Anschauungen relativ weit übereinstimmen und gemeinsame politische Communities abbilden. Ja, also das ist die Methodik, die dahinter steckt. Community-Steckbriefe. So, was haben wir hier für Communities? Wir haben die Neurechten. Ja, sind es wieder die Leute, die alles einteilen müssen mit diesem Zwang zum zu kategorisieren oder so. Krass, ja. Ja. Accounts, die neu rechnen, zugeordnet werden können. Ja. Schnell Roda und Secessiona, ha? Schön. Ein Pulk. Okay, Netz mit kann ich reinzoomen. Das ist ja zum Kotzen. Was ist das für eine Webseite, Leute? Ach. Boah, ey, das ist ja nicht mal 720p Auflösung. Quelle Redis. Vielleicht muss man da zur Quelle gehen. Hier sehen wir was. Aber die meisten sind Hallo, Frau Namen Kaiser. Oder viel zu klein. Marvin Neumann, nie gehört. Ecositzer, habe ich schon gehört. Ich würde mal sagen, ihr habt nur die hier gefunden und die anderen hat da einfach dazu genommen, ohne Namen drauf zu schreiben, wahrscheinlich. Da ist Cult Games, oder? Der rechte Antwort. Okay, und jetzt geht die Scheiße nicht mehr zu. Das ist Bullshit, okay. Liberal-Konservative, das finde ich auch schon mal geil, weil wir sind ja bei Rechten, ne? Anders als bei vorherigen Gruppierungen war es bei dieser Klasse nicht so leicht möglich, nach der Sichtung reichweitenstärkster Account eine Klassifikation vorzunehmen. Ach was. Der Grund dafür besteht darin, dass diese Klasse praktisch keinen Accounts angehören, die auch außerhalb von Twitter einer bestimmten politischen Strömung zuzurechnen sind. Aber ihr habt sie trotzdem auf die rechte Leute-Seite geschrieben. Oder die sich in der Plattform exponiert zu bestimmten Lager oder Gruppierungen benennen. Oha, das ist aber rot. Alarmstufe rot. Okay, ich kenne keinen einzigen, Alter. Der kommt mir auch alles überhaupt nicht bekannt vor. Ja. Also wirklich noch nie gehört. Franken-Demo vielleicht. Aber Bernd 471, aha. Weil das wäre ja theoretisch meine Blase. Also, ja, like the Germany. Mal so kurze Frage, sind jetzt diese ganzen Porno-Bots und diese ganzen anderen, die jetzt überall auftauchen, sind die da schon alle rausgerechnet? Keine Ahnung, mich würde mal interessieren, was der restliche Ausschlag hier ist. Wenn ich sowas wie Sandra 25 irgendwas sehe. Die gehört zu den Libertären, ist doch klar. Keyword, soziale Politik, Merkel, Deutschland, Merkel, Twitter, Polizei, Ukraine, Migranten, Germany, Anonymous News. Ja, guck, politische Ausrichtung diffus. Da zähle ich mich dazu. Ich fühle mich auch auf diffus. Diffus, das sagt er überhaupt nicht. Liberal-freiheitlich. Oh mein Gott. Ja, genau. Wo ist der Unterschied zwischen liberal und freiheitlich? Was sind denn native Online-Rechte? Es hört sich an wie eine Cookie-Berechtigung. Die sind kalt gepresst. Die Beschreibungen der vorherigen Gruppe lassen sich zu einem großen Teil auf diese Klasse übertragen. Auch hier haben wir keine Ahnung, wovon wir reden. Häufig bekennt man sich dazu, patriotisch oder konservativ zu sein. Ja, wenn das nicht nativ rechts ist, dann weiß ich auch nicht. Ebenfalls taucht der Hochwert Freiheit auf. Oh nein, die wollen die Freiheit, ergreift die. Ne? Das haben die gar nicht mehr zu bieten, ne, die Linken. Freiheit. Freiheit sollte illegal sein. Hefeweizen ist hier drauf, wer auch immer das ist. Aber es ist nativ rechts, scheinbar. Die Bubble kenne ich jetzt aber auch nicht so. Also. Ja, das ist auch keine Bubble. Ich kenne jetzt nur zwei insgesamt. Also. Wir haben noch ein paar Millionen Accounts in Deutschland, ne? Weil da vorhin war das ganz oben, Handwerk, das. Ist das nicht die Handwerkskammer? Das wäre lustig. Schon möglich. Die rechte Handwerkskammer. Politische Ausrichtung, einfach nur diffus, nichts anderes. Die sind völlig verwirrt. Keywords, Impfpflicht, Impfung, Impfpflicht, geimpft, Corona, Lauterbach, Ungeimpfte, Pandemie, Impfen, Maßnahmen, Ungeimpften. Jo, ja, toll. Tief blicken, ey. Ist also diffus, wenn du dich gegen totalitäre Maßnahmen stellst. Aha. Ja. Bürgerlich rechts. Ungeimpft gleich nativ rechts. In dieser Community dominieren Profile, die sich mit ihrem Selbstverständnis nach einem bürgerlich-konservativen Spektrum zuordnen lassen. In der Community haben besonders Profile eine große Reichweite, die von JournalistInnen betrieben werden. Die in etablierten Medien wie FAZ, Welt oder NZZ Alternativmedien, Tichys Einblick, Axis Guten, konservative Standpunkte bekannt sind. Ein typisches Beispiel ist der Weltkolumnist bzw. Blogger Don Alfonso, der eine enorme Reichweite auf Twitter hat. Ja. Ja, da müssen so welche mal sein, die man kennt. Oder was. Und der ist jetzt verantwortlich für rechte Diskurse. Oder wie? Ja. Natürlich. Aber den Don Alfonso, den kenne ich. Oh, den habe ich schon mal gehört. Aus. Geht das jetzt auch größer, oder wie? Und die Pantia so haben sie hier mit drauf, die seit wie vielen Jahren nichts mehr getwittert hat. Da ist der Barziski. Der Barziski. Barziski, ja, genau. Okay. Der ist wahrscheinlich auch bei der FAZ oder so. Fast eher in einer. Und Shouting Cassie, die ist auch nicht. Oder der, wie auch immer, ist auch kein Redakteur von einer Zeitung irgendwie. Würde ich auch eher im Trolllager, wenn ich das einordnen würde. Dr. Fließtext ist auch da. Und die gehört. Auch nicht. Du bist auch einer von meiner Bubble. Katzen-Twitter. Diese Satelliten da rechts oben, was ist das? Oh, Grandler. Heiligenschein und Warum sind die denn so abgesetzt? Kitty Punk. Kitty Punk ist, doch, ist beim Sicherheitsdienst in Berlin. Das ist ganz sicher kein, kein Zeitungsredakteur. Ich dachte, er wäre in Kiel. Politische Ausrichtung uneinheitlich. Bürgerlich auch nicht rechte Accounts. Ach, auch nicht rechte Accounts. Okay. Keywords: AfD, Impfpflicht, Impfung legal, Ukraine, Impfpflicht, geimpft, Corona, Impfen, Putin. Wow. Ist halt echt eine richtige Müllanalyse. Ich kenne das total. Ihr habt doch schon professionellere Sachen gesehen. So. Sag bloß. Hat Luca Hammer. Die Gruppen werden immer kleiner. Wenn die, je weniger Keywords du nimmst, desto kleiner werden dann die Gruppen, die du findest. Aber das, ne? Letzte sparen wir, das Beste sparen wir uns für den Schluss auf. Süftwitter und Trabbel, Trollbubble. Machen wir bei AfD weiter. Diese Gruppe versammelt diejenigen Accounts, die in einem direkten Verhältnis zur Partei AfD stehen. Ja, das war bestimmt super schwer, die zu finden. Ne? Deswegen sieht das ja auch so aufgeräumt aus. Keyword AfD und was noch? Ja, ausgeräumt. Keyword AfD, Merkel, AfD, Ukraine, Deutschland, Putin, Trump, Bürger, Lockdown, Russland, Polizei. Politische Ausrichtung rechtspopulistisch. Bürger. Ich finde es lustig, dass die verschiedenen geheimen, bösen, rechten Trollgruppen alle noch immer über Merkel reden und nicht über Scholz. Ich finde es geil. Aber ist Daniel Haseloff nicht irgendein Politiker von der CDU? Ja, guck mal, da ist Udo Hemmelgarn. Hat der uns nicht in den Bundestag eingeladen? War das nicht der? Dieter Strein von der Jungen Freiheit des Herrn. Ne? Und ist Frank Hankel? Die habe ich, glaube ich, auch bei irgendeiner anderen Partei. Ja, also ja. Auch eure AfD-Bubble besteht nicht nur aus AfD, wie ich hier sehe. Meine Güte, ey. Corona-Maßnahmen-Kritiker. Sieht aus wie ein Coronavirus. Keyword: Zeitungsmedien, Zwangsfunk, Twitter, AfD, Deutschland, Impfung, AfD, Germany, Ukraine, Geimpften, politische Ausrichtung diffus. Oh, wie funktioniert das? Wir hatten oben eine Bubble, die hatte eigentlich nur Impfpflicht, Impfen, Impfung, Corona, Impfen, Impfen, Impfen. Und hier haben wir eine Bubble mit ganz verschiedenen Keywords, die ist aber die Corona-Bubble. Ja klar. Mit Ronald Chaka, bekannt für ihren Corona. War das nicht die Muslima, die Atheistin geworden ist, irgendwas? Jesidin. Sag ich doch. Den Saugern von Schmiedi Mike. Okay. Noch nie gehört, Johannes. Wer ist Johannes Norman? Wer ist Schmiedi Mike? Ja. Also ich habe für die Zeit, die ich auf Twitter vergeudet habe auf meinem Leben, kenne ich Einfluss, als kenne ich nur sehr wenige einflussreiche Accounts. Wo ist dieser Professor aus Deutschland, Hannover, dessen Name mir gerade nicht einfällt, wo ist diese Provo-Prostituierte, wo sind die ganzen Leute, die man kennt? Ja, genau. Ja, über den Linken. Die hat da leider nicht mit drauf geschrieben, weil die sich dann hinterher beschweren, dass sie jetzt rechts gefremd werden. Und warum haben die keine MRA-Bubble mit Männerrechtlern oder sowas? Ja. Die sind doch auch böse. Vielleicht kommt die ja gleich noch bei dem, was ich mir für den Schluss aufgehoben habe. Die SIF-Twitter- und Troll-Bubble. In den Medien ist die hier beschriebene Community als SIF-Twitter bekannt. Na, dann ist es ja ein objektiver Einschätzung. Weniger bekannt geworden. Praktisch erkennt, alle Accounts dieser Gruppe treten anonym auf. Es handelt sich hier häufig um junge User, erstmal im Hinterkopf behalten, die weniger durch eine ernsthafte politische Agenda und die Teilnahme an argumentativ ausgetragenen Diskussionen auffallen, das auch im Hinterkopf behalten, sondern die vor allem durch ironische, sarkastische oder offen beleidigende Postings auffallen. Die Community pflegt einen eigenen Humor und hat eigene sprachlich-stilistische Vorlieben, die einen eigenen Jargon bilden, zum Beispiel die Vorliebe für bestimmte Ausdrücke in der Netzkultur oder wörtliche Eindeutschungen englischer Wendungen. Ein wichtiges Thema vieler Accounts dieser Gruppe ist das Drachengame, also die Beschäftigung mit und das Mobbing des YouTubers Rainer Winkler Drachenlord. Ach, na, neben dem Drachen-Game spielt die Gaming-Kultur ebenso eine große Rolle wie die verbreitete Vorliebe für Animes. Bedeutend in dieser Community ist auch die politische Meme-Kultur, die sich vor allem aus Image-Sports wie 4chan oder Tumblr speist. 4chan oder Tumblr, ja. 4chan oder Tumblr. 4chan oder Tumblr. Eins von beiden, ja. Oder beide. Auffällig ist die hohe Fluktuation der beteiligten Accounts, die vor allem aus der Löschung von Profilen durch Twitter resultiert. So sind auch die in unserem Korpus bestimmten Accounts häufig die für die anderen Community-Mitglieder erkennbaren Nachfolge-Accounts von ehemals gesperrten Profilen, auch wenn die politische Zuordnung zu bestimmten Lagern aufgrund des unernsten Charakters vieler Postings in dieser Gruppe auf den ersten Blick schwerfällt, zu überwiegen doch rechte und auch rechtsextreme Positionierungen. Hier ist es auch interessant zu beobachten, dass mit Frank Franz, der Parteivorsitzende der NPD, ja, das ist schön, dass er den damit reingewurstet hat, in dieser Community vertreten ist. Der ist in dieser Community vertreten. Also Frank Franz, mein Mann. Diesem politischen Milieu auf Twitter ansonsten kaum vorkommt. Ja, vielleicht weil eure Methodik Probleme aufweist, ist das vielleicht der Grund? Oder weil ich es jetzt herausgefunden habe, dass es da einen Zusammenhang gibt. Und jetzt kommt's. Ich mach's groß. Dann haben wir gamergateblog.de Weltraumaffen, Ewe die Parion. Alles wegen der Sache mit der G-Wupp. Der rechte Rand von Sift. Der rechte Rand vom rechten Rand. Ewe, die Weltraumaffen. Saria Delaney. Oh mein Gott. Ja, das ist, glaube ich, auch schon alles, was man so richtig kennt. Aber ja, wir sind das jetzt hier, oder wie? Wir sind die bei Tumblr. Bei der NPD sind wir dabei zu reden. Wir sind diffus. Sind wir auch diffus? Guck mal, ich möchte wissen, ja, ob wir sind die Schlagwörter, wollte ich auch nochmal wissen. Guck mal nach Schlagwörtern. So, erstes junge Ding, junge, erste Behauptung. Es ja, handelt sich, es handelt junge sich junge häufig junge um junge User. Also. Danke erstmal. Ja, ich bin jung. Ja. Ey, du bist ja auch der letzte Junge hier, sonst sind wir alle hier middle-aged mindestens. Ja. Medieval heißt das. Die weniger durch ernsthafte politische Agenda und die Teilnahme an argumentativ ausgetragenen Diskussionen auffallen. Wie viele Stunden Bundestag haben wir geguckt? Wie viele Buchempfehlungen haben wir gegeben? Ja, wir haben natürlich keine Agenda, ne? Das ist richtig, würde ich sagen. Wir haben aber keine Agenda. Der Freiheit Ich habe eine Agenda. Ich möchte einen Plot von Matrix reverse engineeren und dann eine Simulation aufbauen und die auf 50.000 Jahre vor Christus stellen. Ja, und das ist der Zeit, den Zeithorizont, der ist irrelevant für unseren Podcast. Das finde ich keine Agenda. Ich will ja auch die Weltherrschaft an mich reißen, aber das dauert halt noch ein paar Jahrhunderte. Das hat mit dem Podcast hier gar nichts zu tun. Super pricey. Aber was machen wir morgen Abend? Ja, und dann Ausdrücke der Netzkultur oder wörtliche Eindeutschung englischer Wendungen, da meinen sie wahrscheinlich den Gamergate-Blog oder wie? Was meinen sie damit? Nein, die meinen damit, dass wenn du Posting schreibst, postieren. Also. Oder wenn du Kartearbeit schreibst, du Katze. Okay. Genau. Ja, und Gamingkultur, aber Gamingkultur steht hier nur drin wegen deinem Account. Also steht hier nur drin wie gamergeblog.de, kannst du davon ausgehen. Was ist denn hier sonst noch Gaming auf dieser Liste hier? Gar nichts. Ich verstehe auch gar nicht, was ich da überhaupt soll. Also weder mag ich Frank Franz, noch ich mag den Hund von Freya von wegen. Okay, das gebe ich zu. Ich lese Saria, ja. Okay. Ja, und vor allem, ich meine, ich verstehe schon, dass ich viele Memes auch poste und so. Mhm. Aber ich bin halt schon auch so ein autistischer, intellektueller Account irgendwo, der irgendwelche Bücher und irgendwelchen Scheiß von AI erzählt, wo ich mich echt frage, so wie bin ich auf Sift-Twitter gespult worden? Also wie sind die da drauf gekommen? Also aus meiner Sicht ist das die gemeinsame Liebe für Katzen. Also ich bin ja auch beim Manula Mittwoch auf Twitter immer unterwegs und so. Vielleicht habe ich einmal zu oft geliked oder so, dass wir da... Diese Leute, die von außen Sift-Twitter genannt werden, kommen auf Twitter eigentlich so als die gesundesten rüber, die eine sehr, sehr angenehme Umgehensweise untereinander haben und so. Mir ist das alles irgendwie nicht klar. Ja. Ach ja, diese Beurteilung, ne? Könnte auch irgendwie und wo ist Quasseltier in der ganzen Geschichte? Also der ist ja eigentlich der Strippenzieher. Ja. Keiner weiß das. Der überweist die Rubels immer. Ja, und wie viele Accounts wurden hier gesperrt? Also Weltraumaffen wurde noch nie gesperrt. Gamergeblock.de wurde noch nie gesperrt. Ja, die wurden gesperrt, als hier die Mädels da, die sind... bei Twitter. Twitter. Ach so, okay, ja. Es geht ja nur um Twitter. Ja. Ja, hier haben sie irgendwelche Nummern dabei, ja. Okay. Und von Pipi Love Germany möchte ich mich distanzieren. Aber Gamergeblock.de ist doch schön groß drin, also... Ist doch, ja. Einigermaßen prominent, ja gut. Also, wie es gerade im Chat auch gesagt wird, diese Grafik hat ja schon eine besondere Farbe, aber ein bisschen wenig Honig da zu sehen. Haben die nochmal eine separate Blase gepackt? Ich glaube, die sind nicht vorhanden. Haben die überhaupt einen Account wieder? Eine Überschneidung wäre. Zumindest von diesen Pseudo-Sachen. Ne? Hier, Kontaktschuld und so. Sippenhaft. Ne? Was anderes ist diese ganze Zeug ja nicht. Keyword ist Doppelpunkt D ist Keyword. Verstehe ich das richtig? Achso, ein Smiley. Darf man den großen Smiley nicht mehr machen? Ist das jetzt auch Dog-Whistling für Deutsch? Der Lach-Smiley ist ein Keyword bei uns, ja, scheinbar. Und ich wusste nach, was Promi-BB ist. Das ist aber wohl Promi-Big Brother. Verstehe ich halt auch überhaupt nicht. Ich habe noch nie in der Zeit, in der ich auf Twitter bin, wo ich mich daran erinnern könnte, irgendeinen Tweet über Promi Big Brother gesehen. Ich auch nicht. Ja, es macht den Eindruck, als wenn sie das irgendwie zusammengewürfelt hätten nach ihren Vorlieben und dann hinterher eingeteilt oder so. Ne? Aber hat bestimmt irgendwer öffentliche Förderung für gegeben. So. Wenn der Luca mit dem Hammer losgeht, da bleibt kein Stein auf dem anderen, gell? Ja, der redet dann, ne? Keywords, Drachenlord, AfD, Deutschland, Lachsmiley. Regierung. Impfpflicht, Regierung. Rainer, lol. Politik, lol. Impfpflicht, LOL. LOL. LOL. Das ist unser Keyword. Ihr merkt euch das bitte alle, LOL. Ja, wenn ich ich finde es gut, dass wir diffus sind. Ich bin offen diffus. Also ja, radikal. Offen rechtsradikal. Was die meinen, ist, dass die Blase sagt ja auch oft, zeig diffus, weißt du? Diffus. Das verstehe ich aber auch so ein bisschen, wie dass die Linken nur stramm links sind dann auch. Diffusnote. Ausnahmslos. Ja, und das ist der einzige Grund, wenn sich jetzt hier jemand beschweren würde, dann könnten sie sagen, ja, wir haben doch den Franz dabei. Das ist doch teilweise offen rechtsradikal. Was wollt ihr denn? Ja, aber das offen rechtsradikal ist ja auch schon wieder ein Meme, weil die Leute schreiben, dass ich bin offen rechtsradikal auf Twitter. Der wäre wahrscheinlich gar nicht dabei, wenn man das Keyword Rainer und Promi Big Brother nicht mit. keine Ahnung. Vernetzung mit anderen Communities, die ist wahrscheinlich sehr hoch, ne? Also das große Smiley wird auf jeden Fall jetzt unser geheimer Code. Daran werdet ihr die Leute erkennen. Wir sind überall. Ja, das ist wahrscheinlich die wichtige Grafik, ne? Da erkennen die native Online-Rechte, ja. Frisch ausgepresst. Bürgerlich Rechte, ja. Liberal-Konservative. Mhm. AfD und Junge Freiheit, nahe der Null. Und ist doch schön. Stimmt, der Slick Euphy sagt, das Keyword eingeschissen fehlt. Das muss ich auch bemängeln. Das ist methodisch nicht richtig, wenn die eingeschissen nicht dabei haben. Diese Grafiken sind immer der Renner in irgendwelchen Meetings. Oder Hollandaise. Ja, ich sehe das schon auf der nächsten Republika. Kommt doch bestimmt derjenige, der sich die Scheiße ausgedacht hat und erzählt uns nochmal, wie wichtig das alles ist. Vielleicht kaufen wir nicht immer die gleiche Person. Ich habe den Namen mittlerweile verdrängt. Luca Hammer. Luca Hammer, genau. Stand ja, ich nicht unten drunter. Hier steht nichts dran von ihm. Ich habe auch geguckt, ob wieder die üblichen Verdächtigen dran sind. Der hatte sich wenigstens mal die Mühe gegeben, dass man da so wirklich reinzoomen konnte. Ja. Mit einer dynamischen Grafik. Ne? Aber vielleicht haben die Fördermittel nicht gereicht dafür. Zentrale Befunde. Das ist keine Wissenschaft, was ihr betreibt, das ist der zentrale Befund. Das ist ja unfair. Ebenso überraschend war das die Community, was? Community? Egal. Ja, die sich um die großen Accounts des neuen rechten Lagers bildet. Das sind ja wir, oder wie das? Absolut betrachtet, sagte die größte Gruppe. Nein, das sind nicht nee, das war nicht. Nee, neue rechten Lager. Das war auch nur 1931 Accounts. Doc Whistling. Ja. Hohe Reichweiten zeigen besonders Accounts aus Klassen, die originäre Online-Communities darstellen, denen keine politische Gruppierung in der analogen Welt zuzuordnen ist. Das ist so ein leerer Satz das sind im Endeffekt. Ja, das ist sind aber... wir aber wieder. Oh Mann. Ja, Leute, die sich online politisch engagieren und die das offline tun, das müssen nicht dieselben sein, verstehe ich da mal raus. Also es ist natürlich auch leer, klar. Ja, wobei das mit dem Online und Offline tatsächlich ist es sogar so, dass in der Regel das, was du online siehst, eine zweite Öffentlichkeit ist und das, was in der Realität mit Aktivismus passiert, eine andere Öffentlichkeit ist. Also oftmals ist der Online-Diskurs wirklich frei entkoppelt von dem, was wirklich passiert in Sachen Politiker anschreiben, Büros anschreiben und anrufen, vorbeigehen und solche Sachen. Also so Online-Aktivismus und real existierender Aktivismus sind zwei Paar Stiefel. Also. Tja, aber Ebel, du kannst, es ist super, du hast eine Referenz mehr. Du kannst dich jetzt zukünftig in deinen Projekten als der rechteste Rand von SIFT-Twitter bezeichnen und die Hans-Böckler-Stiftung hat dir das quasi bestätigt. Das ist doch eine Referenz, die keiner anzweifeln kann. Das wird dir ja, das stimmt. Ja, her mit dem schönen Leben. Ja, dann weiß ich, wo jetzt endlich, wo die Kritik herkommt. Ne, aus welchem Lager. From Intellectual. Ja, Twitter im offiziellen Lebenslauf stehen zu haben, macht sich immer gut. Wir bleiben bei komischen Netzwerken. Hier hat die gute Cassie Young einen Artikel geschrieben über die Akteure des sogenannten Intellectual Dark Webs. Das war ja mal ein Artikel von der Barry Weiss, die ja auch auf dem Titel abgebildet ist. In der New York Times, als sie da noch geschrieben hat. Und das hat ja so verschiedene Leute, die man teilweise schon kannte, aber teilweise auch noch nicht beleuchtet. Da war ja zum Beispiel der Sam Harris dabei, der Jordan Peterson, hier auch Joe Rogan und Barry Weiss. Nee, die hat ihn geschrieben, den Artikel. Die war nicht dabei. Ach so, verdammt. Ja. Und auch hier der Weinstein, einer von denen, ich glaube, Eric? Ja, Eric. Eric war der Typ, der irgendwie meinte, dass er irgendein Physics-Theorem erfunden hat und das andere ihm geklaut haben oder so. Das ist sehr merkwürdig. Der darüber redet, dass er die Universität verlassen hat, weil sie ihm seine Ideen geklaut haben oder sowas. Mhm. Ja, das ist sehr merkwürdig. Und ich glaube noch ein paar andere Leute, die mir jetzt gerade spontan nicht einfallen. Und die Cassie Young hat jetzt quasi nochmal so einen Rückblick gemacht, der jetzt die Woche über bei Twitter viel gelobt wurde von allen möglichen Leuten, die so unglaubliche Zentristen sind. Und ich habe es mir durchgelesen und ich war nicht so begeistert davon. Im Endeffekt ist das alles, was... Ich habe noch eine ganze Liste. Ayaan Hirsi Ali, Glenn Greenwald, Sam Harris, Heather Hain, Claire Lehman, Bill Mayer, Douglas Murray, Majid Nawaz, Camelia Paglia, Jordan Peterson, Stephen Pinker, Joe Rogan, Dave Rubin, Ben Shapiro, Michael Shermer ist sehr gut, der schreibt geile Bücher, Christina Hoff-Summers, Silbe gilt auch für sie, Brad Weinstein und Eric Weinstein. Okay, doch die ganze, beide Weinsteins, ja. Und Heather Hain ist ja, glaube ich, auch mit dem einen verheiratet von denen. Und und also, dass die ja angeblich alle irgendwo falsch abgebogen sind oder die meisten von denen, die sich nicht davon distanzieren und so weiter. Also der Sam Harris ist natürlich weiterhin noch gut, weil er sich ja auch von denen distanziert. Die Christina of Summers ist noch gut. Ich meine, die macht, glaube ich, sowieso nicht mehr so viel. Ist jetzt schon so langsam auf Ruhestand, glaube ich. Also ich habe da schon ewig nichts mehr von der gehört. Und die ist, glaube ich, auch nicht mehr die Jüngste. Ja. Die habe ich mal getroffen. Ja, genau, in Florida, ne? Beim Airplane. Miami. Ja. Genau. Und ja, die Corona-Zeit natürlich, und dann wird den Leuten halt viel vorgeworfen, dass sie sich halt für Trump erwärmen konnten. Das ist auch so der Hauptteil eigentlich von diesem ganzen Artikel hier. Es wird halt einfach davon ausgegangen, dass natürlich der Trump schlecht ist und ja, manche Sachen stimmen natürlich. Also wenn man sich irgendwie, sie meint an einer Stelle so, dass man, wenn man sich groß drüber auslässt, dass man irgendwie die Wahrheit irgendwie verfolgen will oder so und sich dann einem wie Trump irgendwie da anbiedert, das sei ja nicht so gut, wo ich mir dann auch wieder denke, ja, dann kannst du halt Politik, ich meine, Politik ist halt generell super unehrlich, ne? Also wie viele Leute gibt es da schon, die irgendwie, ja, und bei der Demokratischen Partei, was hier natürlich auch nicht vorkommt, gibt es aus meiner Sicht halt auch jede Menge zweifelhafte Persönlichkeiten, hatte ich ja schon mehrfach hier gesagt, dieses ganze Gedöns mit diesen Rashida Taleb und dieser Kopftuch-Muslima, für die sie da dieses 200 Jahre alte Statut geändert haben, mal eben, dass sie ihr Kopftuch da tragen kann im Abgeordnetenhaus da von Amerika, oder Repräsentantenhaus heißt es ja. Und lauter solche Sachen, das kann man auch alles in Zweifel ziehen, ob das so schön ist und dann ja, an einer Stelle wird ja auch irgendwie nur gemeint, da geht es um den James Lindsay, aber nur so ganz am Rande, so nach dem Motto, ja, der wird einfach nur sehr herangezogen als Beweis dafür, dass der auch irgendwie abgehoben ist. Aber es wird überhaupt gar nicht gesagt, aber der Linz, wie, in welcher Art und Weise. Jetzt lass mich doch auch mal kurz erstmal jetzt mal ausführen, bevor wir alle, ich will es ja erstmal beschreiben, was in diesem Artikel hier ist. Und wo ich mir auch wieder so denke, der liest so viele Bücher, so viele Primärquellen, stundenlange Livestreams, wo er das alles erklärt, was in diesen Büchern drin steht und wie er da zu seinen Schlüssen gekommen ist. Das ist aus meiner Sicht halt nicht abgehoben. Der ist natürlich so ein bisschen selbstdarstellerisch auch unterwegs, aber die Sachen, die der so von sich gibt, die haben schon alle Hand und Fuß. Und ja, das ist auf jeden Fall auch so ein Ding. Und dann kommt diese Claire Lehman hier zu Wort von dem Quillette-Magazin, die auch schon irgendwie so einen Artikel gemacht hat darüber, dass es irgendwie viele von denen halt nicht so gut sind, und das hat man ihr dann vorgeworfen, und die ist dann, fühlt sich aber natürlich nur bestärkt, und die darf dann hier irgendwie ihre Meinung halt äußern, dass die angeblich dem Audience-Capture alle verfallen sind, also dieser Idee, die ja von dem einen Weinstein irgendwie stammt, dass so Leute, wenn sie halt davon abhängig sind, also insofern unabhängig, dass sie nicht mehr bei irgendeiner Zeitung arbeiten oder so, aber dann halt sich von ihren Zuschauern durch Spenden finanzieren, dass sie dann da dann darauf achten, dass die ihnen halt nicht weglaufen, sondern immer schön den Content produzieren, der den Leuten halt gefällt, damit sie da bei der Stange bleiben. Aber auch da wieder, hier der Lindsay, der ist ja irgendwie Mathematik, hier hat er irgendwie studiert, und ich glaube nicht, dass der das braucht, diesen ganzen Politzirkus irgendwie. Und der kam ja auch von der Uni und hat halt gemerkt, was da irgendwie passiert, und bei vielen Leuten ist das ja so. Und der Joe Rogan ist jetzt auch nicht von Spenden abhängig, von Almosen, der verdient ja genug Geld da. Und der macht halt das, was er für richtig hält, wie ganz viele von diesen Leuten halt. Und das, was man für richtig hält, kann natürlich auch verkehrt sein. Und da kann man sich natürlich auch verrennen in irgendwelche Sachen, aber auch meiner Sicht ist es halt einfach überhaupt nicht schlüssig erklärt, warum die jetzt alle Audience Capture irgendwie Opfer sein sollen. Und das wird auch nicht erklärt, das wird einfach nur so als Meinungsäußerung hier in diesem Artikel mit aufgenommen, was ja okay ist, aber dann darf man halt auch nicht so tun, als hätte man jetzt hier irgendwie einen Artikel geschrieben und jetzt irgendwie gezeigt, was die Wahrheit hier irgendwie ist. Das hat man hier leider nicht in diesem Artikel. Das ist einfach nur Meinungen und Einschätzungen. Aber ja, und die kann man halt eben aus meiner Sicht halt in die andere Richtung genauso feuern, und da wird aus meiner Sicht halt auch ganz viele Sachen ausgeblendet, weil man einfach nur denkt, es nicht wahrhaben möchte, dass es da Probleme gibt, und dass halt von diesen ganzen Sachen, wie der Linze ja meint, irgendwie was auf Marxismus fußt oder so, da wirft man ihm das lieber vor, dass er das bringt, wie man uns das ja auch schon vorgeworfen hat in der Vergangenheit ganz enorm, dass wir von Kulturmarxismus reden und so, und ignoriert dann einfach weg, dass wir das halt nicht einfach nur so tun, um irgendwie die Leute zu ärgern, sondern dass wir da ja schon irgendwo eingestiegen sind in Dinge und da am Ende zu so einem Schluss gekommen sind. Na, also insofern fand ich das halt wirklich sehr, sehr schwach, diesen Artikel. Und ja, wie das abgefeiert wurde, natürlich klar, nur bei so Leuten, die da sowieso im Clinch irgendwie stehen, manchen von denen, und sich dann hier irgendwie bestätigt fühlen. Das war jetzt natürlich keine riesen einflussreiche Sache, aber ich finde es halt interessant, da nochmal wieder reinzuschauen, weil das ja schon so ein Kosmos von Persönlichkeiten ist, die ja in diesem ganzen, zu diesen ganzen Dingen ja viel zu sagen haben. Und muss man vielleicht auch mal positiv hervorheben, dass wir zumindest in Deutschland da ja eigentlich ganz gut fahren mit, also jetzt gerade den drei Frauen und ihren drei Büchern, die jetzt gerade erschienen sind und so, dass jetzt mit Allüren oder so nicht viel. Und über die regen sich natürlich auch Leute auf, aber über die regen sich jetzt eher nicht so Leute darüber auf, die jetzt eigentlich mit denen irgendwie mal im Boot waren oder so, ne, also. Aber da gibt es wahrscheinlich auch weniger zu holen in Deutschland. So, jetzt darfst du, Evel. Ja, aber mit dem James Lindsay, dass du den so verteidigst, das finde ich fragwürdig, weil der Mann ist latent geisteskrank. Niemand, der so viel und so stark in die linke Literatur eingestiegen ist, behält seinen ganzen Verstand. Das kannst du mir nicht sagen. Er tut jedes Mal Primärquellen erzählen und zitieren. Und jemand, der sich intensiv mit den Linken auseinandersetzt, der wird am Ende seinen Verstand verlieren. Er hat also in den Abgrund geblickt, meinst du? Und ja, genau. Ja, genau. Ich weiß nicht, ich finde manchmal ein bisschen mit zu seltsamer Energie kommt darüber. Aber fundiert, ja, was die Analyse von dem Kulturmarxismus halt angeht, ne? Ja, und das ist ja auch so. Nur weil eine Sache richtig ist, die man sagt, heißt es ja nicht, dass alles richtig sein muss und so. Ne? Deswegen nennt man es ja auch, hat man es früher zumindest genannt, Experte. Heute heißt es ja, man ist Experte und dann ist man direkt ein Supermann. Mhm. Aber nee, das war die ursprüngliche Bedeutung. In einem Themenfeld oder in einem weiteren Themenfeld ein Experte. Heute hat das Wort keine Bedeutung mehr. Ja, das sieht so ein Artikel ja hier auch nicht ein, der ja einfach nur probiert, irgendwie den Leuten halt zu attestieren, dass sie jetzt komplett abgebogen sind und ja, das halt nur so auf Gründen von, der hat irgendwie die falschen Sachen zu irgendwelchen Corona-Sachen gesagt und der meint, dass Trump irgendwie das geringere Übel ist oder so. Und das ist dann der Grund, warum die Leute irgendwie abgebogen sind. Wobei man den Cassie Young und den Leuten halt auch vorwerfen kann, dass sie abgebogen sind, weil sie nicht meinen, dass Trump böse ist und so weiter und so fort. Ne? Also das könnte man genauso gut halt eben auch alles umdrehen. Und das haben wir auch häufiger mal, diese Geschichten, dass man einfach bei den Leuten dann immer sofort unterstellt, dass sie nur, weil sie jetzt zu irgendwelchen Themen irgendwie eine Meinung haben, die man selber nicht teilt, dass sie dann böse sind und das absichtlich irgendwie machen oder so, obwohl sie es selber gar nicht denken, aber dann irgendwie, so wie hier halt auch von Anti-Trumpern irgendwie die Rede ist, na, so als wären das dann wirklich irgendwie ein Lager von Leuten, die da irgendwie, also als wüsste man das halt sicher bei allen Leuten, dass sie da so einen Kampf irgendwie haben und nicht, dass sie halt sich ein Thema irgendwie angesehen haben und da irgendwie zum Schluss gekommen sind, der ja richtig oder falsch sein kann, aber sind halt zum Schluss gekommen, aber nee, das muss dann für manche dann wieder nur aus irgendwelchen Lagergründen irgendwie sein. Es kann nicht sein, dass sie irgendwas einfach nicht berücksichtigt haben oder so, oder dass sie vielleicht Recht haben und man selber Unrecht hat oder so. Na, und deswegen auch dieses Ding vom Intellectual Dark Web to Crank Central, als ich diese Überschrift gesehen habe, habe ich mir auch schon gedacht, so ja, okay. Und diese eine Sache mit dem, also sie sagt ja natürlich auch dieses Konträr-Sein, ne, dass die Leute halt damals konträr waren und jetzt immer konträr sind, zu allen Sachen dann konträr sein, sind, ja, das ist auch eine Observation, die ich auch häufiger mal feststelle, es gibt auf jeden Fall so Charaktere, ne, die halt so von Hause aus irgendwie immer dagegen sind. Aber das ist ja auch bei diesen Persönlichkeiten, die da jetzt so zusammengefasst werden, ja auch nicht überall so, ne? Also da gibt's ja auch ganz viele Abstufungen. Und ja. Ja, vor allem auch Pinker, keine Ahnung. Pinker ist nicht Crank Central, es tut mir leid. Ja, das Pinker war einer von denen, die sich dazu geäußert haben und gemeint haben, das wäre so ein toller Artikel und er wäre so froh, okay, dass er sich da damals nicht drauf eingelassen hat auf das Dark Web. Aber denke ich mir auch wieder so, ja, ist okay, Steven. Also. Muss man ja auch nicht, ne? Wie ist dieser Spruch, ich will keinem Club angehören, der mich als Mitglied zulässt und so, muss man auch schon so ein bisschen aufpassen, dass man immer noch trotzdem sich nicht von den Leuten vereinnahmen lässt. Aber das ist ja hier auch im Endeffekt ja nicht passiert, diese Leute sind ja immer noch einzelne Menschen, die ihre einzelnen Sachen dann da irgendwie so meinen und dann haben sie hier mal eine Überschneidung und da mal eine Überschneidung und da mal eine Auseinandersetzung und so. Ja, aber dieses Trump-Thema, das ist halt wirklich so ein Ding, wo sie da in Amerika häufig so ein ganz oder gar nicht Dinge irgendwie draus machen. Ne? Also. Ja. Gamergate, oder was davon übrig ist, kurz mal. Hier haben wir mal wieder so einen Fall im Nachgang von dieser ganzen Geschichte mit diesem Sweet Baby Inkurator auf Steam. Hat ja der Mark Kern hier seines Zeichens Entwickler von Mitentwickler an Diablo und World of Warcraft. Hat sich das ja so ein bisschen zur Aufgabe gemacht, so da das den Sprachrohr und den Newsverteiler zu machen. Dafür wird er natürlich auch massiv angegriffen. In dem Fall hat jemand gesagt, er macht jetzt einen Soft Launch für seine Kampagne, Mark Kern mal richtig in die Eier zu treten. Hat das hinterher wieder gelöscht, aber ein Haufen Leute haben das aufgenommen. Entwickler. Hier haben wir einen Host des Super Deluxe Gamecast, der sagt, ja, ich würd was spenden. Oder nachdem der Makan gesagt hat, this is not okay, sagt jemand anders, nee, das ist absolut a-okay. Und so geht das halt in einer Tour weiter. Ist mal wieder ein schönes Bild dafür. Wenn wir es machen, ist es in Ordnung. Hier darf man augenzwinkernd praktisch zur Gewalt gegen Leute aufrufen, die einem nicht gefallen. Und wenn der Chris mal ein Stück hochscrollt, sehen wir, dass der Makan eigentlich eine Person ist, mit seinem nicht wirklich, er ist kein alter weißer Mann, er ist, hat asiatischen Hintergrund, da müsste man ja doppelt vorsichtig sein eigentlich. Nein, aber man kann hier ganz locker zu Gewalt aufrufen, solange der halt auf der falschen Seite der Geschichte steht. Also das ist ein bisschen eingeschlafen jetzt, nachdem diese Sweet Baby Ink Detected Geschichte durch war, aber es geht immer noch hin und her. Und ich denke, das wird noch ein bisschen Fallout haben, alles. Ansonsten ist die Woche noch passiert, dass Warhammer 40.000 jetzt, haben wir keinen Artikel zu, aber die haben gesagt, sie haben jetzt weibliche Custodes, also sie haben einer der großen Forderungen der Woken angeblichen neuen Kunden nachgegeben, haben jetzt weibliche Figuren an Stellen eingeführt, wo es die bisher nicht gab. Ich habe daraufhin schon einen Haufen Leute gesehen, die ihre Abos gekündigt haben beim White Dwarf und bei Warhammer TV und wie das alles heißt. Mal gespannt, ob das eine so gute Idee war, zu sagen, wir brauchen unsere Bestandsfans nicht. Wir können das ja alles mit den Bunthaarigen machen. Ich kenne einige Businesses, wo das nicht gewirkt hat und ich glaube auch für Spielefirmen, egal ob online oder offline, ist das keine gute Sache. Ja, und wir bleiben im Internet. Hier haben wir Frieda Ackermann, die Diskreditierungsbeauftragte der Bundesregierung, die jetzt den Kanzler kritisiert und sagt, nee, Olaf, kein TikTok, bitte. Mach mal deinen Kanal wieder zu. Eine Forderung, der ich absolut zustimme, aber nicht aus den Gründen, wie die Frau Ackermann das hier vorbringt. Sie sagt nämlich, Was sagt sie? Komm, hier, wir machen wieder das alte Spiel. Was sagt die Frau Ackermann? Warum soll der Bundeskanzler nicht auf TikTok sein? Weil es nicht barrierefrei ist. Gibt keine Untertitel. Fast. Wegen der AfD. Ausländische Migranten haben kein TikTok. Nee. Ich finde es grundsätzlich begrüßenswert, dass sich sowohl die Bundesregierung als auch Parteien gerade überlegen, wie sie niedrigschwellig kommunizieren, wie sie junge Menschen erreichen. Ich glaube nur, dass lustige Videos in sozialen Medien nicht der richtige Weg sind. Und natürlich ist ihr Hauptargument, dass TikTok der Hassrede nicht genug entgegensetzt. Wisst ihr doch, Diskriminierung, Hassrede, Desinformation ist Flecken überall wilder Westen in den sozialen Medien und auch deshalb hat die Antidiskriminierungsstelle des Bundes nach langem Weinen und Zähneklappern ihren X-Account geschlossen vor kurzem. Aber zensiert TikTok nicht die Rechten massiv, dachte ich? TikTok habe sich in den letzten Jahren besonders dadurch hervorgetan, dass dort Rechtsextreme sehr große Verbreitung erfahren. Wenn staatliche Stellen auf soziale Medien gehen, werten sie sie auf. Und das muss man sich sehr gut überlegen, ob man dieses Aufwerten an Forderungen knüpft. Zum Beispiel für mehr Schutz, der dann aber auch stattfinden muss. Also wenn der Olle Olaf bei euch hier auf Twitter einen Account haben soll, muss Elon erstmal die ganzen Pics in Biobots rauswerfen. Ne? Zum Beispiel. Der Europäische Digital Services Act schreibe den Betreibern sozialer Netzwerke zwar vor, für den Schutz von Userinnen und Usern zu sorgen. Umgesetzt werde dies aber nicht, kritisierte Ackermann. Dass andere Länder wie die USA gerade darüber nachdenken würden, TikTok stärker zu regulieren oder sogar zu verbieten, sei interessant, so Ackermann. Das sei interessant. Wie in, oh, das kann ich mir für hier auch gut vorstellen. Ne, alles verbieten, was uns nicht gefällt. Juhu! Ich weiß auch nicht. Macht die Fester nicht TikTok? Warum muss der Olaf da jetzt erneuern? Ich verstehe es nicht. Aber muss ich auch nicht. Oder wird die eine da von den Linken, die so die TikTok-Queen von den Linken. Wie hieß die noch? Ja. Tja, er hat schon wieder vergessen, was er mit TikTok überhaupt wollte. Genau. Was wollte ich posten? Habe ich mich da angemeldet? Ja. Wollte ich ein Hackbrötchen oder ein Gehacktes bei TikTok fand ich es. Fand ich es mega hart. Da haben ja immer alle erzählt, wie hart der Algorithmus ist und wie der die Jugend indoktriniert und was weiß ich was. Dann habe ich mich dort angemeldet und das Erste, was mir eingeblendet worden ist, dass ich Geld damit verdienen kann, dass ich Bücher vorstelle. Ich mir auch dachte, ja, eure Suchhistory ist halt auch degeneriert. Und jeder bekommt das eingeblendet, was halt Suchgeschichte hergibt. Also. Ja, der Palästina-Kongress, wurde ja nicht, konnte nicht stattfinden, mit einer Begründung, dass da jemand ein Grußwort sprechen wollte, der hat sich halt positiv über den 7. Oktober, einen Angriff auf Israel da geäußert und da wurde Schlimmeres befürchtet, deswegen wurde das, durfte das nicht stattfinden. Es gab halt vorher schon einige Kontroversen darum. Diese Demonstration hat auch gesagt, der Ort des Kongresses wird am 12. April bekannt gegeben auf der Homepage des Kongresses und auf Social Media. Wir bitten um Verständnis wegen der Kurzfristigkeit, wegen Hetze seitens Rassisten und Genozidbefürwortern müssen wir jedoch diese Sicherheitsmaßnahmen ergreifen, um zu gewährleisten, dass der Palästina-Kongress stattfinden kann. Ja, unter solchen Voraussetzungen ist es auch, wurde es ja auch leicht gemacht, dass nicht stattfinden konnte, dass der Staat da durchgegriffen hat. Es gab auch verschiedene andere Sachen. Unter anderem haben die gesagt, eine der Forderungen von denen war Nein zur Verwendung der zionistischen IHRA-Definition durch jegliche Institutionen oder staatlichen Behörden. Das ist eigentlich, soweit ich weiß, Holocaustleugnung und ist auch illegal. Aber das war jetzt nicht der Grund, warum das abgesagt wurde. Da wurde halt diese andere Begründung genommen, was halt aus verschiedenen Perspektiven fadenscheinig wirkt. Manche würden sagen, es ist überzogen, dass darauf reagiert wurde. Andere könnten sagen, okay, es hätte auch triftigere Gründe gegeben, das zu machen. Warum hat man das so kommuniziert? Ja, und der Journalist hier sagt einerseits, okay, es ist falsch, wie das gelaufen ist, aber er distanziert sich auch von diesen Journalisten. Ich lese einfach ein bisschen vor. Nur befreundeten Journalisten wollten die Organisatoren des Palästina-Kongresses am Freitag in Berlin Zugang zu gewähren. Ein merkwürdiges Verständnis von Pressefreiheit muss man ihnen dafür schon attestieren. Doch ich war froh, nicht zu diesem erlesenen Kreis gerechnet zu werden. Wer 2024 noch immer nicht zur Kenntnis genommen hat, wie viele Linke beispielsweise, Kommunisten und auch anarchistische Elemente in den frühen Zionismus eingeflossen sind, wer noch nie vom Arbeiterzionismus gehört hat, der sollte einen solchen Kongress nicht veranstalten. Das ist eine Kritik gewesen, dass halt gesagt wird, Kritik am Zionismus, weil man sagt, das ist halt Kapitalismuskritik und würde dem Sozialismus entgegenstehen. seltsamen Formen, um die Sozialisten halt dazu motivieren, gegen Israel vorzugehen. Aber es wird ja oftmals auch so propagiert, wird ja auch in diese Ecke irgendwie gestellt. So gehört der Kongress zum Teil des Geschichtsrevisionismus in Deutschland, wie er in Bezug auf die Ukraine schon in höchster Blüte steht. Im Fall der Ukraine wollen die meisten nichts mehr wissen von den Bündnispartnern des historischen deutschen Faschismus, denen in der Ukraine seit 2014 wieder Denkmäler gesetzt werden, also Bandera und so, ne? Im Fall des Palästina-Kongresses will eine andere politische Szene nichts mehr davon wissen, dass Israel auch die Heimatstadt und der Fluchtort für die wenigen Überlebenden des NS-Massenmordes an den Juden gewesen ist. Wie gesagt, dass man die IHRA, also die Internationale Holocaust Remembrance Association, also dass das abgelehnt werden soll. Ja, aber gut, ich meine, die Schlagzeilen wären anders gewesen, wäre gesagt, wurde wegen Holocaust-Leugnung verboten, ne? Aber gut. Ja, es gibt viele Gründe, warum ich froh bin, nicht zu den befreundeten Journalisten der Kongressorganisatoren gerechnet zu werden. Doch ich bin entschieden gegen das Vorgehen von Polizei und repressiven Staatsapparaten, die den Kongress schon kurz nach Beginn auflösten und verboten. Dass das Grußwort des 86-jährigen palästinensischen Autors Salman Abu Sitta zum Vorwand genommen wurde, scheint mir beliebig. Ihm wird vorgeworfen, nicht in dem Grußwort, sondern in einer anderen Stellungnahme gesagt zu haben, als junger Mann hätte er sich am 7. Oktober auch an dem Angriff auf Israel beteiligt. Nun, wer war aber nicht dabei? Verzeihung, das war der nächste Satz. Jetzt, dann zieht das, er sagt im Endeffekt, okay, das ist eine fadenscheinige Begründung. Alle politischen Spektren sollten zumindest reden dürfen. Es sei denn, es gibt gewichtigere andere Gründe. Wie gesagt, ich habe ja gerade schon gesagt, man hätte den Kongress meiner Meinung nach auch aus anderen Gründen verbieten können. Dieser fadenscheinige Grund, ja. Also es ist kein Verbot. Ja, das ist es eigentlich. Ich will jetzt gar nicht weiter drauf eingehen. Es ist gerade seit gestern ist die Atmosphäre, glaube ich, noch ein Stück weit aufgehitzter geworden. Da werden wir ja auch abwarten müssen, was da noch passiert. Ja, der Janusz Varoufakis sollte auch dort eine Rede halten. Der hat natürlich dann direkt gesagt, hier, Deutschland wird seiner historischen Verantwortung nicht gerecht, indem sie jetzt einen neuen Genozid quasi ermöglichen. Und was ja auch der Vorwurf von den Demonstranten war. Und ja, das war. Und Nancy Faeser hat ihn daraufhin gesellnert. Scheinbar. Also er darf nicht mehr nach Deutschland anreisen, keine politischen Aktivitäten hier machen. Ein Betätigungsverbot. Dabei war er doch immer so links, oder nicht? Für Janis. Ist er nach Martin Sellner der Zweite, oder wie? Aber das ist doch dieses Hufeisen, ja, was wir doch als Kompromiss mal abschaffen sollten. Wird jetzt wieder hoffähig, Preuß, dass man hier Leute ausschließt. Nicht wegen Hautfarbe oder so, sondern wegen Meinung, ne? Ich weiß nicht, ich finde es überzogen, aber keine Ahnung. Wir können so Imame, die irgendwie den Nicht-Anschluss an die westliche Zivilisation predigen, die sitzen in ihren Moscheen und da passiert nichts. Und dann hast du einen Janis und dann hast du einen Martin und die werden irgendwie angekabbelt. Und ich verstehe auch, warum die angekabbelt werden. Es ist ja nicht so, dass sie jetzt nicht unbedingt Mitte der Gesellschaft sind, aber ich finde es halt irgendwie ein bisschen beschämend. Ich, keine Ahnung. Also könnten wir schon aushalten als Demokratie. Ja, aber auf der anderen Seite, weiß ich nicht, können die das nicht woanders machen? Haben wir nicht genug Scheiße am Hacken hier? Welche Weltkonflikte wollen wir noch alle hier austragen lassen? Ja, der Bezug zu Deutschland wird ja gesetzt. Ich kann es ja nochmal sagen, hier Waffenstillstand, Rückzug der israelischen Armee, Aufhebung jeglicher Beschränkungen, humanitäre Hilfe nach Gaza, Weiterfinanzierung der UNRWA, alle Grenzen öffnen von Rafah und so. Und jetzt Reparationen Israels, Deutschlands und weiterer Verbündete an das palästinensische Volk. Ja, fick euch. Unterstützung militärischer, diplomatischer und wirtschaftlicher Art. Militärembargo gegen Israel. Dann Nein zur Verwendung des zionistischen IHRA-Definitionen durch jegliche Institutionen oder staatliche Behörden. Leugnung, sag ich nur. Schluss mit der Kriminalisierung und Repression der Palästina-Solidaritätsbewegung in Deutschland. Nee, sorry. Ja, da ist meine. Das Tagesgeschehen bestimmt. Und Durchsetzung des Rückkehrrechts der palästinensischen Geflüchtlinge und Änderung der andauernden zionistischen Siedlerkolonialismus und ethnischer Säuberung des gesamten Besetzes. Aber komisch. 7. Oktober würde ich da antworten. Keine weiteren Fragen, ihr könnt jetzt gehen. Ja, also das waren die Forderungen so und daraus dann jetzt. Also es ist ein Genozid und ein Rückkehrrecht in den Genozidbereich, oder wie? Ja, wie gesagt, also gerade Genozidbereich, ich habe es jetzt schon mehrmals gesagt. Ich will darauf nicht. Wegen Rückkehrrecht für Palästinenser nicht weit genug. Ich wäre für eine Rückkehrpflicht für Palästinenser. Ja, das war auch nur, warum gerade in Deutschland. Ja, weil Deutschland halt mit einbezogen werden soll. Ja, anderer Themenwechsel. V-Leute, verbotene Tatprovokation, nur halbherzig geregelt. Ja, es geht um V-Leute. Also Beamte, die verdeckt ermitteln und sich dann auch in gewisser Art und Weise verhalten müssen, halt um Vertrauen zu gewinnen und halt auch bestimmte Straftaten durchführen dürfen und Leute dazu anleiten dürfen, Straftaten durchzuführen. Das ist die sogenannte Tatprovokation. Erstmal vorweg, der Europäische Gerichtshof hat Deutschland gerügt, dass wir damit nicht richtig umgehen und es geht nicht um Geheimdienst, es geht um die Polizei. Die Geheimdienste, die haben sowieso nochmal andere Möglichkeiten, aber es geht jetzt hier um die Polizei. Also das ist der erste Punkt. Die Tatprovokation ist die Anleitung, jemanden Straftat zu machen. So. Es soll verändert werden und in Deutschland läuft das einfach so, dass die Staatsanwaltschaft da sehr großen Raum hat, was man machen darf. Ja, beispielsweise das EMGR sagt, es darf keine Standard-Einsatztaktik sein, sondern nur, wenn es wirklich gerechtfertigt ist. Ja, es muss ein Einzelfall sein. Es darf nicht ein normales Instrument sein. Ja. Und bis jetzt ist es halt so, wenn etwas passiert, ja, im Moment, wenn eine unzulässige Lokspitzeltätigkeit stattfindet, bildet sich dieses nur lediglich strafmildern aus. Also die Beweise dürfen weiter verwertet werden. Und der Europäische Menschengerichtshof hat halt gesagt, es muss so geregelt sein, dass wenn aus so einer Lokspitzeltätigkeit Beweismittel resultieren, dass diese vor Gericht nicht verwertet werden dürfen. Ja? Mehrfach hat das Straßburger Gericht klargestellt, dass die Fairness des Verfahrens im Falle einer Tatprovokation nur noch dadurch gewahrt werden kann, dass alle mit ihr gewonnenen Beweise entweder von der Verwertung ausgeschlossen sind oder ein vergleichbares Verfahrensergebnis herbeigeführt wird. Also im deutschen Strafprozess kann dies nur die Annahme eines Verfahrenshindernisses bedeuten. Also alles, was man an Erkenntnissen daraus gewinnt, dürfen nicht als Beweismittel gewertet werden. Das hat der Europäische Menschenrechtshof gesagt, das muss jetzt umgesetzt werden. Und die Umsetzung sieht so aus, dass es nicht wirklich stattfindet. Ja, wenn nach den Kriterien des Gerichtshofes eine Tatprovokation vorliegt, dann ist sie auch rechtsstaatswidrig und muss als Rechtsfolge das oben proklamierte Verfahrenshindernis nach sich ziehen. Der adjektivistische Zusatz rechtsstaatswidrig sollte daher im aktuellen Ampelgesetz gestrichen werden. Er droht ansonsten nur Wasser auf die Mühlen derjenigen zu leiten, die immer noch glauben, dass es so etwas wie eine rechtsstaatkonforme Tatprovokation gibt. Weil, wie gesagt, der Gerichtshof hat gesagt, man darf es nicht machen. Es darf nicht verwendet werden. Aber Praxis ist immer noch, dass es verwendet wird und dass dann abgewogen wird, ja, ist es rechtsstaatwidrig oder nicht? Ja, wir lassen das noch zu. Also das ist jetzt der Gesetzesvorschlag, wie es gehandhabt wird. Und das entspricht einfach nicht das, was da gemacht wird. Klar sollte sein, wo der Staat aktiv provoziert, da ist sein Handeln verboten. Wo er passiv verdeckt, verfolgt, da ist es erlaubt. Ja, also man darf Leute nicht aktiv dazu anleiten, Straftaten zu begehen und dann die mit diesen Straftaten überführen. Es ist doch nicht so schwer zu verstehen. Aber in Deutschland ist es weiterhin so. Ja. Weiterhin ist es so, dass die Regelung das Verleiten zu einer Straftat als grundsätzlich zulässige Ermittlungsmaßnahme konzipiert und damit als verdeckte Standardermittlungsmaßnahme etabliert. Dies verkehrt nicht nur das vom EGMR praktizierte Regel-Ausnahmeverhältnis in sein Gegenteil, sondern liegt auch sprachlich, in Zitat verleiten, zu nah an eben jenen aktiven Zugeben auf eine Person, das der EGMR gerade verpönt. Passives Handeln ohne Ausübung von Druck ist erlaubt, alles andere darf gerichtlich nicht verwertet werden. Das muss im Gesetz stehen, aber das wird nicht im Gesetz stehen. Das Einzige, was neu ist, ist die richtige Kontrolle verdeckter Ermittlungen gegenüber Zielpersonen. Also dass Gerichte das auch alles immer absegnen müssen. Aber es sollte ein Einzelfall sein, der gerechtfertigt werden muss. Das ist nicht mehr der Fall. Es muss nur noch im Nachhinein kontrolliert werden. Und die Ergebnisse dürfen eigentlich nicht verwertet werden. Aber da gibt es halt weiterhin Ausnahmeregeln, dass es möglich ist. Ja. Gut. Sehr demokratisch. So demokratisch wie Brasilien. Sehr rechtsstaatlich vor allem. Ja. Da hält man sich nicht an die eigenen Regeln, die man sich aufgesetzt hat. Und nochmal, hier geht es nicht um Geheimdienste. Das hat jetzt nichts mit V-Leuten vom Verfassungsschutz bei irgendwelchen Parteien zu tun. Die haben noch weitere Handlungsmöglichkeiten. In Brasilien kann man momentan sehen, wie schnell das gehen kann mit der freien Meinungsäußerung und der Unterdrückung durch den Staat. Was die EU noch vorhat, hat Brasilien schon angefangen, nämlich den Streit mit X, Twitter, wie auch immer man es nennen will, und Elon Musk. Das hat damit angefangen, dass praktisch Musk Dinge abgelehnt hat, die die brasilianischen Behörden und vor allem halt ein brasilianischer oberster Richter von ihm wollen. Hier, wie heißt er? Moraes. Genau, de Moraes heißt der Mann. Ja, aber die haben die persönlichen Daten und privaten Nachrichten, Telefonnummern angefordert von Leuten, die nur irgendwelche Hashtags verwendet haben, ohne rechtlich dagegen vorzugehen. Die haben gesagt, der hat Hashtag XY benutzt, gib mir die Telefonnummer. Also das war nicht nur irgendwie, da ist jetzt eine Straftat, wir müssen irgendwas ermitteln oder so, sondern einfach nur, bitte, falscher Hashtag, wer ist dieser Nutzer? So. Einige der User gehören einem Netzwerk namens Digitale Milizen an. Sie gerieten ins Visier einer 5-jährigen Untersuchung unter der Leitung von de Moraes. Zunächst wegen der angeblichen Verbreitung diffamierender Fake News und Drohungen gegen Richter des obersten Gerichtshofs und dann nach Bolsonaros Niederlage wegen der Anstiftung zu Demonstrationen im ganzen Land gegen die Regierung. Kennen wir doch alles irgendwoher. Und er hat halt nach den Unruhen im Januar 2023 hat er halt diverse Konten sperren lassen, genau. Und er ist inzwischen halt für die Menschen in Brasilien halt auch so eine Figur wie Nancy Faeser hier für uns. Und Elon Musk hat ihn einfach gefragt, warum machst du sowas, Alexandre? Warum machst du den Unsinn? Ja, und Musk hat angekündigt, die gesperrten Konten wieder zu öffnen, auch gegen den Wunsch der brasilianischen Behörden, und hat gesagt, okay, das wird wahrscheinlich uns halt das Geld kosten, was wir in Brasilien verdienen. Und natürlich hat der Moraes das Ganze als Fake News behandelt, bezeichnet, was Musk dazu gesagt hat. 18% der brasilianischen Bevölkerung nutzen angeblich Twitter, einmal pro Monat mindestens. Das heißt, das ist schon eine ganz schöne Menge an Usern, die da verloren gehen würden, wenn zum Beispiel Brasilien einfach entscheiden würde, Twitter abzuschalten, weil die den Forderungen nicht nachkommen. Bußgelder können eskalieren, schließlich zur Sperrung der Plattform führen. Aber das ist immer die letzte Maßnahme, da es den anderen Nutzern in Brasilien schadet. Wir sind gespannt, wie lange so eine Ausrede noch reicht oder wann halt die ersten Länder fallen im Westen und sagen, nee, wir können das so mit der Meinungsäußerung nicht lassen. Nicht Nanny-Staat, sondern Nancy-Staat. Ja, ich habe da mal so eine Frage. Wie ist denn das da jetzt? Es gibt doch bei solchen Sachen immer so Aufrufe von irgendwelchen Netzaktivisten, oh, Zensur, Staat zensiert Twitter, hier nutzt doch mal diese Ausweichinfrastruktur und so. Wo sind denn diese 18%, die Twitter nutzen? Welche Social-Media-Sachen benutzen die denn jetzt? Nee, Twitter ist ja, noch nicht. Oder weg. Sind die einfach stumm und die existieren nicht mehr? Also, weil das ist ja auch, Sache. Ne? Wenn Twitter jetzt nicht mehr funktionieren würde, morgen hier in Deutschland, sagen wir mal, dann würden wir ja anderweitig irgendwelche anderen Tools benutzen. Ich dachte, in Brasilien ist es so, dass die Netzgemeinschaft in wahnsinnig vielen sozialen Netzwerken angemeldet ist. Also, ich habe mal eine Statistik gesehen, dass irgendwie der durchschnittliche Brasilianer irgendwie auf 12 verschiedenen Social Media Seiten aktiv ist. Und wahrscheinlich haben die da genügend Ausweichseiten. Also. Wobei es mich wundern würde, weil die ganzen anderen großen Seiten, die haben kooperiert mit den Anfragen. Also haben sich alle nicht mit rumbekleckert. Also. Wir brauchen ICQ zurück. Ja, genau. In Tschetschenien hat man sich etwas überlegt, um die Musikkultur zu schützen. Und zwar möchte man keine Musik mehr hören, die langsamer ist als 80 BPM und die schneller ist als 116 BPM. Das ist ja schon ganz schön wenig, finde ich. Abgesehen davon, dass die Regelung natürlich wirklich total absurd ist. Ja, schließen sie damit eben auch noch Lieder aus, natürlich. Und zwar zum Beispiel eben schnellere Rock'n'Roll, Rockmusik. Ist alles über 120, meine ich. Und natürlich langsamere. Und dazu gehört dann auch die russische Hymne. Ja. Die wird jetzt auch nicht mehr gespielt in Tschetschenien. Um die tschetschenische Musikkultur zu schützen. Ja, bescheuert, ne? Aber wir beschweren uns über schlechte Politik. Ja, zu Recht natürlich auch, aber die haben auch schlechte Politik da, ne? Also gilt natürlich für Radio und so weiter, ne? Haben die da nicht den Tschetschetsche erfunden, diesen berühmten Tanz? Das ist schon zu schnell, glaube ich. Tschetschene GPT? Ja. Zum Nachbarstaat Ukraine. Ne, stimmt nicht ganz, ne? Zum Land Ukraine. Die bauen jetzt Atomreaktoren. Ja, wo haben die das Geld dafür her? Wahrscheinlich werden eine private Firma investieren. Aber die machen es eben alle noch um uns rum und auch die Ukrainer. Fangen jetzt wieder an, Atommeiler zu bauen. Im Westen des Landes beginnt man mit zwei Anlagen, mit zwei Reaktoren. Ja. Das steht doch auch in dem Satz drin. Im Beisein von Energieminister Dingsbums und der US-Botschafterin wurde da der Grundstein gelegt. Weißt du auch, woher das Geld kommt? Wollte ich gerade sagen, wahrscheinlich haben sie ein bisschen gesponsert oder so, kann ich mir auch vorstellen. Nicht, dass das um sich greift mit dieser Anti-Atom-Lobby oder so. Die Amis. Oder aus Sicherheitsgründen nicht genannt, okay. Warum muss ich an Command & Conquer denken, wenn man ein Gebäude baut, das dann gleich noch in der Bauphase vom Gegner wieder stundenweit geschossen wird? Ja, ich dachte auch so ein bisschen, ist das nicht ein bisschen zu früh oder so jetzt, wo man eigentlich doch noch Krieg führt und da schon neue Reaktoren zu planen und so? Ja, weiß ich nicht. Da wissen die auch mehr, der Krieg ist schon in der Endphase oder so. Toi, toi, toi, ne? Ja, seit die Ukraine an das europäische Stromnetz angeschlossen ist das ja auch schwierig, weil die Europäische Union ist ja angewiesen auf Stromlieferungen aus der Ukraine, um unsere ganzen Planungsziele zu erreichen. Ja, das wirklich, wird, glaube ich, auch mal eine Rolle spielen, dass der Bau da forciert wird, trotz der Rahmenbedingungen. Ja, sorry. Achso, ja, okay. Verstehe. Aber ja, hängt das auch wieder hiermit zusammen, ne? Mit dem habe ich jetzt so mitgebracht, weil ich das ein bisschen... Ja, unverschämt finde sozusagen, ich fühle mich etwas verarscht. Er hat gesagt, dass eben der Stromkreis seit der Atomkraftabschaltung deutlich gefallen ist. Und das ist natürlich ein Witz, wenn da jetzt die ganze Zeit danach eigentlich der Strompreis doch so stark gestiegen ist und das nachweislich oder sagen wir mal ziemlich eindeutig nichts damit zu tun hat miteinander, ne? Das ist erst teurer, dann wieder ein bisschen billiger geworden. Das hat mit Krieg und mit Inflation und so weiter zu tun, was wir da eben erlebt haben, aber doch nicht einfach so, jetzt wegen der AKW-Abschaltung ist das dann billiger geworden, das ist doch total bescheuert. Sicher nicht. So. Und wenn man es mit vorher vergleicht, vor dem Krieg oder vor der schlimmen Erhöhung, dann sowieso nicht. Ne? Ja, aber dann fällt auch nichts anderes mehr ein, habe ich den Eindruck, als irgendwie auch blödes Zeug zu quatschen oder den Leuten das Blaue vom Himmel zu erzählen. Oh, 50%, das schätze ich mal so, dass die Energiewende klappt. Ja, so ein Ding. Wo ich mir denke, kann eigentlich nicht sein, ne, dass man da 50% Sicherheit nur hat. Ne? Das ist irgendwie ein bisschen zu wenig. Ja, diese Grafik hier zeigt ja im Endeffekt alles. Angeblich ist der Preis gefallen, ja, vom letzten Jahr, aber hier sieht man dieses ganze dicke EEG-Umlagending, was jetzt nicht mehr da ist. Und das sorgt trotzdem nicht dafür, dass es jetzt irgendwie günstiger ist oder so. Ja. Ja, und solche Schönredenereien, ne, die kann ich eigentlich leiden. Warum haben sie nicht den Restle gebeten, das nochmal zu erklären? Ja. Der Restle war gerade mit seinem E-Auto unterwegs und an der Werkstatt. Und da mussten sie ihm leider sagen, dass sein Akku aus Sicherheitsgründen ausgetauscht wird. Und deswegen kostet die Reparatur da 25.896,50 €. Ne? Ja, das ist so ungefähr das Problem hauptsächlich. Also die tauschen tatsächlich aus Sicherheitsgründen Akkus aus, die dann eben 8.000 oder 10.000 € kosten und die Reparaturen entsprechend enorm verteuern. Also es gab schon Versicherungen, so Daten, die gemeldet haben, dass die durchschnittliche Reparaturkostenhöhe bei E-Autos eben ungefähr 30-35% höher liegt. Und das, obwohl das E-Auto ja weniger Teile hat und weniger Verschleißteile. Ne? Aber ein besonderes Verschleißteil hat sie eben. Und das ist eben auch besonders teuer. Und das, ja, sorgt dann sozusagen für Veränderungen in der Sichtweise auf das Produkt. Ne? Also Hertz ist ja zum Beispiel davon abgerückt von E-Autos, dieser Autovermieter, die haben 20.000 Stück zurückgegeben. Und setzen wieder, ich glaube, jetzt haben sie auch Hybrid gekauft. Ja. Ja, und das ist dann vielleicht nicht ganz so teuer, wenn da mal was kaputt geht. E-Autos verbieten. Ich habe schon gedacht, dass man vielleicht um die Batterien so ein Carbon-Dings machen müsste oder sowas richtig stabil ist, dass die dann auch nicht kaputt gehen. Aber andererseits sind es vielleicht einfach nur Erschütterungen, die dann die Sachen kaputt machen. Weiß man nicht genau, ne? Das reicht dann vielleicht nicht. Man kann ja auch eine Gehirnerschütterung kriegen, trotz Überrollbügel, glaube ich. Ja, Low-Hanging Fruit der Woche. Deutschland droht Fahrverbot an Wochenenden. Ja, von der Freiheit. Und alle schimpfen auf den Wissing, ne? Genau. Genau, alle schimpfen auf den Wissing. Ja, ich meine, ist natürlich auch nicht super, wie das Ganze läuft. Aber was ist es schon? Es liegt im Endeffekt daran, dass eine Novelle vom Bundesklimaschutzgesetz ansteht, weil dort einfach ein sehr strenges Anforderungskorsett ist. Eine freiwillige Selbstverpflichtung, die nicht freiwillig ist, die halt einen gewissen Grenzwert vorsieht und nach diesem Grenzwert, um die Sektorziele für den Verkehr allein im Jahr 2024, also jetzt zu erreichen, müssen laut Berechnungen des Umweltbundesamtes rund 22 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente zusätzlich eingespart werden. Dies entspricht der Summe der Verkehrsleistung von 15% einer in Deutschland zugelassenen Pkw und 10% der Lkw-Fahrleistung zusammen. Und könnte man natürlich auch woanders einsparen, nur wo soll man das machen? Ne, man hat sich auf diese Methodik geeinigt, man benutzt diese CO2-Äquivalente, man hat gesagt, wir gießen das ins Gesetz, wenn nicht, dann kommen halt Konsequenzen. Ja, sie meisten doch auch andere Ziele, genau, da geht es um Konsequenzen. Ja, und das ist der Punkt, wenn die Ziele nicht eingehalten werden, was ist denn die Konsequenz? Es wird jetzt gesagt, wir müssen die Ziele unbedingt einhalten. Mir ist hier so ganz klar, aber es kann halt gerechtfertigt werden, dass wir sind gezwungen, solche Gesetzgebungen zu machen, um die einzuhalten, auch wenn die Nichteinhaltung beispielsweise nur vielleicht, ich weiß gar nicht, was wäre es, eine Geldstrafe, irgendwie sowas? Ja, die müssen, glaube ich, Geldstrafen an die EU zahlen. Das ist, glaube ich, das Problem, mit dem der Wissing gerade zu kämpfen hat. Und der kann jetzt damit drohen, um zu versuchen, dass da noch eine Novellierung erreicht wird. Aber diese starren Ziele sind ja auch ideologisch begründet. Ja, flexible Ziele werden dann... Ja, und das wird in anderen Bereichen, ist das auch der Fall, und da wird das auch bezahlt. Tja, der 5-Jahres-Plan muss eingehalten werden, darum reden wir jetzt über Fahrverbote, auch wenn ich nicht glaube, dass es unbedingt kommt. Und aber allein die Diskussion ist ja wirklich unter aller Sau. Ja, also, ja. Dramatisches Dokument. Low-Hanging Fruit, wie gesagt. klar. Ja. Meine Güte, was ist mit der FDP los? Man wundert sich schon gar nicht mehr über sowas. Wieso? Der will das doch selber nicht. Ja, natürlich wird er das nicht, aber das ist einfach katastrophal. Ja, genauso wie diese Geschichte hier. Von denen. Mit dem Menschenrechtsgericht und dem Klimaschutz. Und der ja, Axel. Es wurde einfach dieses starre Korsett sich selber auferlegt und der würde das gerne ändern. Ja, dann droht doch mal bitte mit Koalition platzen lassen. Oder irgendwas. Ja, Menschenrechtsgerichte am besten abschaffen, denke ich mal. Ja, nee, weil jetzt haben wir ja auch das Menschenrecht auf Klimaschutz, wo alles andere egal ist. Und das sagt der Herr Bojanowski hier in der Welt halt eben auch, dass man das einfach um drüber schreibt, als höchstes Ideal und die Art und Weise und Abwägung mit anderen Dingen spielt dann keine Rolle mehr. Menschenrecht auf Klimaschutz und dann führen wir mal Sozialismus ein. Da frage ich mich mal, vor welchem Gericht wir dann gegen den Sozialismus klagen sollen. Wahrscheinlich vor gar keinem, weil es ja nur die Vervollkommnung der Gerechtigkeit, denke ich mal. Ne? Ja, Geoengineering. Ja, Geoengineering. Da gibt es ja ganz viele verschiedene Arten von Geoengineering. Ne? Wenn man sich beispielsweise einfach mal anguckt auf der Seite vom Umweltbundesamt, ne, was es da für verschiedene Sachen gibt. Ne? Die stratosphärische Erosionsinjektion, das Cirrus Cloud Thinning, das Marine Cloud Brightening, die Erhöhung der Oberflächenalbedo und ganz viele verschiedene weitere gibt es und hier geht es um die SDI, ja, also die stratosphärische SAI, stratosphärische Aerosolinjektion. Da ist jetzt ein Test gemacht worden in Kalifornien, ausgehend von der Washington State University. Der Test war zwar angemeldet, aber hat sehr vielen Rahmenbedingungen, die vorher festgelegt wurden, nicht entsprochen. Das Experiment, welches die Organisatoren nicht angekündigt hatten, um öffentliche Public Backlash zu vermeiden, hat dazu geführt, dass diese Solar Radiation Modification Experimente jetzt in einem größeren Rahmen durchgeführt werden. Ja, wir reden jetzt nicht über sowas wie China macht schönes Wetter für die Olympischen Spiele oder wir brauchen Regen, um Felder zu bewässern. Dieses Experiment ist schon im etwas größeren Maßstab gemacht worden. Was im Endeffekt gemacht wird, ist, die Erde soll abgekühlt werden, dadurch, dass halt gewisse Wolkenformationen entstehen sollen. The CARE project is using specially built sprayers to shoot trillions of sea salt particles into the sky in an effort to increase the density and reflective capacity of marine clouds. Also mehr Salz wird oben abgefeuert, natürlich sonst nichts bestimmt. Und es wird halt gemessen, wie die Sachen reagieren werden. Die New York Times hat auch darüber berichtet, dass da halt einige Sachen schwierig gelaufen sind. Also sehr viele Institutionen, die dann vorher hätten angehört werden müssen, auch Umweltorganisationen wurden nicht angehört, immer mit dem Argument, concerns that critics would try to stop the experiment. Also Kritiker könnten versuchen, das Experiment zu stoppen. Ja, obwohl es genehmigt war, aber es ist halt nicht sehr weit publiziert worden. Und dann wurden halt, wie gesagt, gewisse Umweltkriterien nicht eingehalten. Es wurde kein Plan, also es wird quasi geguckt, wie verändern sich die Temperaturen, aber was für andere Auswirkungen das hat, Umwelteinwirkungen, sonst was, wurde einfach gar nicht gemacht, obwohl die Studie dazu eine Voraussetzung war für die Genehmigung, wurde aber nicht gemacht. Und es gibt einem doch so ein gutes Gefühl, weil das ist ja alles vollkommen in Ordnung. Kennen wir ja vom Weltwirtschaftsforum, dass solche Technologien sehr wichtig sind für unsere Zukunft, dass wir alle zufrieden leben können. Der erste große Test, offiziell, der erste große offizielle Test, und dann läuft dabei so viel schief, also es gibt einem ein richtig gutes Gefühl, ne? Und dieses ganze Thema. Kriegen wir da nicht wieder Ärger mit der GPUB, wenn wir hier über Chemtrails reden? Das Wort habe ich nicht in den Mund genommen. Das ist Geoengineering. Ne? Also wie gesagt, guckt euch an, Seite Geoengineering vom Umweltbundesamt, ne? Solar Radiation Modification, Carbon Dioxide Removal. Ne? Die arbeiten gerade auch eine Global Geoengineering Governance Richtlinie. Also das deutsche Umweltbundesamt hat für die ganze Welt eine Global Governance Richtlinie, wie man Geoengineering gut machen kann und halt quasi auch Umweltstandards und die ganzen Planungen ordentlich macht, nicht so wie es jetzt da passiert ist. Mit Mondstaub. Da werde ich auch nochmal drüber berichten. Mit Mondstaub von der Nazi-Raumbasis von uns. Ja, genau. Ja, letzte Woche noch einen Vertrag gehört, da ging es um dasselbe Thema in der Schweiz. Und da hieß es, da hätte es schon Abkommen gegeben, in denen das eben festgelegt worden wäre, was die Schweiz da sich verpflichtet zu testen oder sowas. Ja. Ja. Mitbringen, wenn es interessiert. Aber wie gesagt, ich finde es schön, dass das Umweltbundesamt da gerade dran arbeitet. Dann hab ich nämlich eine richtig schöne Quelle, ne, wo der Aluhut einfach nur am Rotieren ist. Der glüht schon gar nicht mehr. Der ist schon in Plasmazustand übergegangen. Ja, das stimmt natürlich auch bei dem Thema. Ist das immer wieder drin. Ja. Ja, seit dem 1. April ist Buberts legal. Datenlecks aber weiter nicht. Ja, über die kontroverse Datensammelwut von den Cannabis Social Clubs habe ich ja schon mal berichtet, und dass es da große Bedenken gab. Und tja, da hat einfach mal dieses Zerforschungskollektiv, die halt sehen sich selber als Whitehead-Hackers, ne, die vielleicht Greyheads, weiß ich nicht. Die haben einfach mal eine Datenbank-Software, die spezialisiert sich auf diese Cannabis Social Clubs oder die Anbauvereinigung spezialisiert hat, überprüft, ne, und haben einfach mal gesehen, aha, das, was wir da machen, wir kriegen hier quasi eine URL, ne, wo auf uns spezifisch das mit Suchstrings eingegrenzt ist, also und invitation equals accepted und role equals user. Und dann haben die einfach mal ausprobiert, was passiert, wenn man diese Suchsachen da einfach weglässt. Und dann hatten sie auf einmal Zugriff auf die ganze Datenbank, 1200 Einträge von ein paar, also mindestens 3 CSCs. Es dürfen ja nicht mehr als 500 Mitglieder haben. Also 3 oder mehr CSCs waren Kunden von denen. Die Daten sind halt schwierig, ne? Also 1200 Datensätze konnten sie halt komplett auslesen, alles. User-ID, Vor- und Nachname, E-Mail-Adresse, gehashtes Passwort, Rolle im Club, ID des Clubs, ja. Geburtsdatum, Postleitzahl, Status. Ja, sind alles was nochmal. Und so halt ganze andere Datenfelder, wo dann später halt so Sachen protokolliert werden müssen, Abgabemenge und so weiter und so fort, ne? Wie viel schön an den abgegeben wurde vom Club. Ja. Und es läuft super. Ja. Läuft super. Ja, es muss kontrolliert werden auch, wenn einer mehr kauft in der Woche als 30 Gramm oder was. Ich weiß das nicht. Augen zu und durch, kann nur besser werden. Ja, vielleicht bessern sie das auch nochmal nach. Tja. Man sieht. Sie da vielleicht auch Strafe für zahlen an die EU? Sie haben mal versprochen, dass sie keine Sachen legalisieren wollen. Keine BTMs legalisieren wollen oder so. Warum nicht? Und wann wird LSD legalisiert? Ach nee, das musst du selber fragen, weiß ich nicht. Kinder, wir haben ja gar nicht über das Duell gesprochen. Gehacktes gegen Mettbrötchen. Das Le Dudel. Le Dudel. Aber echt Mett und Hack, ich dachte echt, der Drachenlord hätte ein TV-Duell gehabt, aber nee, das war... Als wenn das dasselbe wäre, ne? Mett und Hack, also wirklich. Gehacktes, das heißt gehacktes Brötchen in Thüringen. Das Mettbrötchen, und ich wusste das vorher auch nicht. Aber habt ihr es euch angeguckt? Ja, ich hab's geguckt, ja. Nö. Sorry, aber das, ich weiß nicht, irgendwie hat es mich nicht wirklich interessiert. Ich habe einfach auf die Memes gewartet und die kamen ja. Ja, ich wollte es auch sehen. Ich fand vor allen Dingen halt das Rumreiten auf irgendwelchen Zitaten mal wieder ein bisschen überflüssig. Und zwischendurch fand ich auch überflüssig, dass beide Moderatoren gleichzeitig auf Höcker eingeredet haben, während er auch geredet hat. Zu dritt haben die ja, der Vogt hat genau. auch noch eingeredet. Der Vogt hat auch noch geredet, ja genau. Und er selber also hat auch geredet dabei. Das fand ich wirklich auch den schlimmsten Teil an der Sache, dass du im Endeffekt 3-1 hattest. Ja, und wo ich dachte einfach nur, kann so. Man mal einen zuhören, dass man mal was hört, was er denn zu sagen hat, verdammt gesagt. Nö. Ja, aber ich muss sagen, also... Rede und so. Ja. Am Anfang war der Höcker halt super nervös, das hast du gemerkt, so das erste Mal von der großen Kamera, ach du Scheiße, da war er richtig, richtig am Rudern am Anfang. Und was ich halt absolut beschissen fand, war, als sie nach dem Zitat nach der Özoguz gefragt haben, ob er die abschieben will oder wie auch immer. Ja. Und er hat da ja dann irgendwie minutenlang versucht, sich da durchzufilibustern mit irgendwie, ich weiß doch nicht mehr, was ich da in dem Buch geschrieben habe und diese eine Zitate. Ja. Also da war er super unsouverän, statt zu sagen, nee, ich möchte die Frau Özoguz nicht abschieben. Aber ich frage mich halt, was jemand, der keine deutsche Kultur sieht, hier überhaupt will. Warum geht er nicht dahin, wo er Kultur findet? Und damit wäre der Scheiß zu Ende gewesen. Ja. Und er hat da rumlaviert. Also das... Ja. Ich meine, 3-1, klar, und die Situation war für ihn sicher nicht einfach, aber da hätte er ein bisschen souveräner sein können. Da hätte er, glaube ich, deutlich. Vor allem, weil das eins der Zitate ist, wo er immer wieder nachgefragt wird. Ne? Da weiß er eigentlich, hätte man sich da, dass ich da vielleicht schon mal eine bessere Antwort zurechtlegen können oder so. Ja, ein bisschen offensiver, genau. Insgesamt war es schon, also die Antworten von dem Salbader, CDU-Mann, waren teilweise wirklich auch grauenhaft abgelesen. Ich erinnere mich noch, als in meiner Kindheit, ja, genau. Da bin ich immer da und da lang gegangen und so. Und dort aus konnte man den Turm des Konzentrationslagers. Also so, ja, das, war's das war so, oh, als hätte er auch, als hätte er genau gewusst, was er gefragt wird. Halt, ne? Nee. Weiß ich nicht, sie hätte vielleicht auch für eine andere Frage dasselbe geantwortet oder so, auf eine ähnliche Frage dasselbe vielleicht geantwortet oder so. Ja gut, er war ein bisschen besser vorbereitet, aber und er hat sich auch viele Floskeln vielleicht einfach zurechtgelegt. Ne? Das ist er ja ist auch aber auch teilweise halt völlig lächerlich über die Stränge geschlagen mit Reichsführer Höcke und so einem Unsinn, den er da geredet hat. Also ich fand, wenn ich Thüringer wäre, wüsste ich nicht, wen von den beiden. Also die waren beide jetzt nicht so überzeugend, dass ich gesagt hätte, den muss ich jetzt aber wählen. Also dann hätte dafür gibt es ja Ramelow oder was, ne? Ja, weiß ich nicht, dann wählst du wahrscheinlich Ramelow. Also Thomas Kemmerich müsste wählen. Ja, ich würde es diesmal, zweiter Anlauf. Die alte ist nicht mehr da. Genau. Rückgängig gemacht. Chefin ist raus. Ja, und das ist die Medien, also weil der Rainer das anspricht, dass die Medien natürlich den Höcke in Grund und Boden schreiben werden. Das war ja klar, bevor das Interview oder dieses Duell begonnen hat. Also das habe ich auch klar. Nicht. Ne? Ja. Ja, deswegen wissen die aber auch nicht mehr so, was abgeht. Ne? Ich meine, bei der Trump-Wahl, das war das erste Mal, wo sie irgendwie gar nicht, wo sie richtig aus allen Wolken gefallen sind. Aber wenn man sich selbst so die Welt so zurechtredet und dann auch noch glaubt, dass sie irgendwie mit der Realität korrelieren, dann ist natürlich klar, dass man bei so einer Wahl auch daneben greift, ne? Mit seinen Tipps und Vorhersagen und so weiter. Finde ich. Scheißhaufen. Tja, Leute, nee, vergesst nicht, maximal 2 Hackpflanzen dürft ihr haben. Ne? Ja, 3, noch nicht. Ja, jetzt Fleischpflanzerl, ne? Ach so. Ja, 3. Und nicht mehr als 50 Gramm, sonst werdet ihr dick. Und ja, geht in den Wald. Da ist es wunderbar. Wenn ihr keinen eigenen kleinen Wald dient. Habt, könnt ihr dort einfach abschalten und nette Leute treffen. Den Nachthimmel. Den Flugzeugen zugucken, wie sie vorbeifliegen. Und Salzkristalle in die Atmosphäre pusten. Ja, ein wolkenloser Himmel, dass ihr auch nach der Weltraumaffenstation Ausschau halten könnt. Klar. Barium, immer Barium. Fördert, was der Freiheitsdienst zerschmettert, was dir schadet. Also. Lest Knicklicht und Miete pro Kopf, geht auf thatsafespace.net und abonniert das Mammon-Magazin. Es ist sehr gut. Safespace.net. Was war das denn nochmal? Das war dieser Russe, der nicht mehr kommt. Also, Strobel. Wenn du uns hörst, OPEX. Komm mal wieder. Der soll nicht hören, der soll gehorchen. Hoffentlich haben sie den nicht gedraftet und weggetragen. Ja, genau. OPEX im Ödland verschwunden. Für die israelische Armee, oder wie? Ja. Als Cyberlinguist, der bringt dann den anderen die Frequenzen durcheinander. Ja. So. Lasst euch gut gehen. Genau. Auf Wiese gehen. Kulturmarxismus. Kulturmarxismus. Kulturmarxismus.